So, ich habe jetzt schon mal die Aufnahme angeschmissen und ihr beide am besten auch nochmal und dann haben wir die beiden Backups. Genau. Jetzt sage ich nichts mehr, es wird ja aufgenommen. Ja, das stimmt, jetzt müssen wir ruhig sein. Ja. So, genau. Die Gäste brauchen wir, glaube ich, gar nicht viel sagen, die kennen ja unsere Technik. Obwohl wir diesmal wirklich nichts dafür können. Aus irgendwelchen Gründen war dieser Raum plötzlich nicht mehr für uns eingerichtet. Aber das muss man ja Reidinger lassen. Hat ja wirklich schnell jetzt in diesem Fall geholfen. Ja, das definitiv. War tatsächlich so. Vor allen Dingen, wir haben es ja auch wieder mitgekriegt, Punkt 19 Uhr, ne? Ja. Stimmt. Ja. Und wir waren wirklich alle mal pünktlich. Ja, ist doch blöd, aber wenn man dann aber selber... Der Raum war ja noch da, aber die... Ja, die Rechte war nicht mehr da, das war das Problem. Ne? Wenn man selber nicht reden darf, ist doof, ja. So, lass uns anfangen. Was haben wir denn da? Ich muss erst mal gucken, was haben wir denn an Gästen hier? Grisou, der immer wieder rausfliegt. Der hat wohl keine Glasfaserleitung. Captain Kriegstrom, Lucky Joe. Den Namen finde ich immer noch geil. Ja, der erinnert mich an irgendwas. Mandau Beach, das kann ich noch nicht, da muss ich gleich an Mandy denken. Mika und Stellinger, ne? Das ist ja ein kleiner, überschaubarer Kreis. Aber wir haben ja eh. Das wären bestimmt noch mehr. Was? Meinst du, da kommen noch welche? Das wären bestimmt noch mehr am Laufe des Jahres. Ja, abends. Ich sag ja, wir waren ja im Vorgespräch schon kurz darauf eingegangen. Ich war auch überrascht, dass wir eigentlich relativ wenig Downloads hatten mit 300 Stück, so über den Daumen, 330. Das ist so ein Zehntel von früher. Also, das hat mich schon überrascht. Aber ich glaube, da sind auch viele gegangen, die uns früher gehört haben. Wer frisst denn da gerade sein Mikro? Ich bin das, ich habe jetzt Hunger. Aha. Grisou ist gerade auf der Autobahn, schlechtes Netz. Das ist cool, auf der Autobahn uns zuhören über Teamspeak finde ich auch mal eine coole Variante. Ja, ich glaube, der Heuer wollte das auch machen, ne? Der hat ja, stimmt, der hat extra ganz Teamspeak gekauft, hat er getwittert. Ich wusste gar nicht, dass das bei Apple natürlich wieder Geld kostet, war mir auch nicht so klar. Nee, Hörerschaft ist wirklich kleiner geworden, muss man sagen, macht aber überhaupt nichts. Umso reger. Wir machen das ja auch nicht für die Hörer, wir machen das für. Was machst du denn da? Also irgendwer. So, jetzt habe ich es auch. Bist du fertig, ja? Ja, gegen halb. Ich hatte einen Kinderburno hier. Ich hatte jetzt völlig Hunger. Dann habe ich den Kinderburno aufgerissen an diesem roten Streifen, der natürlich nach genau gefühlt noch nicht mal einen Zentimeter abgerissen ist. Also muss ich mein Mikro wegklappen, damit ihr das Aufreißen nicht mitbekommt. Ah. Und essen musste ich ihn natürlich auch noch. Nee, ist klar. Haben wir aber. Aber nach eurem Desaster hier, ihr könnt mal ganz ruhig sein. Ich weiß ja, warum uns keiner hört. Ja, warum? Wenn ihr dann einen Außenpodcast machtet und diesen Cache nicht findet und dann geht die Ausrichtung kaputt. Oh, also, ich dachte, mein Gott, ey. Also die Reklamation der Audioqualität von Heiko war echt berechtigt. Ich habe mir auch nochmal reingehört. Da müssen wir nächstes Mal noch ein bisschen dran arbeiten. Aber Outdoor wird immer ein bisschen schrabbelig sein. Weißt ja damals auch, als wir was für Outdoor gemacht haben, hörte sich immer etwas, naja, an. Ich reklamiere ja, gar das nicht Problem die Outdoor-Qualität. Sondern ich reklamiere ja, dass ihr noch nicht mal unsere Unfähigkeit findet. Ne? Ja, genau. Gefunden haben wir den. Wir haben den nur nicht verbaut gekriegt. Ja. Lass es nicht so ins Detail gehen, das ist nicht so wichtig. Fangen wir jetzt an. Genau. Wir müssen uns erstmal jetzt, also immer die Dankesrunde am Anfang. Ich würde mal sagen. Ja. Genau. Wir bedanken uns für die Spenden, die es gab. Und genau. Sind ja auch alle. Alle sind ja unserem Aufruf gefolgt und haben sich ja nochmal gemeldet, die erst geheim gespendet haben. Ja, das fand ich auch gut. Und danken wir mal für die 10 Stunden auf Phonic. Ja, und zwar an Louis Cypher. Genau, die 10 Stunden auf Phonic von Louis Cypher. Genau, Cypher. Louis Cypher, genau. Ja, der macht auch die Making Tracks, aber die Seite gibt es irgendwie nicht mehr. Dann 10 Stunden von... Ja... Viel Vibe. Ich wollte sagen, macht er die noch? Oder hat er, nee, ich habe geguckt. Also Make-Tracks gibt es irgendwie nicht mehr. Aber wer ihn mal besuchen will, der findet ihn unter michaelpfaff.eu. Aber wir verlinken das ja auch. Also kein Problem. Dann weiter. Genau. Dann haben wir 10 Stunden auch auf Phonak bekommen von FeelVibe. Ja. Und vom Stellinger. Vielen Dank dafür. Bei FeelVibe kann man .de hintersetzen. Und der Stellinger war ja noch spendabler. Ja, der ist ja wahnsinnig. Ja, FeelVibe.de, genau. Und der Stellinger hat dann auch nochmal 30 Euro an die Pott-WG gespendet. Ja. Lieber Stellinger, ja. Du hörst uns ja gerade hier. Vielen Dank. Ja, das muss ich auch sagen. Das ist echt klasse, weil die Pott-WG, glaube ich, kommt immer ein bisschen kurz. Also, muss ich sagen. So, ich bedanke mich nochmal persönlich auch. Ich habe es nicht reingeschrieben, damit ihr nicht neidisch werdet. Bei Usimo. Ja. Das Wochenende im Ferrari 488 GTB. Es war geil. Ja. Nee, ist klar. Du machst einmal einen Podcast und schon bist du. Ja, wie der Star, ne? Das ist ja. Fanboy. Weißt du, alles Fanboys. Gar keine Frage. Wir haben auch die erste Postkarte bekommen von, ich weiß immer noch nicht, ob man die einfach Heiko dann ausspricht, der so ja, komisch geschrieben wird. Ja, das sagt man Heiko, ja. H3. Weißt du das? Kennst du ihn? Ja, das ist Heiko. Ich kriege ihn nicht so zugeordnet. Aber aus Shanghai fand ich cool. Hat, warte mal, 9.10. Und was haben wir heute? Den 24. Ne? Das heißt, 15 Tage hat die Karte aus Shanghai hierher gebraucht. Boah, das ist schneller als aus England, ey. Da warte ich manchmal 3 Monate auf eine Karte. Und ich kann euch noch sagen, schneller als aus München. Folgt ihm doch auch mal auf Twitter, weil das ist immer total unterhaltsam. Weil er ja eigentlich immer in diesen asiatischen Ländern unterwegs ist, wo man selber sich vielleicht nicht hintraut und auch nicht da unterwegs ist. Jetzt kriege ich den Account erst zugeordnet. Stimmt, stimmt. Dem, ich folge ihm. Mit so ja, oftmals ist da auch Sachen, wo man nicht wissen möchte, was da drin ist. Ne? Also wenn ihr den Account sucht, der nennt sich dann @H3IK0H. Genau. A oder O? Wie O? Du hast eben gesagt, was? H3, genau, H3IK0, genau. Und noch ein H hinten dran. Das ist wichtig beim Twitter-Account. Ja, okay. Bei Twitter ist noch ein H hinten dran, ne? Genau. Wobei ja. er reklamierte so ein bisschen die Qualität von Folge 2, wobei er recht hat, das muss man ja mal sagen. Hat aber bis zum Schluss zugehört, schreibt er. Und dann schickt er uns Koordinaten, die lauten N irgendwas und dann als zweites S irgendwas. Nun ja. Ja, ein Flacherdler. Ne? Ja, das müssen wir jetzt ein bisschen regeln. Ach, du meinst, er glaubt noch an die Scheibe, das kann natürlich sein. Ja, ich habe es nochmal dazu geschrieben, ich weiß auch nicht, eigentlich wird ja immer genannt, wer gespendet wird. Ist ja auch so, als wenn wir uns kaufen lassen würden, aber ich finde, ich glaube, das kann man vertreten, ne? Nein, nein, das ist, weil das ist ja nicht an uns gespendet direkt, ne? Ja, sondern, stimmt. Ja, genau. Indirekt, und das kann man ruhig sagen. Und wer das halt gesagt nicht möchte, nicht genannt werden möchte, der spendet uns das so und schreibt uns eine Mail und sagt, bitte nennt mich nicht. Genau. Dann freuen wir uns trotzdem. Wir nennen ihn dann trotzdem, das macht uns ja alles irgendwie genau. Aufgehalten. Ich meine, wenn der 100 Euro in die Hand drückt, dann sagst du doch auch nicht, nee, will ich nicht. Ja, du hast den Ferrari gekriegt, du musst jetzt ganz still. Für ein Wochenende, ich habe ihn nicht geschenkt bekommen, ich hatte ein Wochenende, ja, zum Fahren. Okay. Aber lass uns mal anfangen. Wir sind ja jetzt erst 32 Minuten dabei und haben noch nichts geschafft, weil wir ja diese kleine Technikgeschichte haben. In die Cash-Wiki habe ich uns eingetragen. Kennt ihr die überhaupt? Nee. Cash-Wiki, ja, also, kenne ich. Die kommt mir also auch nicht. Ich weiß, dass die Seite gibt, aber. Ja, musst du mal angucken. Mir kommt das ein bisschen tot vor. Ich habe nicht das Gefühl, dass da noch viel gepflegt wird. Aber ich habe uns mal eingetragen, alle anderen Podcasts gelöscht. Da sind wir jetzt also auch ganz vorne. Da fehlt noch einige. Was haben wir? Ich habe eigentlich auch das Gefühl, dass es irgendwie so ein bisschen abebbt, das gerade das Hobby. Ja. Ich meine, so ein Hobby verläuft ja immer in Wellen, aber ich glaube, wir sind gerade an so einer abebbenden Geschichte. Das ist mir bei diesem Cash-Wiki aufgefallen. Nee, ich glaube, nee. Du nicht? Nee, ich habe das Gefühl, es ist schon lange abgeebbt. Wir sind jetzt so auf so einem gleichbleibenden Niveau. Echt? Ich hatte ja das Gefühl, ne? Also ich glaube, da ist. Ich habe das Gefühl tatsächlich, dass es so vor ein paar Jahren abging und jetzt ist so gleichbleibend tiefes Niveau an Cashern. Mhm. Ja, bei Hörern merkt man es deutlich, dass das weniger geworden ist. Ich glaube, es sind auch mehr so Leute, die cashen mehr so wie verbrauchen, weißt du? Nicht so mit Herz, sondern einfach, oh, probier mal aus das Hobby, mach das eine Weile so. Und diese Alten, die uns gehört haben, die auch wirklich mit Herz dabei waren, das sind echt weniger geworden, habe ich das Gefühl. So sehe ich das auch und das merke ich vor allem an den Seiten. Und dann gibt es natürlich immer noch diese Cacher, die ganze Zeit sich selber da irgendwie natürlich irgendwie was beweisen wollen. Die wird es weiterhin geben. Ja, aber ich denke, Die haben es heute noch ein bisschen schwerer als vor ein paar Jahren, als es dann diese Begeisterung dann noch mehrheitlich gab. Ja, ich ja, stimmt. Podcasts, die sind weniger geworden, die Seiten sind weniger geworden. Es gab auch mal so einen Twitter-Account, diesen, wie hieß er denn, dieser Geocache-Aggregator, der diese ganzen News zusammengefasst hat. Ja. Da kannst du, also brauchst du eigentlich auch nichts lesen. Ja, wobei ich habe mich da versucht anzumelden. Das hat passiert gar nicht geklappt. Der hat überhaupt nicht, der hat sich nicht gemeldet, weder auf Mail noch auf Bemerkung, weil ich wollte uns da auch eintragen lassen, aber gar nichts. Ich lese doch gerade, Mika schreibt gerade im Chat, die Berolina ist ja dieser lokale Stammtisch da, geht runter von über 100 Attends auf 30 bis 40. Das war wirklich wenig. War da ja auch mal, dass die war eigentlich bombastisch besucht. Ja, merkt man an allen Ecken und Enden, dass das weniger. Ich meine, siehst ja auch bei Groundspeak die Reaktionen, ne? Ja, vielleicht müsste man bei Groundspeak mal einfach mal drüber nachdenken, ob es vielleicht dann doch auch an ihrer Ausrichtung dieses Hobbys liegt, ja? Ja. Egal, was du siehst, ist eigentlich immer das Gleiche. Austauschbar, wiederholbar, diese Woche durchcachen, ein Souvenir bekommen. Letztens war da diese riesen Gefechte, die gesagt haben, sie haben schon über 800 Souvenirs rausgehauen. Ja, das habe ich auch gelesen, ja. Und wenn du dir das mal anschaust, die Souvenirs... Jetzt ab. Jetzt klingelt das Telefon hier. Ich werde wahnsinnig. Moment mal. Oh, das, geil. Wie unprofessionell. Du, ich dachte, der asiatische Lieferservice kommt. Er kennt seinen eigenen Klingelton nicht. Doch, geil, jemand hier das Telefon liegen lassen. Herrlich. Weißt du, da hauen die also die Souvenirs raus und wo siehst du die? Irgendwie auf Seite 3 in der Website, wo keiner mehr ist. Ja. Und die Geocaching-App nutze ich eigentlich auch nicht, die moderne. Also ich glaube, das hängt auch sehr viel damit zusammen. Ja, aber kann gut sein, ja. Aber alle finden den Klingelton übrigens cool, lese ich gerade. Ja, das ist aber der familieninterne. Normalerweise werden jetzt so Fremde anrufen, dann hört man mal so ein Yeti heulen. Aha. Ich staune, dass ihr überhaupt so ein Telefon und sowas habt da. Also. Weißt du, wie das klang? Das klang wie die Eröffnungsmusik. So hören sich moderne Weißblechdosen an. Das klang wie so eine Eröffnungsmusik, wenn du so eine Thai-Massage bestellst. Und anhand der Musik weißt du eigentlich schon, du kannst auch mit Happy End bestellen. Genau so war dieser Ton. Achso, du meinst, er hat so eine Mandy. Ja, so acht. Ja. Ja, diese 80er-Jahre-Pornos finken so an. Ne? Warum liegt der Stroh? Ja. Aber was jetzt noch gut besucht ist, okay. wir haben auch gleich was jetzt ein bisschen widerspricht, was immer noch gut besucht ist, obwohl ich weiß gar nicht, ob das überhaupt offiziell noch gelistet ist, ist die Nordseetaufe. Ne? Gruß von hier an alle. Doch, gelistet ist die, glaube ich. Ja, ich gucke immer nicht, aber die scheint noch ganz gut besucht zu sein. Also da über Twitter hatte ich so einige gesehen, die da hin wollten. Von weit und. Ja, sind aber auch alle Stammgäste, ne? Oder viele Stammgäste. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich kenne das. Naja, deswegen sage ich, ich bin da gar nicht sicher, dass die noch gelistet sind. Da. Das liegt ja aber vor allen Dingen an dem Griechen. Unflexible Grieche, ne? Genau. Das Stellinger, ist ja eigentlich Stellinger, ja. Morgen los. Schließlich, Stellinger fährt auch, der ist auch überall dabei, du. Ja, der, das, aber ich, war, ja, aber ich, hab, ich war da zwei, dreimal dabei bei der Nordseetaufe. Das ist ganz nett und dann war es aber auch gut irgendwie, weiß ich auch nicht. Dann wurde es mir auch zu groß. Das aber es hat viele, viele Stammgäste halt. Und ich habe so gesehen, aus meiner Twitter-Bubble sind doch einige unterwegs da hoch. Ne? Oder manche kommen sogar wieder runter, ne? Aus dem Urlaub und fahren extra zur Nordseetaufe aus Dänemark runter und so. Also, ja, okay. Viel Spaß dabei. Haben das gleich kompliziert dann, ja. Und du siehst auch, was? Das muss man auch so ein bisschen anders, so ein bisschen sehen. Weißt du, ich hatte auch mal so eine Tour gemacht mit Leuten, die fahren jedes Jahr von Kiel raus in das. Keine Ahnung, Kielerförde oder was das da ist. Ja. Mit dieser alten Fregatte, das ist nicht der richtige Name, also mit diesem alten Holzboot. Ja. Jedes Jahr. Also raus, so weit wie sie kommen, segeln die und dann fahren sie wieder rein. Und das machen die jedes Jahr einen Tag. So, und ich habe das einmal gemacht, fand das geil. Fand das jetzt aber nicht so geil, um mich da jedes Jahr mit zu befassen. Ja, und, ich finde auch diese Wiederholung, dann wird es langweilig, oder? Eben, das ist bei mir auch so. Ich kann es mir wunderbar vorstellen, auf diesem Schiff zu sitzen. Das ist ja, hat ja auch so was Beruhigendes. Und ehrlicherweise schläft die Hälfte ja sowieso ein, wenn jetzt nicht hoher Wellengang ist. Nee, kann ich verstehen, auch, ja. Und, aber für mich wäre es dann halt auch irgendwie zugleich. Ja. Aber klar. Ging mir auch beim Brockenfrühstück so. Ich fand das toll, war ja auch dreimal dabei und dann ist auch langsam gut. Also ich hatte einmal Sonnenschein morgens, tolle Sonne, einmal Eis und Schnee und also alles mitgenommen, was so gibt. Ja, und dann ist auch langsam irgendwann gut. Ja, also da werde ich tatsächlich mit dem Junior irgendwann nochmal hin müssen. Ne? Aber da werde ich, glaube ich, der ist jetzt 6 geworden. Zu Brockenfrüchten oder? So, ja, so 3-4 Jahre werde ich da wohl nochmal warten und dann gehe ich einmal hin und dann nie wieder. Ne? Und dann vielleicht auch als Yeti. Mal gucken. Oh, da hast du was vor dir da hoch, ja. Und er muss als Kinder-Yeti. Wieso? Das Fell ist sehr, sehr kleidsam. Und ja, stimmt, stimmt. Ich glaube. Vor allen Dingen muss er dann als Kinder-Jedi mitgehen. Ach, scheiße, dann auch der Kinder ist da, hat es notiert, verdammt. Der Frosch war ja auch schon oben da, also von daher haben wir da oben schon alles getroffen, was es so gibt. Also das ist, siehst du, leider hatte ich schon gleich notiert, da. Yeti am Brockenstein, ja. Ja. Trotzdem kommt ja noch Neues. Ne? Ich habe also feststellen dürfen, diese Woche, glaube ich, oder so, guck mal, wir waren wieder gutes Vorbild und haben wieder mitgezogen. Ja, weiß ich nicht, war ein Scherz. Geospräche-Podcast ist neu rausgekommen. Von diesen Klebefrieder Rest, die Schilder alle mit ihr. Ja, ich habe das, ich wollte drauf. Hast du den gehört? Ey, bin ich fertig? Ja, ich habe tatsächlich, ja, irgendwo bin ich, ach, ich hatte es gesehen, der Mario hat das, glaube ich, bei Facebook rausgehauen und ich habe mir tatsächlich den Podcast angehört, komplett. Und? Ja, ich habe ihn mir angehört. Also ich fand ihn gar nicht schlecht. Also Mario, das fand ich interessant, weil ich kannte das noch nicht alles, was er da erzählte. Ja. Wobei, das ist natürlich mit Cashen nicht ganz so viel. Nee, also ja. Was ist los? Also wir haben jetzt so viele Pausen. Ich fand das auch interessant, weil ich interessant fand, dass. Nee. Ja, also ich sag nochmal, ich habe mir das angehört, ich fand die Idee von oder die Geschichte von Mario auch interessant, aber es ist schwierig. Also wenn man zu dem man überhaupt keinen Bezug hat, in diesem Podcast nachher hört, ja. Ich glaube, da wird es schnell langweilig. Und das Problem hatte ich damals zum Beispiel auch bei, wie hieß der andere noch hier, Mensch? Es gab doch schon mal ein Interview. Ja, die schweigende Mehrheit. Nee, die alten Folgen ja, aber auch hier von, wie heißt es jetzt noch hier? Ach, du meinst Enzyklia, genau. Genau, Enzyklia, ja. Genau. Fand ich ganz interessant, wenn ich einen gewissen Bezug zu den Leuten hatte. Ja. Also, wenn es Leute waren, die ich überhaupt nicht kannte, wo ich keinen Cash kannte oder auch von Twitter oder sonst wo nie was gehört habe, dann, nee, da habe ich dann meistens nach einer Viertelstunde ausgemacht. Das ist der das, Gedanke. Die Gefahr besteht hier halt auch. Ne? Ja, der Gedanke kam ja auch, weil die schweigende Mehrheit hat ja die ersten 43 Folgen nichts anderes gemacht. Damals habe ich das ja mit Sibalba gemacht und damals schon gemerkt, das kannst du so 1,5 Jahre machen, dann merkst du schon, das wird immer weniger Zuhörer, weil das einfach, die Antworten sind auch irgendwann immer die gleichen. Mein Gott, die meisten sind nun mal aus ähnlichen Gründen zum Cashen gekommen und so, weißt du. Das wird schon so ein Problem. Hier hast du auch noch Podcaster, die ehrlich gesagt, sorry, aber wir haben am Anfang schon mal erzählt, dass Mario jetzt die Geocoins in Deutschland nach vorne gebracht hat. Da habe ich schon, war ich schon nah dran abzuschalten. Also, das ist gleich böse gemeint. Ja, das ist sowas von inhaltlich Quatsch. Also, Mario gab es noch gar nicht, als die schon unterwegs waren. Ja, also, es war. Ich habe da auch bei manchen Sachen so gedacht, na, ob das jetzt so richtig recherchiert war oder richtig rübergekommen ist. Ja. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es war interessant. Es war auch nicht zu lang, muss ich sagen. Genau. Es ging halt. Ne? Ich will ihn jetzt aber auch nicht schlecht machen. Also, der wird seine Fans haben. Also ich empfehle da einfach mal reinzuhören. Wer Lust auf sowas hat, warum nicht? Also schlecht fand ich es auf jeden Fall nicht. Erweiterungsfähig, nennen wir es mal so. Das macht also Podcast doch nicht einfach so runter. Die tue ich ja nicht. Jeder ich ja hat ja irgendwann mal angefangen. Nein. Ich meine, ich nutze unseren Podcast ja auch eher zum Einschlafen, ja, als Einschlafhilfe. Aber woher kennt ihr denn Klebe Frieda Rees? Das hat mir immer noch, sagt mir gar nichts. Also ich vergiss mal Klebe. Das Problem, Klebe Frieda Rees, deshalb, die machen ja schon seit längerem, haben die einen Blog und ja, die machen auch lieber YouTube. Der heißt Frieda Reist ich sag mal so, das, was sie da teilweise im Blog schreiben, ihre Touren, sind ja nicht mal so schlecht, nur was mich halt immer ärgert, dass sie überall ihre Aufkleber hinpappen. Ja, das stimmt. Überall da, wo ich in Schneeferding habe, ist sie an 3 Stellen schon gefunden, die Aufkleber. Und da denke ich manchmal, ey Leute, das kann es nicht sein, ne? Ja, also wie gesagt, aber ansonsten, ihre Berichte waren okay, bloß sie stehen halt mehr so auf, ja, sie reden zwar von Premium, die stehen auf Trails, Punkt. So. Ja. Ist ja okay, also ist gar nicht negativ gemeint. Ich sag ja auch, ich will diesen Podcast, um Gottes Willen, nicht schlecht mal. Ich sag immer wieder den Leuten, hört rein, jeder hat einen anderen Geschmack, aber ich nehme natürlich auch selber Stellung dazu. Ich werde mir auch noch 1-2 Folgen anhören, aber wenn die derart falsch liegen, wie jetzt mit, wie gesagt, Mario hat das dann auch nicht Das kam nicht von Mario in keinster Form, sondern die beiden haben ihn mehr oder weniger angekündigt mit, der hat die Geocoins in Deutschland nach vorne gebracht. Da muss eigentlich in Bayern zwei umgekippt sein, Sepp und Bertha, glaube ich. Für Schreck. Ja, die haben es wahrscheinlich noch gar nicht gehört. Nee, doch, ich hatte es vertwittert, weil ich fand es irgendwie ein bisschen unglücklich. Also, das passte gar nicht. Aber wie gesagt, ist vielleicht auch nur ein Ausrutscher, mal gucken, wie die weitermachen. Auf jeden Fall gibt es wieder einen Podcast mehr und das kann man nur gut finden. Selbst wenn man ihn selber nicht. Genau, weil es ist ja die Podcast-Szene doch recht überschaubar geworden im Geocaching-Bereich. Ja, ne? Eben. Und deswegen ist jeder neue immer erstmal reinhören. Gut, haben wir. Achso, ja. Wir könnten noch. Achso, wir verlinken das alles im Dings hier. Ich lese doch jetzt hier nicht immer die ganzen URLs vor. Ich würde sagen, wir verlinken das alles und dann kann jeder gucken, ob er Bock hat, da mal reinzuhören oder nicht. Was ist denn eigentlich mit unserem URL-Schreiber, unserem Shownote-Schreiber? Ich habe den angemeldet, den Interceptor. Ich hatte nur eine E-Mail-Adresse, da habe ich ihn angemeldet und da kam keine Antwort. Habe ich noch ein zweites Mal gemeldet, wieder nicht. Also ich denke mal, dass die E-Mail-Adresse nicht mehr bedient wird oder so, weil ich hatte sogar nach dem Podcast nochmal mit ihm Kontakt und so. Wir hatten ihn ja auch mal besucht da bei ihm. Weiß ich auch nicht. Irgendwie schade, aber ich weiß nicht, wie ich ihn noch zu packen kriegen soll. Ich habe zwar seinen Namen, aber leider heißt ein Politiker und ein Arzt auch so. Und wenn du im Internet suchst, findest du hauptsächlich die beiden. Schreib's dir mal. Ich hatte ihn, glaube ich, damals, ja, das ich ihn damals ich zur DSM-Abschieds-Event-Reihe hatte ich ihn auch angeschrieben. Ja. Aber da kam auch, nee, da kam auch nie eine Antwort. Stimmt. Der hat mir nie, ich habe irgendwo eine E-Mail-Adresse rausgefunden und ihm eine E-Mail geschrieben und auch irgendwie, ich glaube, zwei E-Mail-Adressen hatte ich gefunden, es kam keine Antwort. Ja, das passt doch gar nicht zu ihm, weil eigentlich ist, also ich schätze mal, dass er die einfach gar nicht mehr kriegt, aus irgendwelchen Gründen. Schade eigentlich. Müssen wir halt selber mal, aber das kriege ich hin jetzt. Da wir das jetzt auch hier online machen, ist das alles ein bisschen einfacher, muss ich sagen. So, jetzt haben wir das viel Vorspann. Habt ihr das mit der Leiter gesehen? Also diese, ich glaube, alle Geocacher benutzen die gleiche Leiter, vermute ich mal. Das ist diese Ausziehleiter. Oder zumindest ähnliche, ja. Ja, 360 bis 4 Meter. Nee, guck dir die mal genau an, das sind wirklich die gleichen. Da steht eine andere Marke drauf, aber das ist immer die gleiche Leiter für den Preis. Ja, ist wahrscheinlich aus einer Fabrik in Pakistan, wo immer dieselben Kinder das zusammennageln. Genau. Und auf Twitter auf Facebook haben sie ernsthaft drüber diskutiert. Da ist so ein Halter, da sind so Plastikhalter dran. Das ist ja alles relativ billig, das Zeug. Abgebrochen, ob man das mit einem 3D-Drucker reparieren kann. Also ich bin jetzt handwerklich verschwunden, aber. Ich habe ja auch so eine Leiter mal gehabt und da ist mir auch so ein Nopsi abgebrochen, ne? Ja. So eine an der Seite und ich habe sie dann verkauft. Weil das ging überhaupt nicht mehr. Wenn du darauf getreten bist, dann hat er. Nein, das habe ich auch gesagt. Nein. Weiß ich nicht. Der kam bei mir zu Hause an, hat, glaube ich, was hat er gekauft? Der hat irgendwas gekauft und sagte, oh, die Leiter, sowas wollte ich schon immer mal haben. Ich sage, die ist kaputt. Nehme ich trotzdem mit. Ja, gut. Also, ne? Ich bin raus. Ne? Sei ehrlich. Boah, so ein Auto wollte ich schon immer haben. Ja, aber die Bremsen funktionieren nicht. Egal, nehme ich trotzdem. Ja. Also ehrlich, ich frage mich, ob die Leute alle noch ganz normal sind. Eine 4 Meter Leiter, auf der ich stehen soll mit meinen 100 Kilo und dann repariere ich das Ding mit so einem Plastik aus dem 3D-Drucker? Ja, du Jörg, also in meiner Kindheit hat man sowas mit dem Kaugummi gemacht. Ja, deswegen seid ihr da unten auch alle so, wie ihr seid. Das Fell ist mir nicht umsonst gemacht. Nee, ernsthaft, das kann doch echt nicht mehr normal sein. Nee. Ich habe das nochmal mit aufgenommen, weil ich das so absurd fand, dass ich das unbedingt heute mit drin haben wollte. Ich habe das aber auch, es war ja in der Bindestrichgruppe, ich habe es auch gesehen, ich habe nur gedacht, ey Leute, ich wollte zuerst mal was drunter kommentieren, habe gedacht, nee, komm, das fängt dann wieder so mit Popcorn an und so, das kannst du vergessen. Müssen wir auch mal dazu sagen, Bindestrichgruppe, ne? Geocaching-Podcast, nee, Quatsch. Das ist genau, minus Podcast, eigene Mehrheit. Genau, alles so. Community.Deutschland, ja, Germany. Ja, genau, oh, Geocaching-Community-Deutschland. Die einzig wahre Facebook-Geocaching-Gruppe. Spontan-Gruppe. Genau. Wo ihr auch diskutieren könnt, ob ihr Teleskopleitern mit dem 3D-Drucker und dem entsprechenden Material reparieren könnt. Ja, verstehe ich sowieso nicht. Die meisten Geocacher kaufen sich diese Teleskopleiter, weil sie bei Aldi oder bei Lidl im Angebot ist. Ja. Für, was weiß ich, was die da kostet, 39 oder 49. Und stellen dann fest, dass die nur auf 320 ausziehbar ist. Sie aber irgendwie 380 brauchen für diese Caches. und kaufen sich dann bei eBay von irgendeinem Händler aus China nochmal neu nach für 79. Und wundern sich dann, dass es nicht hält. Also Leiter an sich ist Mist, ja, das muss man so sagen. Für, wenn man die maximal aufwertet. Soll ich mal sagen, ich hab diese Leiter genau dafür mir mal schenken lassen, zum Geburtstag, weil ich dachte, es gibt so ein paar Caches, da musst du halt mit der Leiter ran. Dann habe ich diese Leiter 4 Jahre in der Garage stehen gehabt, habe damit 2-mal die Dachrinne sauber gemacht, dann ist mir der Nupsi abgebrochen. Ich habe nicht einen Cache damit gehoben. Echt? Ich habe also dann bestimmt 50 Stück gehoben. Nee. Also die ist bei mir echt im Einsatz. Die ist im Auto, in diesem Zwischenboden. Immer ich dabei. Ich habe sie einmal beim Nachtcache mitgehabt, hier in der alten Endoklinik hier. Und da stand sie dann in der Ecke, weil jemand anderes eine kleinere, kompaktere mit hat, die aber auch länger war. Und ja, damit hat sie das erledigt. Da habe ich gedacht, weißt du, dann kannst du auch immer verkaufen. Ne? Brauchst du ja, also eh nicht. Ich habe die tatsächlich viel genutzt. Ja, aber es war tatsächlich auch dasselbe Modell. Ne? Hm? Möchtest du so eine Leiter ja auch nicht mitschleppen? Ich glaube, wir hatten die, wie hieß dieser große Lost Place da in der Nähe von Bremen, wo wir alle mal rumgelaufen sind? Oh Gott, welchen meinst du denn? Ja, dieses Riesending da zwischen Bremen Richtung Weißrode, da war irgendwie so ein... Eibia. Ja, genau, Eibia. So, und da hast du ja Zeit gebracht. Und wenn du 10 Stunden so eine scheiß Leiter durch die Gegend schlägst, ja, da hast du dich auch abgearbeitet. Und die hat auch echt Gewicht. Das merkst, da merkst du den Preis dann nämlich auch wieder. Also die 12 Kilo oder was die wiegt, das ist schon ein bisschen was. Aber ihr müsst euch auch nicht cremen. Ich habe in meinem Schuppen auch noch eine Watthose liegen und die hatte ich auch nur 5-mal im Einsatz. Echt? Was macht ihr denn immer? Ich habe den ganzen Scheiß im Auto liegen und der ist bei mir Dauereinsatz. Also, boah. Ja, was soll ich mit der Watthose? Ja, ins Wasser. Ja, aber doch nicht bei der hallo? Kälte. Ich ziehe sonst auch keiner an. Ne? Ja. Ja, okay. Das ist ein Argument, ja. Nee, aber ich habe tatsächlich auch, ich habe auch eine Warthose, aber die liegt auch genauso, neben der Leiter lag sie immer, jetzt liegt sie im Schuppen hinten. Ich nehme sie selten mal mit. Ja, man hat es dann und irgendwie brauche ich es dann immer nicht. Also ich muss sagen, aber die Caches, wir laufen auch keine Caches über den Weg. Also weniger ist das bei mir auch geworden, das gebe ich zu. Also das ist keine Frage. Früher war ich damit mehr unterwegs, aber mittlerweile habe ich auch keine Lust mehr, über das ganze Geschleppe. Also das merke ich selber auch, dass ich mein Cachen da so ein bisschen umgestellt habe. So diese ganz anstrengenden habe ich immer keinen Bock mehr drauf, wo ich irgendwas mitschleppe. Ja, aber es gibt ja auch kaum noch welche davon. Das meiste ist doch wirklich nur an die Leitplanke genagelt oder an die Wurzel geschmissen. Oder irgendeiner bastelt sich zu Tode und du stehst vor Ort und kriegst schon nach dem zweiten Cachen einen Hals, aber dass du mal ins Wasser musst oder so, doch, das ist doch extrem selten. Doch, habe ich immer noch wirklich. Nein, ja, gut, ich bin aber auch dicht an Hamburg, vergiss das ja, nicht. Ne? Ich wollte gerade sagen, ja, du bist dicht am Wasser. Ne? Ja, und Hamburg. Ich bin ja eher so für die Höhe. Ne? Nee, nicht nur dicht am Wasser, Hamburg ist wirklich auch da, ist einfach, die Dichte ist einfach enorm. Und da hast du auch mehr verschiedene Owner, dass irgendeiner findet sich immer, der nochmal ins Wasser schmeißt. Ist gerade wieder einer dicht gemacht worden hier, einer von 2005 oder so von Supermax. Supermax Insel, einer meiner ersten Caches. Mein Gott, ist das lange her. Ich sehe das, was du heute getwittert hast, ne? Ja, ja, Turbo Interceptor, zuletzt am 14.07.2019 bei GC eingeloggt. Ach, dann könnten wir da ja auch nochmal gucken. Gut, schick ihm doch mal eine Message darüber und frag gleich nach irgendwelchen Final-Koordinaten. Was sie auch lohnen. Genau, genau. Weißt du, was mich richtig immer ankotzt an dieser scheiß Watthose? Wenn du irgendwie so einen Cache hast, da steht in der Beschreibung, denkt an eure erweiterte Geocache-Ausrüstung. Ja. Und du denkst dann, okay, und dann sind keine Attribute gesetzt und du kommst dann irgendwo an Station 5 und siehst dann so einen Tümpel vor dir, der aussieht wie Scheiße und irgendwo ist in der Mitte so eine Insel, da musst du dann hin. Da könnte ich jedes Mal richtig abkotzen. Ich weiß genau, was du meinst. So, und deswegen bammelt das Ding bei mir auch in meinem Schuppen rum. Ab und zu setze ich mich damit noch in die Wanne, damit es genutzt wird und das war's dann. Ja, ich habe schon ein paar Mal überlegt, ob ich sie tatsächlich einfach mal so zum Cachen anziehe, dann mache ich halt einen Tratti in der Leitplanke in der Hose, ist ja auch nicht schlecht, oder? Damit sie wenigstens mal genutzt wurde. Deswegen ist sie mal genutzt. Kommt doch einfach so zum Hardwick-Event in der Hose, ist doch auch ganz cool. Oh, dann kann ich direkt reinbluten in die Hose. Nee, nicht so, wir können dir das Bier direkt reinschütten, weil die ist dicht. Bier soll ja gut für die Haare und fürs Fell sein. Ne? Das und wenn du richtig viel Bier hast, schmeiß ich dir noch eine Bratwurst rein, die schwimmt dann auch oben. Also perfekt. So, jetzt bin ich aber, hier. Aber der ist eine richtig dunkle Bratwurst. Dann sieht es wegen original aus. Ne? Ja, natürlich. Es gibt da keine helle Bratwurst. Durch ist sie. Ich muss so, wer atmet denn hier schon wieder so rein? Das ist ja unglaublich hier. Ich eigentlich nicht, hoffe ich. Dann war es Stellinger. Ich höre hier Atemgeräusche, das war schon porno-like. Irgendwie. Ja, ich habe ein bisschen Erkältung. Vielleicht liegt das an mir. Ich habe mir den Turbo Interceptor gerade mal als Favoriten weggelegt, damit ich den dann mal anschreiben kann. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Wir kommen ja hurtig voran dafür, dass wir so einen ganzen Zettel voll Themen haben. Frau bei Wanderung am Brocken schwer gestürzt. Das habe ich persönlich reingenommen, weil ich beim letzten Mal, als ich dabei war, echt gedacht habe, die Leute merken es auch nicht mehr. Es gibt ja mehrere Wege hoch zum Brockenfrühstück. Und dann im Dunkeln, morgens um 6, ne, bei Schnee, Eis und wirklich schlechtem Wetter über dieses Äckerloch, heißt das, glaube ich, zu laufen, das ist schon wirklich gestört. Also da ist wirklich, das ist nur, weil sie nicht mit offener Hose trauen, weißt du? Weil das ist doch reine Angeberei. Ist das der Äckerloch, ist das dieser ganz schmale Stieg über die Steine und Felsen und so? Ja, genau. Wo du vielleicht, da kürzt du so, nicht ganz einen Kilometer, glaube ich, ist das kürzer, wenn du den nimmst. Aber da hoch, ne, ist schon bei normalem Wetter zumindest mal anstrengend, würde ich sagen. Und bei Schnee und Eis ist das wirklich was für Gestörte. Da wünschte ich mir, dass die Versicherung das nicht übernimmt. Weil du siehst ja nichts mehr. Die Steine sind dann mit Schnee bedeckt. Und wenn du da irgendwo zwischentrittst, tja, shit happens. Naja, und bei solchen Steinen ist dann eine Fleischwunde schnell gemacht, ne? Ja. Und ich sag mal, bleibst da hängen und bewegst dich blöd weiter, ist der Unterschenkel gebrochen, ne? Das, ja, genau. Ja. Und die ist hier auch. Was ist sie? Allein die Versorgung oder die Rettung hat dann anderthalb Stunden in Anspruch genommen. Mit Rettungsdienst aus Oberharz, Hubschrauber. Gut, 1946 geborene Patientin ist natürlich jetzt auch ein bisschen, also wie man in dem Alter den Äckerlochstieg hochsteigen kann. Ja. Ach ja, das könnte meine Mutter sein. Ja, ja, na, es ist schon, das ist, also, das ist schon der, musste, aber auch für junge Leute, wenn das mit Schnee ist, ist das und bleibt das echt krank. Ich guck mir gerade mal das Bild an. Ach ja, hier ist auch so ein Bild, der hatte gerade im Chat gepostet, der Glider. Ja, man sieht das ganz gut. Also wie man da bei Schnee und Eis hoch kann, das ist mir. Also Jungs, ist doch schön, wenn ihr da zum Brockenfrühstück geht, aber ihr braucht euren großen Schwanz nicht beweisen, der wächst nicht. Glaubt mir, auch wenn ihr da nackt hochlauft, wächst der einfach nicht. Tut euch das nicht an, das ist einfach Quatsch. Was für ein schönes Thema. Wenn ihr nackt hochlauft, wächst euer Schwanz nicht. Das wäre ja auch ein Wunder. Vielleicht, wenn der Schnee und Eis dranhängt, wird er vielleicht größer, aber es ist, glaube ich, nicht das Ziel. Ich glaube, der zieht sich eher zurück. Aber okay. Ja, das haben wir übrigens das Schwanzwort gesagt. Ja. Musst du auspiepen. Nee, brauchen wir nicht. Wir haben ja explizit gesetzt. Also dieser Kack bei Apple, ne? Explizit hat er dann genommen, aber unter Geocaching findet man uns bei iTunes immer noch nicht. Warum auch immer. Ich habe die Stichworte da gesetzt und alles, aber das geht immer noch nicht. Aber okay, das ist halt dann. Naja. Aber liegt es daran, dass wir öfters Penis sagen? Ich keine Ahnung, vielleicht sind wir unter Penis gelistet. Ich werde nachher nochmal gucken. Also man was auch schön uns, ist, das ist so ein Phänomen, wenn ich höre morgens oder auf dem Weg zur Arbeit morgens und abends relativ viel Podcast und ab und zu springt bei mir Google an. Ja, natürlich. Da, übrigens, im letzten Monat habe ich den 250 Mal runtergeladen. Das erklärt einiges. Ne? Welcher Google spricht an? Der Assistent? Ja, aber am Handy. Dann geht auf einmal der Podcast aus und es kommt das Google-Blink. Ja. Und das ist natürlich schön, wenn man einen Podcast hört, wo jemand sagt, okay Google, was ist ein Penis? Achso, du hast den auch eingestellt, dass er auf Sprache reagiert. Ja. Ah. Ja, okay. Er reagiert manchmal auch so. Also ich habe mir jetzt ja diese komische Lenovo Smart Clock mit dem Google-Assistenten gekauft. Beziehungsweise habe ich die geschenkt bekommen von meinen Eltern. Der sagte mir dann irgendwann, wo das nächste Klo ist. Fand ich auch sehr spannend. Ich hatte ihn gar nicht angesprochen, aber ja, mein Gott, vielleicht kennt er mich schon, ich kann das auch nicht beurteilen. Aber es denk war meine Radhose nach. Ja, es war sehr eigenwillig. Also. Aber ein schönes Gerät, macht Spaß damit rumzuspielen. Wobei, künstliche Intelligenz, von Knäckebrot oder was. Also du hast den Google Home zu Hause, habe ich das richtig? Nee, ich habe den den Lenovo Smart Clock. Das ist so eine Art Wecker mit Google-Assistent. Und Toilettenpapier hat? Auf dem Handy. Bei mir ist es auf dem Handy gewesen. Auf dem Handy. Und das aktiviert sich mit OK Google. Ja. Okay. Genau, wie Alexa macht das ja auch. Okay. OK Google, spiele Mördern. Schatz, ich kann nicht mehr warten. Ja, das dürfte bei einigen zu Hause funktionieren, wenn die das laut laufen haben. Ich habe das nicht umsonst bei mir alles. Das Schlimmste ist, bei Alexa kriegst du das nicht so richtig abgeschaltet. Und Alexa ist auch ein selten dämliches Rufwort dafür, weil immer wenn irgendwas mit Alexander im Fernsehen läuft, muss ich erstmal meine Alexa aus dem Strom abziehen. Ist schon ein bisschen nervig, das Ding. Ja, ich habe solche neuartige Technik bei mir nicht verbaut, insofern ich darf das nicht abschaffen, wegen Heike. Sie findet das alles scheiße, aber was sie gut findet, ist, ins Wohnzimmer zu gehen, wenn sie dann sauber machen will und zu sagen, Alexa, spiel Musik von bla. Und Alexa macht das dann. Das gefällt ihr sehr gut. Ja, dann soll sie demnächst sagen, Alexa, spiel Musik, Mörder und Schatz. Ich kann nicht mehr warten. Nein, ich glaube, das ist nicht ihre bevorzugte Reihe, mache Musik, aber ja. So, wollen wir weitermachen hier im Thema, bevor uns wir hier in Alexa und okay Google und was gibt's noch? Siri gibt's noch. Siri und Bixby. Verlieren. Siri fehlt noch. Ja, genau. Bixby gibt's auch noch, ja. Ist egal, brauchen wir hier auch nicht. Dann kam ich hab dir das immer mitgekriegt, damit diesen, also der ist ja, ging ja schon wieder Punk ab, aber da dachte ich so, aus einfach schon aus alten Zeiten müssen wir sie ja auch mal nennen, diese Helden des Geocachings, die zweite Station eines längeren Multis gelockt haben als Final. Was willst du denn auch machen, wenn du Punkte brauchst? Mit dem Aufkleber auf dem Stationshinweis, ne? Genau. Ja, genau. Kam über Twitter rein, kann man wunderbar lesen. Der obere ist durchgestrichen. Wollen wir sie mal nennen? Wir nennen hier immer alle. Mackis Taubenpapa? Mackis ist aber gestrichen. Taubenpapa. Das haben sie übermalt. Und darunter steht. Erik? Ich glaube, das ist nur so ein grüner Strich drauf. Erik Zander-Henry. Das haben die absichtlich übermalt. Das stand auch in den Tweets. Das sind zwei Cacher-Namen. Der eine ist Erik Sie, der andere ist Zander-Henry. Ja, und dann kommt noch. Drachenstrich und Steirissi. Ja. Die scheinen auch dafür bekannt zu sein, so las ich das auf Twitter, dass sie gerne mal, wie nennen wir das mal, kreativ loggen? Ja. Ja, ehrlicherweise wäre es mir auch egal, ja. Also, ich meine, kenn da nichts. Ich kenne die nicht, aber man kann sich immer wunderbar drüber aufregen, das ist klar, aber im Endeffekt ist es ja ein Individualhobby. Dann schmeißt du das dann halt rein, machst deinen Punkt, bescheißt dich selber. Die ganze Welt regt sich auf. Bescheißt du es ja nicht mal. Ja, trotzdem kannst du halt mit, ja doch, also ich meine, wenn du ihn als Fund lockst und ihn die Zwischenstation gefunden hast. Ja, aber du bescheißt ihn selber, weil du weißt ja, dass du es machst. Also es ist immer nicht so der richtige Begriff. Aber ich gebe dir vollkommen recht, also sollen sie machen, wie sie wollen. Aber ich denke mal, man sollte ihnen dann auch die Freude machen, sie hier zu nennen. Guck mal, sie wollen doch bekannt werden offensichtlich und dann machen wir das doch gerne für sie. Also wir werden ihn hier mal wieder vorlesen. Aber ganz ehrlich, ich meine, also dann, warum geben Sie sich überhaupt noch die Mühe und gehen noch bis zur Station 2? Warum gehen Sie nicht einfach vorbei und schreiben gefunden, später mehr? Du, ich mache es direkt online, ohne vor Ort gewesen zu sein. Ich verstehe das nicht. Also, ein Kollege von mir lässt sich auch gerne mal die Koordinaten für ein Multifinal geben. Verstehe ich auch nicht. Aber wenn er es haben will, von mir kriegt er die, wenn er fragt, warum nicht? Ach, übrigens, Cortana hat mich vergessen. Wenn du deine 10.000 Schritte halt brauchst und du hast dir dann halt voll, dann ist es halt so. Ich meine, wer von uns stand auch schon mal mitten im Multi und dachte, boah, also ja, noch drüber kann es ja nicht werden. Und dann gehst du halt auf die Zwischenstation deinen Zettel und sagst, super, das würde ich danke nicht, fürs Herlocken, es hat mich super angetürnt, ich brauche jetzt erstmal eine Pause und noch einen Favoritenpunkt und fertig ist die Sache. Ich lese übrigens auch gerade im Chat, Erik, sie hat auch meine Caches im tiefsten Schnee gefunden, hat nur im Logbuch nichts gesehen. Ja, nee, also er ist bekannt dafür offensichtlich. Wie gesagt, soll auch jeder machen, wie er will, aber wir wollen ihnen auch die Freude machen, dass wir sie nennen, finde ich. Also das ist ja schon, das machen wir schon immer so. Ja, weil auch die wollen ja ein bisschen Fame vielleicht haben. Ja, vielleicht gibt es ja viele, genau, die sagen, Mensch, so wie der möchte ich auch mal sagen. Ja, so ein geiler Typ möchte ich auch sein, dass ein Caches-Log ohne da gewesen zu sein. Super. Da muss man mal wissen, wie der Typ heißt, wo man ihn finden kann. Gibt es eigentlich noch dieses Ranking? Wer hat die meisten Geocaches gefunden? Darauf läuft es ja hinaus. Bestimmt gibt es die Seiten noch irgendwo. Ja, aber da sind doch heute welche mit so viel 100.000. Da brauchst du doch gar nicht mehr drüber nachdenken. Da kommst du eh nicht hin. Ja. Diese Rentner, die da so völlig leer drehen. Die haben die auch nicht alle gefunden. Nee, die sind ja auch als Team angeblich oder wie sie sind. Da sind nämlich 50 Rentner, die unter einem Namen loggen und so ein Schwachsinn da in Amerika. Also da gibt es ja echt die schrägsten Sachen. Das letzte Foto, was ich von dem gesehen habe, da habe ich mir auch gedacht, also der loggt aber nicht 50 am Tag, so wie die da steht mit seinem Krückstock. Ja, ich sag mal, das ist echt absurd. Also Rentner ja, weißt, sind auch. Du weißt aber nicht, was der für eine E-Roller hat. Wie macht ihr das denn mit Multis, wenn ihr den Final zu früh findet? Macht ihr den Multi dann trotzdem noch komplett? Bist du verrückt? Nee, ne? Bin ich bescheuert? Ja, wir haben mal tatsächlich, wie hieß der, und auch noch so einen geilen damals in der Nähe von Lüneburg da, ich weiß gar nicht, wie der hieß, war ein ganz bekannter, und an Station 2 finden wir aus Versehen den Final. Ich hatte keinen Bock mehr, den Rest zu machen. Irgendwie konnte ich mich nicht überwinden. Oh, ich sehe gerade einen Link hier. Es gibt also kescherstatz.com als ein Wort. kescherstatz.com. Und da siehst du, wer wie viele hat. Ehrlicherweise ist es doch auch das höchste der Gefühle, wenn du einen Multi findest, ohne ihn vielleicht richtig begonnen zu haben. Wenn du das Final findest, aufgrund deiner Intention, weil du gerade an Stage 1 stellst und dahin sagst, okay, da hinten könnte jetzt sein, weil der Owner hat sicherlich jetzt auch keinen Bock, immer in 20 Kilometer in den Wald reinzulatschen. Und dann ist er da. Also mir geht da regelmäßig einer ab. Echt? Also das Feiern, da fresse ich 3 Brickmates drauf. Es ist krass. Ich bin mal auf dem Weg zur Arbeit, gefühlt 2 Jahre immer dran vorbeigefahren, dann denke ich irgendwann so im Herbst, als die Bäume die Blätter von den Bäumen sind, was ist denn das da hinten für ein Gebilde? Bin ich angehalten hingegangen, war ein großes Bismarck-Denkmal. Und dann denke ich so, ey geil, das ist ja coole Location hier, und guck so ein bisschen um die Ecke und sag, oh, da will ich nicht, geh da hin, zack, Multifinder gefunden. Du musst dich erstmal recherchieren, welche Dose ich überhaupt gefunden habe, weil natürlich auch kein Name drauf stand, ne? So, also, und ich, du glaubst doch nicht, dass ich danach zurückgegangen bin, habe immer mal geguckt, wie der Start aussieht oder so, ne? Von wegen, nix. Also, es gibt auch genug Multis hier, also 2, 3 habe ich auch schon, genug ist übertrieben, aber 2, 3, die ich auch schon am Rechner gelöst habe und dann noch zum Final gefahren bin. Warum soll ich denn noch 4 Stationen machen? Das kenne ich auch, ja. Ich habe ja letztens diese eine gemacht, den Bonus durch Zufall wirklich gefunden. Das war aber auch zu sehen, wo er in etwa so, wo man sich das vorstellen könnte. Das passte ganz gut. Übrigens sehe ich mal ganz am Rande, Erik Sie hat es tatsächlich offensichtlich nötig. Der ist ja auch Nummer 17 in Deutschland mit 45.306 Pfunden. Ach, die bescheißen da alle da oben. Nee, ich gucke mir gerade die Stadt. Der ist der Nummer 1 in Deutschland. Geo-Teddybär. Ach, der Geo-Teddybär. Das ist dieser etwas umfangreichere Menschen, nenne ich ihn mal. Hatten wir auch schon mal. Ja. Den hatten wir auch schon mal. Und der hat sich auch böse beschwert, dass man sich darüber aufregen würde. Das wäre ja wohl seine Sache. Und naja. Ach so, hier, der Erik Sie. Jetzt hat er sich aber langsam beruhigt. 2018 hat er so bis zu 1000 Stück im Monat gemacht. Wie immer das auch geht. Das Wochenende mit den meisten Funden. 1012 Funde. In 2 Tagen. Ja, ach Gott, ne. Das klingt mir ja realistisch. Oh. Ich lese mir gerade. Ja, also das ist ja Wahnsinn. 450,55 war der, ja. Das glaube ich auch. Ja, soll er denn? Machen wir weiter? Ja, genau. Das finde ich ja viel geiler mit dieser Mine, ja. Findest einen Geocache, sagst du, sieht aus wie eine Mine und informierst die Polizei. Ich finde, also wenn das nicht eine Aussagekraft ist über die Verunsicherung der Bevölkerung, oder? Eine Mine. Ja, also. Hast du schon mal eine Mine gesehen? Vor allem steht es meistens noch drauf. Ja. In freier Wildbahn, selbst hier in der Prärie, nicht so häufig. Ne? Dabei wohnst du da doch schon in der Nähe vom Militär. Ja, ne, aber ich sag mal, ja, also. Es gab es nicht mal im Mittellandkanal diesen Cache, der aussah wie eine Bombe, wo sie den ganzen Kanal gesperrt haben, ja, weil er an so einem Wehr war. Da würde ich noch sagen, okay, aber wirklich eine Mine im Wald, ne? Also wenn die aus dem Zweiten Weltkrieg war, dann sieht die nicht mehr so aus wie das Ding. Dann wirst du auch nur noch erraten können, dass das mal ein Metallbehälter war, ne? Ja, es ist so, es ist wirklich so. Also es stimmt, aber das hat Holger schön gesagt, das ist wirklich so das, was unsere Bevölkerung im Moment ist. Ein einziger Haufen kleiner Feiglinge, die sich wie jedem Scheiß ins Hemd machen, ey. Vor allen Dingen, ich will das ja jetzt nicht, ich war ja nicht dabei, ich weiß ja nicht, wo es liegt, aber wahrscheinlich ist sie irgendwo langgegangen beim Pilzsuchen und hat einen Baum gesehen und dann waren da so ein paar Äste drauf. Und dann hat sie wahrscheinlich gedacht, warum liegen denn so ein paar Äste, liegt was drunter, die Äste zur Seite genommen und oh, hier liegt eine Mine. So ist, die meisten Geocaches sind ja mit so einem Hasengrill versteckt. Ja, klar. Also mega geil. Da kannst, darfst du gerade drüber nachdenken. Ich wollte es erst gar nicht reinnehmen, aber ich gedacht, na, ein bisschen müssen wir auch die News hier bringen, obwohl das vermutlich alle anderen Podcasts schon gemacht haben. Ist egal, deswegen habe ich es mal mit aufgenommen. Ja, das ist doch aktuell, die Meldung ist am 20.09. Ne? Ja, ich sage ja, ich bei solchen Sachen fasse ich mir mittlerweile schon den Kopf, die nehme ich schon gar nicht mehr mit auf hier in unsere Liste, weil es manchmal so, das ist also, das kannst du ja nicht glauben. Also ich auch zur Liste muss ich mal für unsere Zuhörer sagen, wir haben ja mal gesagt, es gibt auch noch so ein bisschen allgemeinen Content und ja. Eine Woche nach dem letzten Podcast war diese Liste schon so voll, dass ich Angst hatte, dass wir hier bis nachts um 3 sitzen und aufnehmen müssen. Ne? Ja, doch, sind wir nicht fertig, ne? Ne, es wird nicht weniger. Es wird nicht weniger. Doch, wir machen weiter. Guck mal, schreibt doch schon im Chat, Glenn Leider will weiter. Als nächstes Geheimpunkt. Geheimpunkt macht Mega-Event. Wer das nicht kennt, Geheimpunkt ist ja im Prinzip eine Firma, die mit Geocaching in verschiedenen Variationen Geld macht. Also jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern so einfach halt so eine Art Geocaching-Firma. Die verkaufen Reisen, die verkaufen Geocaches und mehr weiß ich jetzt gar nicht. Soll jeder sein. Er hat ein Escape Room, so einen mobilen Truck. Ah, okay. Mit einem Escape Room drauf. Das wusste ich gerade. Das habe ich, das kommt vielleicht auch nochmal nachher. Der hat ja auch einen Podcast, er wurde in einem Podcast ja interviewt. Ja. Irgendeiner Dame. Den habe ich mir auch die Targets angehört, den Podcast. Und da hat er ein bisschen gesagt, was er so macht und dass er auch nicht immer positives Feedback kriegt in der Community für das, was er macht. Aber ist halt legitim, aber er macht da Geld mit. Ne? Wollte gerade sagen, so, er ist rege dabei. Er ist wirklich rege dabei. Ja, ich habe ein paar Caches von ihm auch schon mal gemacht, die sind ja auch gut, auch wenn sie dann irgendwie ein bisschen Kommerz mit dran haben oder so, für Firmen gemacht sind, aber es sind gute Caches und er hat den Weg gefunden, aus seinem Hobby seinen Beruf zu machen und ja, ich wäre froh, wenn ich das machen könnte. Über gute Caches, beim Cachen, aber über gute Caches kommen wir gleich, glaube ich, noch zu, also ja. Also sag mal so, ja. ich kenne ihn jetzt selber nur, kenne ich ihn gar nicht so, aber ich kenne seine Firma von der Städtemeisterschaft. Weil da hat er eigentlich ganz, ganz gut, das haben die toll gemacht. Also die Städtemeisterschaft in Hannover, die ich mir da angeguckt habe, war toll. Da bin ich ja zu Besuch gewesen und das war großartig. Also ich verlinke jetzt hier keine fremden Podcasts auch noch groß, vergesst das nachher bestimmt wieder. Aber wir haben hier auf der Seite niegehört.podigy.io 30 mit Schatzverstecker Daniel Flieger. Wenn ich dran denke, verlinke ich das noch, muss ich mal gucken. Also der nie gehört Podcast, da kann man sehen, das ist eine Stunde geht das Interview, mal reinhören, wenn es interessiert. Ja, also verlinke ich, wenn ich dran denke, ich hoffe dran, sonst kommentiere es einfach, Mika, dein Haus ist da noch hinter, falls ich es vergessen sollte. Es gibt jedenfalls auch Interviews mit ihm, den Typen selber, ich kenne ihn nicht, deswegen kann ich ihn auch nicht bewerten. Seine Caches, da kann man zumindest mal drüber diskutieren. Also fangen wir erstmal mit dem Mega an, es gibt Mega in Hannover, Punkt. Ich glaube 12.09., ne? Ja, genau, und der Geocaching-Code, so heißt es ja richtig, GC8CWJW. Genau. Bis jetzt haben die 156 Willetens, wobei jetzt auch schon solche wie Cacherreisen, also er selber sein eigenes Intent auch gelockt haben, was ich immer seltsam finde. Also gar nicht böse gemeint, aber die 156 ist falsch, das ist ja hier der alte Stand. Quatsch. 200 müssten die, glaube ich, jetzt so in etwa haben. Ja, also ich sag mal so, selber locken kann man machen. Ja, aber es ist immer... Ich würde es aber erst machen, wenn ich meinen Status erreicht habe. Sonst macht das immer so einen komischen Anblick. Wenn es nachher ein Mega-Event wird mit nur 503 Anmeldungen, dann hat er ja nicht nur mit Cacher-Reisen gelockt, er hat mit seinem eigenen Account auch nochmal gelockt, mit Daniel 55. Und schon das dritte Mal. Ja, kann man machen, muss man nicht machen. Aber nichtsdestotrotz wird das wahrscheinlich das Mega-Event sein, wo ich eventuell, wenn ich hinfahren werde. Oh, warum haben wir dich hier eigentlich aufgenommen, sag mal? 250 Willetens, wieso willst du da hinfahren? Weil es, ich sag mal, nicht so weit weg ist. In die Lausitz werde ich nicht schaffen zu dem Termin. Oh. Und wenn ich Zeit habe, überlege ich tatsächlich, ist da noch ein Jahr hin, aber nach Hannover mal kurz hinzugucken. Mal schauen. Jetzt hat er als Owner auch noch gelockt, als Geo-Geheimnisträger. Er gibt jetzt aber alles, um den Mega-Event vollzukriegen. Ja, ich glaube, er hat also drei Loks hat er mindestens, ne? Am Ende hat er dann 80 Loks oder, also das finde ich seltsam. Aber gut, das ist seine Sache. Das will ich ihm auch nicht übel nehmen, ist ja nicht mein Problem. Ich fahre da sowieso nicht hin. Aber auf jeden Fall, es gibt dieses Mega-Event und das wollen wir auch genannt haben, mein Gott. Also, wer jetzt Interesse hat an so richtig auch aufwendigen Caches, der ist da nicht verkehrt, glaube ich. Außerdem wollen sie noch Lost Places in Hannover zeigen. Oh, ja, das ist das, was mega. Ja, das sind aber ja. So mit der Stadt kombiniert, weil die Stadt am nächsten Tag hat die auch irgendeine Veranstaltung. Aktivtag oder ich weiß gar nicht, irgendwas ja, ist da und auch. Ich, und wenn man das Listing so durchliest, ich habe es mal einmal überflogen, liest es sich so, als wenn das überall in der Stadt verteilt ist. Das heißt, es ja. wird so ähnlich sein wie in Stade damals, ja. dass die Leute überall sind und, du, und nirgends. Also du wirst gar ja. nicht mitkriegen, dass es das ein Mega-Event ja, ist. Ja, das denke ich vermute auch. Vermute ich mal. Ja. Also ich denke, Stade war übrigens scheiße. Ja, ist aber auch kein, aber da muss man auch zu sagen, ist aber kein Vergleich. Ich glaube, wenn du hier hinfährst und du stehst auf, dass dir was geboten wird und, also, wenn das Geocaching nicht so im Vordergrund steht, sondern du möchtest so witzige Verstecke sehen, Escape Room-mäßiges, Lost Places, boah, ich kann mir schon vorstellen, dass du da deinen Spaß hast. Tag des Denkmals. Genau, leider schreibt könnte das am nächsten Tag Tag des ja, Denkmals. Ja, seine, ich habe das so durch, also. Also, ist auf jeden Fall. Ich sage, es ist auf jeden Fall am nächsten Tag von der Stadt Hannover aus ein großes Event und ich glaube, das genau. war Tag des Denkmals. Auf jeden Fall öffnen die Untergrundlokalitäten und Türme, wo man rauf kann und so. Ja. Genau, Waterloo-Säule und solche Geschichten. Ja. Ich hörte sowas Leuten genau. wie von also, seine Freundin arbeitet bei der Touristika in Hannover, deswegen arbeitet er auch sehr gut mit der Stadt zusammen. Also auch wieder das, nicht bloß nicht wieder falsch, also das ist nicht negativ gemeint, sondern ist einfach eine Info. Naja, also man kann es ja mal so zusammenfangen. Es gibt ja auch da zwei, glaube ich, Geotouren in Hannover, ja. Die auch von ihm sind und die sind sehr gut, ja, von der Auswahl der Caches, sehr überraschend und sammeln doch durchaus Favoritenpunkte ein. Ich habe auch einen noch auf der Watchlist. Ja, man muss aber auch immer damit rechnen, irgendwo rein zu müssen, ne? Das ist richtig, aber ich meine, diese Kommerzialisierung, die man ihnen jetzt hier vorwirft, die gibt es in Hamburg auch. Ja, da gibt es ja auch ja. geführte Geocaching-Touren, ja. die du ja. offiziell über einen Reise, wie auch immer, Reiseanbieter, wer das ist, da anmelden kannst. Auf TripAdvisor erscheint das in jeder größeren Stadt. Ja. Und ja, warum nicht? Ja, was ein bisschen komisch vorkommt, und ich glaube, da kommen wir gleich nochmal dazu, ist, dass es seine Kunden nicht ganz so kapieren. Und ich bin ja, auch in Kreise hier. Ich so weiß nicht, ob sie es nicht kapieren oder ob ihnen nicht auch ein Haufen Mist erzählt wird, ehrlich gesagt. Also da habe ich so meine Zweifel, ehrlich gesagt, ein bisschen. Aber da kommen wir ja, du hast recht, ich leider dazu. Ich denke, das ist. Ja? Ja, machen wir gleich dann. Genau. Also, wie gesagt, es gibt dieses, wir wollten es wenigstens genannt haben, GC8, CW, WJJ. Also, wer Lust hat, ein bisschen was geboten haben will, ja, warum nicht? Also ich glaube auch, was wir vorhin schon mal kurz sagen können, die Lausitz macht ja am gleichen Tag auch ein Mega-Event und meiner Meinung nach, wie ich es auch schon im Artikel geschrieben habe, werden die beiden sich gar nicht so sehr ins Gehege kommen, weil das eine ist, wie soll ich mal sagen, mehr ein technisches Mega und das andere ist mehr ein Natur-Mega. So. Ja, und sie sind auch weit genug voneinander entfernt. Ne? Das eine ist mitten in Deutschland, das andere ist am Rande von Deutschland, jetzt genau. ohne negativ. Das ist halt weit genug voneinander entfernt. Ne? Ja. Also, was wir auch gesagt haben, die Geheimpunkt-Caches gibt es auch als Werbung. Wir verlinken das auch mal, wer sich das angucken will. Es gibt so eine Seite auf Facebook, wo er dann erklärt, wie das funktioniert und wie das Gäste angeblich lockt. Und schon die Aussage halte ich für einen Witz. Aber das kann sich jeder selber angucken. Und wer sagte, ich glaube, André sagte es auch, gab da Gegenwind in den sozialen Medien. Hat er ja sich aber zu geäußert, zu dem Kommerzschweine, glaube ich, hieß die Folge von ihm. Das verlinken wir auch mal, wo er selbst in seinem 100-Sekunden-Podcast was zu sagt. Ja, er hat sich noch ein bisschen dazu geäußert, dass er halt immer ein bisschen negative Kritik bekommt dafür, dass er halt Geld verdient mit seinen Caches. Und kann man sich vielleicht mal kurz anhören, diese anderthalb Minuten. Ja, warum nicht? Klar, verlinken wir. Weil das gehört zum Thema ja definitiv dazu. Meine Frage, wo kommt denn dieser Wert her, der hier steht, unten drunter? 249 Euro einmalig und 1,95 Euro für jeden Fundlog. Sagt er das selber? Verdient der das? Nein, du kannst auf die Seite. Du kannst auf die Seite gehen. Ich mal auf der Seite, ist es ein Angebot für Gastronomen, da steht halt drauf, wenn du so einen Cash bei ihm im Café legen lässt von ihm. Dann bezahlst du einmalig 250 Euro für die Einrichtung und für das Legen des Caches. Und 249. Für jeden Cacher, der das erste Mal da ist und lockt, bezahlst du 1,95 Euro an ihn. Genau. Weil er die ja quasi hergelockt hat. Und der Cache minus. Problem, ja, Das Problem, was ich da sehe, ist, in dieser Werbung wird quasi in so einem kleinen Werbevideo dargestellt, als wenn 250.000 Leute darauf warten, in das Café zu gehen. Ja. So, und da denkst du halt, da 250.000 Leute, okay, da kommen vielleicht dann die 10% davon kommen und dann zahlst du zwar 1,95 €, aber die trinken ja auch vielleicht 2 Kaffee, ne? Genau. So, und ich glaube, dem wird halt, wenn du keine Ahnung hast, was Geocacher sind und wie viel da kommen und wie viel Geld die überhaupt da lassen wollen oder was das für ein Klientel ist, von der Art und Weise, wie sie ihr Hobby betreiben, denkst du, damit kannst du Geld machen. Ich denke eher, das wird nicht so viel sein, ne? Weil die meisten kommen eigentlich wirklich, da kommen 10 Leute und einer kauft einen Kaffee und 10 Leute locken. Ne? Und du zahlst dann 19,50 € für die 10 Leute und hast einen Kaffee verdient. Ne? Ja, also es gibt, wer das nochmal nachlesen will, es gibt auch da eine Seite, jetzt kriege ich gerade noch einen anderen Link, ich hatte eigentlich einen schon, aber ist egal, ist der gleiche. Im Prinzip kundenschatz.de/cash-and-coffee/ so, da kann man das alles nachlesen. Also ist nicht so, dass er da, also der, ich finde auch, dass er sehr transparent und offen damit umgeht. Also gar kein Problem. Ja. Du kriegst auch Rabatt, wenn du mehr als eine Location nimmst, also ab 10 Location kostet es dann irgendwie nur noch 1,75 und 199 und so. Also da kann man das alles mal nachlesen, was er da verdient. Also ich würde das jetzt gar nicht negativ sehen, sondern sogar im Gegenteil. Den Teil finde ich sehr gut von ihm. Aber ja, es gibt auch Leute, die schon vor Ort waren und die dann sagen, dass die Chefin des Cafés nicht so begeistert war. Ja, wir haben hier einen Log. Wo haben wir es? Warte mal, ich muss mal draufklicken, weil das lohnt sich, das dann auch schon mal wirklich. Ich lese das mal vor. Ja. Von dem Cache habe ich von Freunden gehört, also den Kurzaufenthalt genutzt, um einen Kaffee-Cache, einen Besuch abzustatten. Nach dem Betreten wurde der Cache gleich als solcher enttarnt. Mit dem entsprechenden Tool war der Zugang gewährt. Doch was musste ich da sehen? Die Puzzleteile für das LAB sind so stark ramponiert, es fehlen schon diverse Nasen. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. So, und dann kommt, da auch die Chefin vom Café anwesend war, hat sie mich gebeten, dem Owner und den nachfolgenden Cachern Folgendes mit auf den zukünftigen Weg zu geben. Der Cache wurde hier nur mit dem Ziel akzeptiert, dass zusätzliche Kunden, in Klammern Cacher, in den Laden kommen, um dort zu konsumieren. In der Vergangenheit haben einige Cacher nur nach kostenlosem Wasser gefragt, ohne irgendwas zu kaufen. Das wird zukünftig nicht mehr geben. Entweder man bringt ein Heißgetränk selber mit oder konsumiert, kauft irgendwas anderes. Ja. Das ist also die Reaktion von jemandem, ja, der investiert hat in sein Café und das ist die Realität, die den da. Die Win-Win-Situation nicht so sieht. Ne? Also ich war in Melsungen auf dem Coin-Event und da gibt es auch einen dieser gekauften Geheimpunkt-Caches. Da musst du mit einem Gummiband in so einen Behälter irgendwie schießen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau ging, mit so einer Pistole. Und was fehlte, waren Gummibänder. Die waren alle kaputt. Da kann er auch gar nichts für, weil die durch witterungsbedingt reißen die halt irgendwann. Und da stand dann auch drin, ja, und dann gehst du in den und den Laden, der nämlich direkt daneben ist, und da kriegst du Gummibänder. Und da wollen sie dich im Prinzip ja reinlocken in diesen Laden. Und Herr Schlemmerkescher war damals mit dabei, die Schlemmerkescher, ging dann da auch rein, fragte nach dem Gummiband und kam raus und sagte, naja, also eins hatten sie noch, aber die wirkten jetzt nicht wirklich so, als wenn sie sich freuen, dass wir da reinkommen. Also du siehst, das ist genau der Teil, den ich nicht so gut finde. Ich habe immer das Gefühl, was er da macht, ist, er verkauft um jeden Preis, das muss er ja vielleicht auch, muss er Geld verdienen, aber er hinterlässt einfach, auch in meinen Augen, dann Trümmerfelder. Weil, genau wie die Kaffeebesitzerin. Ja. Die Besitzerin ist nicht zufrieden, der Cacher, der da reingeht, ist nicht zufrieden, weil er doof angemacht wurde. Niemand ist zufrieden und alle sind unzufrieden mit Geocaching. Ja, man muss ja das auch mal so sehen. Er schreibt das ja auf seiner Seite. Jetzt, ich lese mal eben vor. Single Store, einmalig Setup 2,49 € und 1,95 € brutto oder netto, weiß ich jetzt nicht, für Erstbesuch ihres neuen Gastes. So, inklusive Wartung, inklusive Pflege, inklusive Monitoring und Auswertung. Gut, das muss er ja machen, weil er muss ja abrechnen, wie viele Gäste da waren. Also ja, klar. Inklusive Social Media Push. Frage ich mich natürlich, wie soll denn das funktionieren? Da wird nichts gepusht. Garantierte Leads, das ist auch nur eine Umschreibung darauf, dass das über die Geocaching.com-Website zu diesem Laden verlinkt. Ja. Nur der Erstbesuch, Folgebesuche kosten nichts. Das ist auch nochmal so eine Sicherheitsthemen, weil wie oft lockst du denn 2 Besuche? Ich wollte gerade sagen, Folgebesuche kommen da sowieso nicht mehr. So, dann wäre es ja eigentlich, was wir jetzt hier gesehen, nicht okay. Beide Caches benötigen eine Wartung. Die Wartung ist im Preis integriert, benötigen Pflege, das muss er auch machen. Ja, scheint auch nicht zu sein. Und dem wird natürlich was ganz anderes versprochen. Und ganz ehrlich, bei einem Kaffee, also wenn ich hier diese Kaffees sehe und wenn ich mir jetzt vorstelle, das ist hier auf einem Event, nur jeder zehnte Cacher käme in komischen Klamotten da an und würde da reinlatschen. Das verschreckt eher nochmal die die bestehenden Cacher, ja. Also ich meine, wenn da die Omis drinnen sitzen, dann denken die doch bei irgendwann mal ist schon wieder Krieg oder so. Und du weißt ja, dass die meisten Geocacher sind ja jetzt auch nicht so kommunikativ. Nee. Die latschen mit ihrem GPS in diesen Laden rein, gucken sich erstmal blöd um und schneiden dann vielleicht die Aufgabe. Ja. Ich meine, alleine schon nach dem Kosten und Wasser zu fragen, oh Gott, ey. Ja, aber das ist es ja. Die sind ja, es ist ja nicht so, dass die Geocacher kein Geld ausgeben wollen, aber die haben keinen Bock, ist ja mal 4,50 Euro dafür auszugeben, dass sie online Cash locken können, weil sie dann Kaffee trinken müssen. Ich meine, ich möchte auch nur dann einen Kaffee trinken, wenn ich Bock zu haben. Und wenn ich da keinen Bock zu habe, dann möchte ich nicht mir einen Kaffee kaufen müssen. Ne? So, und ich denke mal, ist mal von 200 Loks, die er hat, werden wahrscheinlich in dem Kaffee nur 10% einen Kaffee getrunken haben oder einen Tee. Die restlichen werden nach Heißwasser gefragt haben. Und wenn sie beim dritten Mal sagt, Leute, ihr kriegt kein Heißwasser mehr, dann geht irgendwann auf Toilette und reißt den Wasserhahn auf, bis das Wasser so heiß ist, dass es reicht. Ne? Ja. Also ich lese auch gerade, in Oldenburg wurden die teilweise adoptiert, damit er nicht warten muss. Ja, das passt. Also, ja, aber ganz ehrlich, was willst du denn da warten, Jörg? Das Ding ist elektronisch, der hat einen Steckdosen an, der geht in die Steckdose, da ist keine Batterie drin. Alle zwei Jahre mal ein Logbuch aus. Ich meine zum Beispiel wie dieses Ding in Melsungen, wo du mit den Gummibändern da oben reinschießen musst. Da musst du halt mal Gummibänder ersetzen. Sonst geht das einfach nicht mehr. Hm. Und ja gut, aber das macht er da auch nicht. Also ich glaube, ist es ja so, dass er da, habt ihr den Cache gesehen? Es gibt irgendwo ein Video bei YouTube oder so, wo man sieht, wie dieser Cache funktioniert. Hat leider gerade verlinkt. Ich muss genau. Nicht so viele zusätzliche Links. Da stellst du auf eine Fläche ein Heißgetränk drauf und der misst die Temperatur. Wenn die Temperatur hoch genug ist, dann erscheint der Code zum Öffnen des Caches. Hm. Das heißt, du hast da gar keinen Wartungsaufwand. Wenn die Elektronik dich versagt, ne, dann gehst du, wenn du das Logbuch groß genug ist, gehst du da alle 4 Jahre zum Logbuch tauschen hin. Ne? Ja, ich sag mal, das ist ja aber nicht bei allen sein so. Wie gesagt, mit den Gummibändern sah es schon mal ganz anders. Weißt du, er sagt ja, wie du sagst im Audio-Statement auch, dass ihm das viele übel nehmen, dass er damit Geld verdient. Das glaube ich so nicht. Die nehmen ihm nicht übel, dass er damit Geld verdient, sondern wie er das macht. Denn einem Gründel nimmt das niemand übel. Einem Laser Mario habe ich auch noch nicht gehört, dass darauf einer geschimpft hätte. Aber ihm wird das übel genommen. Also liegt es nicht daran, dass er Geld verdient, sondern es liegt daran, wie er das macht. Das ist schon noch ein Unterschied. Ja, weil er mit im Gegensatz zu den anderen beiden, die du gerade genannt hast, verdient er mit Caches Geld. Während die anderen ja Equipment haben, ne? Ob es nun Coins, Tokens sind oder Bücher oder was auch immer. Aber er verdient ja wirklich damit Geld, dass er einen Cache auslegt. Also, das ist das, was so. Meinst du, bei mir geht es wirklich anders? Bei mir ist es so, dass ich bei den anderen beiden das so sehe, dass die wollen damit auch Geld verdienen, aber die tun das auch fürs Hobby. Das habe ich bei ihm überhaupt nicht das Gefühl. Das ist eine ganz individuelle Sicht. Ja. Das mach mich völlig irren. Also ich will da auch nicht das schlimmer mal als ist. Aber so kommt es bei mir rüber, wenn ich eben sowas sehe, wie jetzt diese verkauften Caches, wo dem Eigentümer, der die kauft, der keine Ahnung vom Cachen hat, Mist erzählt wird. Und ich als Cacher auch noch mich ärgere, wenn ich da in so ein Café komme und angepuppt werde oder dieses Gummiband da in Melsungen mir holen will und da angepuppt werde. Also hat niemand was von. Ich würde sagen, das ist wie so eine, das ist für dich als Cacher, und deswegen reagieren die, einfach eine unangenehme Situation. Ja, Bei den anderen entscheide ich mich bewusst für einen Kauf. Hier kriege ich einen hochfavorisierten Cache, und das ist es ja nun mal, die haben meistens hohe Favoritenpunkte, und merke erst vor Ort, auf was ich mich da gerade eingelassen habe, und werde dann wahrscheinlich auch noch mit dem Ladenbesitzer, dem Owner oder was auch so, mit dem Ladenbesitzer, konfrontiert und merke, dass er vielleicht ein Thema da hat. Und wie André schon richtig sagt, ich möchte einen Kaffee trinken, wenn ich einen Kaffee trinken möchte. Ja, und wenn ich hier, wenn ich in dem Laden keinen Kaffee trinken möchte, weil er mir nicht schmeckt, gut, dann kann ich diesen Cash nicht machen, aber ich bin ja eigentlich nur wegen diesem Cash da. Ja. Also, das ist Bescheute. Im Endeffekt fahren die Cacher wahrscheinlich 350 Kilometer nach Hannover, um diese Caches zu machen. Ja, auch andere, aber auch die sind aber halt nicht bereit, 4 Euro, also vielleicht gar nicht mal, vielleicht 2,50 Euro für ein Heißgetränk zu bezahlen. Ne? Obwohl sie an dem Tag, wo sie nach Hannover fahren, wahrscheinlich, wenn sie noch Equipment vorher extra gekauft haben, weil ein ganz spezieller Cache ist, wo du ein Bild mit Thema brauchst oder was auch immer, bezahlen wahrscheinlich für diesen Ausflug nach Hannover 80 Euro mit Sprit um allen, aber diese 2,50 Euro haben die keinen Bock drauf und dann machen die es auch nicht. Ja, da geht es auch ein bisschen um, also das kann ich sogar verstehen, weil da geht es auch ein bisschen ums Prinzip, ich will nicht für den Cache bezahlen. Also genau, die sind ja bereit, das will ich ja sagen, die sind durchaus bereit, viel Geld fürs Hobby auszugeben, ja, aber nicht dafür. Genau, genau. Und er versucht überall damit Geld zu verdienen, muss er ja auch. Also das werfe ich ihm nicht mal vor. Ich meine, wenn er eine Firma hat, der hat ja sogar Angestellte, der hat ja auch eine gewisse Verantwortung, alles gut. Aber ich habe das Gefühl, das schädigt eher das Geocaching, als es ihm hilft. Wie gesagt, kann man natürlich unterschiedlich sehen, aber ja. Ja, stellt euch doch einfach mal vor, du reist jetzt 350 Kilometer an, du bist jetzt gerade in Hannover, hast deinen Wagen abgeparkt und da ist jetzt irgendwo in der Nähe, hast du Bock auf einen Kaffee und da ist jetzt so ein Kaffeestand. Und du holst ja jetzt einen Kaffee, einen Becher Kaffee und lagst zu diesem ersten Cache, ja, und brauchst da wieder einen Becher Kaffee mit einem, ja, gewissen Nachbarn. Ja. Ja. Du kommst dir doch verarscht vor. Ja, großartig. Ja, also wenn das nicht so sauber drin steht, und es kann meiner Meinung nach auch gar nicht so sauber im Listing stehen, weil es ja in einer gewissen Grauzone drin ist, weil jeder Cache muss ja eigentlich gefunden werden, ohne dass man dafür extra nochmal Geld ausgibt. Ja. Da kommt übrigens gerade eine interessante Nachricht oder Info zu im Chat, hast du ja gesehen. Bei der Letterbox-Runde, ja, im Deister, das ist, wer das nicht kennt, das ist bei Hannover so ein Gebirgszug, wo man echt toll wandern kann, kommen circa 10% der Leute ins Café und essen Kuchen und so weiter, sagte der Wirt. Das finde ich auch spannend. 10% finde ich sogar eine Menge. Obwohl, dann wandert man da, da gibt es nicht so viele Cafés am Deister, das ist ja auch ein bisschen auseinandergezogen alles. Und dann habe ich Bock auf einen Kuchen, das kann ich mir sogar vorstellen. Ja, ich wollte gerade sagen, weil im Deister, da gibt es nicht viele, ne? Also wenn du da, ja, einen Kaffee findest, bist du vielleicht mal froh, dass du sagst, jetzt mal, ja, kurz eine halbe Stunde einen kleinen Kuchen und weiter geht's, ne? Stimmt, ja, da passt das wieder. Das kann ich verstehen, ja. Außerdem ist es ja so, dass ich da nicht rein muss, sondern ich kann da rein. Ja, ja. Aber gerade dieses Beispiel, was wir hier verlinkt haben, das ist ein Muss, einen heißen Kaffee oder zumindest ein heißes Gerät dabei zu haben. Du, ja, bist in dem Laden, du stehst genau neben den Tresen, das ist total unangenehm. Ja, das geht mir auch so. Das mache ich überhaupt nicht. Ich gehe dann auch weg. Also das mache ich mittlerweile nicht mehr. Das tue ich mir echt nicht. Ich muss sagen, ich hoffe, wenn dass die Suche übrigens angehalten hat und nicht aus dem Auto so viel chattet hier. Aber wenn du schon sagst, Holger, dass man ein heißes Gerät braucht, vielleicht muss ich mich einfach selbst mal raufsetzen auf das Ding. Nicht, dass es dann explodiert. So, haben wir das Thema jetzt durch? Ich befürchte, da wird noch bestimmt viel kommen, nachdem ich jetzt wieder deutlich gesagt habe, was ich davon halte, befürchte ich, da wird bestimmt noch ein paar hübsche Kommentare kommen. Aber da kann ich mit leben. Also ich, wie gesagt, ich habe da so meine Probleme. Nicht mit dem Typen, den kenne ich einfach gar nicht, aber mit diesem Geheimpunkt an sich, da bin ich ehrlich gesagt immer noch sehr kritisch. Da bin ich mir noch nicht klar, was ich von dem so halte. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sein Mega trotzdem durchaus besuchenswert ist, weil es eben Qualität liefert er schon ab, muss man sagen. Ja. Genau. Punkt, genau. So. Geheimpunkt. Ja. Können wir nochmal überlegen, was halten wir davon, dass 2 Megas an einem Tag sind? Also Lausitz, wie hießen die jetzt genau in der Lausitz? Geolausitz, ne? Ja, verrückte Geolausitz oder so, ne? Die hatten noch so ein. Genau. Verrückte Geolausitz, genau. Die haben übrigens gegenüber den 215 Anmeldungen an Hannover 300 Anmeldungen. Also die liegen jetzt knapp vorne. Oder so knapp eigentlich auch nicht, ne? Dafür, dass sie gleichzeitig fast gelistet wurden. Übrigens sind beide Events am 12.09.2020. Oh Gott, das ist ja noch richtig Zeit. Ja, aber. Sie werden ja beide ihren Megastatus auch erreichen. Ja, aber sie werden natürlich trotzdem erleben müssen, dass die bis zum Tag des Events immer wieder miteinander verglichen werden. Da gehe ich von aus. Ja, das denke ich auch, das wird so sein. Aber gut, ich finde halt, sie sind weit genug voneinander entfernt, sie sind weit genug vom Thema voneinander entfernt. Das denke ich auch gerade, das von Thema daher auch, ja. Du gehst eventuell nach Hannover, ja? Ja, also zumindest von den beiden war das, wo ich sagte, da könnte man mal drüber nachdenken. Ah, okay. Wie ich mich kenne, werde ich wahrscheinlich nicht hingehen nachher, aber du bist nicht so weit weg, vielleicht ergibt sich das. Ne? Ja, okay, ich habe mich für die Lausitz angeschaut. Gerade was er da macht, wenn ich den Junior mitnehme und dann die Sachen, die da eventuell geöffnet werden, das wird sich noch rausstellen, vorher mal, was da so kommt. Aber ich glaube, das wird auch für den Nachwuchs interessant sein. Ne? Mal gucken, vielleicht. Steht's 1-1 und Holger? Holger frisst sein Mikro. Ich esse gerade. Ich bin natürlich auf beiden. wird man Bill & Ted vorher natürlich nicht locken, da wird man, Wir tragen. Das mache ich erst nachher einfach. Genau. Ja, kann man, ich finde es auch nicht so tragisch. Ich frage mich auch, die viele dann, ich habe ja auch gedacht, wieso passiert das überhaupt, aber ich habe dann ja auch nochmal von den Reviewern einen Hinweis bekommen, dass das also, dass die das gar nicht verhindern können. Also wenn überhaupt einer, und die sind, glaube ich, eh zu doof zu sowas, hätten die das in Groundspeak verhindern können. Das sind die einzigen, die beide Daten bekommen. Ja, aber wahrscheinlich was frisst du da eigentlich, Chips, zwei nebeneinander mit Nüsse. Ah. Sorry, ich habe mein Abendbrot heute nicht gehabt. Ich muss ja nebenbei essen. Ja, solange du nicht trippst und protzt, geht das. Ja. Nee, ich vermute mal, dass wahrscheinlich im Headquarter zwei Leute sitzen in einem großen, riesengroßen Büro direkt nebeneinander und beide haben jeweils das Mega-Event bearbeitet und nicht voneinander gewusst, was sie tun. Ne? Ja, so kommt einem das vor. Also sonst hätte man das ja miteinander absprechen können. Dass, wenn die erstmal gepublished sind, ja mein Gott, ich würde es dann auch nicht mehr ändern. Wie soll denn das funktionieren, bitteschön? Nee, also, außerdem hängt wohl bei der Lausitz das tatsächlich von ihrer Location ab. Da haben sie keinen anderen Termin gekriegt. Ja, und weil er sich in Hannover an diesen Tag des öffnenden Denkmals, der Tag später stattfindet, dranhängt. Ja. Er wäre vielleicht flexibler gewesen, aber trotzdem hätte er sich natürlich dann von diesem Tag verabschieden müssen, was ich an seiner Stelle auch wieder nicht gemacht hätte. Also, oh, Holger, schalt mal dein Mikro so lange aus, solange du da deine Nüsse knackst. Ich esse gar nichts. Echt, was knackert denn die ganze Zeit so? Also ich bin's nicht. So. Ich hab eine Nuss gegessen. Jetzt mach hier mal kein Drama draus. Nein, bei mir knistert die ganze Zeit, deswegen bist das bei mir selber oder was? Hört ihr das nicht? Es kann aber jetzt nicht knistern. Nee, das knistern habe ich auch. Das Gebiss klappt. Ja, das kann auch sein. Na gut, wenn es keine Nüsse sind, ist auch nicht so schlimm. Ich war eben nur irritiert. Das hört sich wirklich an, als wenn du da. Das hört sich an wie Nüsse essen. Ja, die Bratwurst ist gleich fertig. Das Gebiss klappt. Ich wollte nur sagen, ihr erwartet auch ein bisschen viel von Cornspeak. Ey, natürlich sind das dann zwei oder sogar einer, aber die sind natürlich dabei, Souvenire und irgendwie irgendwelche Lokstrecken da wieder zu planen, wo man wieder eine Woche durchlaufen muss, um dann am Ende seinen Earth-Cache zu kriegen. Also da könnt ihr nicht erwarten, dass sie jetzt auch noch zwei Mega-Events veranstalten. Das ist ein bisschen zu viel. Also, sorry. Ich kriege gerade ein interessantes Lok rein, deswegen bimmelt ihr das bei mir hier. Ich lese mal vor. Hey, ho, over the roof. Durch die Auswertung des Cache-Held-Score sind wir auf diesen Cache aufmerksam geworden. Infos findest du im Help Center, bla bla bla bla. Disabled. Seit wann machen die das denn? Habt ihr davon schon mal gehört? Ist gerade reingekommen. Nee. Das ist so, ich habe den vor kurzem gemacht, diesen Cache. Ich glaube, ich hatte ihn auch nicht gefunden irgendwie, oder was? Und jetzt machen sie den dicht. Ich hatte Need Maintenance gelockt, genau. Ja, vielleicht kriegst du einfach, weil du das gelockt hast. Ja, das ist mir klar. Nee, ich habe den auf der Watchlist, deswegen meine ich gar nicht. Aber vor mir haben den 5 Leute nicht gefunden, über Monate verteilt. Ich bin eine 6., habe als erster Need Maintenance gelockt. Ja. Aber da reagiert doch nochmal kein Reviewer drauf und diesmal schon. Ja, aber hast du jetzt eine Mail bekommen an dich oder hast du jetzt eine Mail bekommen, weil in dem Listing was... Ja, die haben ein Listing, Temporary Disabled Listing. Also mich wundert jetzt auch nicht die Mail, sondern mich wundert, dass die reagieren jetzt mittlerweile also auch auf den Feind inklusive Need Maintenance. Das wusste ich gar nicht. Breaking News. Ja, das ist nur neu. Aber ich habe jetzt neulich auch so einen extrem vergammelten Cache gefunden. Aber der war richtig süffig. Das war ekelhaft. Da habe ich auch NM gelockt und da hat sich überhaupt nichts getan. Dann kamen danach ich habe den auf die Watchlist genommen, dann kamen 3, 4 hinter mir noch, die haben dann auch nicht mal ansatzweise geschrieben, wie scheiße das da ist. Ja, das machen sie alle nicht mehr, ja. Dann kam noch ein Bekannter von mir, der hat ihn gefunden, der hat dann auch geschrieben, der Polettenteppich hat eigentlich alles gesagt, was man sagen muss, das Ding ist einfach Grütze. Ja. Und dann habe ich jetzt ein NA gelockt. So, jetzt ist auch der Reviewer aktiv geworden, aber vorher halt nicht, weil der wahrscheinlich gesehen hat, aber wird er wieder gefunden und alles ist toll. Ne, also, ja, das kann ich sagen. Leute, in dem Zusammenhang, ihr müsst einfach mal loggen, wenn ihr eine Dose findet und die war, da hast du die Dose aufgemacht und da ist dir schon der Tod entgegengekommen. Das hat gestunken. Ich wollte Polettentapier reinschreiben. PO habe ich geschafft. Also es war wirklich für den Arsch. Dann war mehr ging nicht reinzuschreiben. Das war so nass und pilzig. Und, ne? Also, du hast Leute, du hast wenn der Cache PO reingeschrieben. Doch, PO. Und dann war ich mit dem Bleistift aber durch drei Seiten durch und habe das halbe Logbuch zerrissen. Das war so für ein Arsch, im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Also Leute, wenn der Cache scheiße ist, schreibt rein, Logbuch nass, Dose nass, bitte drum kümmern. Und nicht einfach schreiben, toll gefunden, super, weiter geht's. Das ist ja, ja, das fällt mir. Müssen wir jetzt aber mal kurz Applaus spenden. Wofür? Für diese Nachricht an die Community. Ich fand's nur mega genial. Du sagst, du hast die Dose aufgemacht, es roch nach Scheiße, es war der Tod und du lockst damit Po. Das ist ja selten geil. Vielleicht ist das der neue, so sollte man das machen immer. Aber ja. also das ist mir tatsächlich neu, dann kann ich nur dazu aufrufen, dann macht mehr Need Maintenance, wenn die wirklich mittlerweile auf diesen Owner Health Score achten. Das finde ich ja obercool, ey. Das muss ich auch mal sagen. Vielleicht könnte ja einer der zuhörenden Reviewer mal einfach mal sagen, ob das wirklich tatsächlich, ob die eine Info kriegen irgendwie. Müssen sie ja dann. Also das ist ja nicht normal sonst. Also da war ich jetzt echt überrascht. Ja, also, aber ein Kommentar dazu wäre auch ganz nett, ja, das stimmt. Das ist gerade reingekommen, witzig, das passt ja gut in so einen Live-Podcast. So, was haben wir noch? Achso, zur Lausitz muss ich noch sagen, die haben sich tatsächlich per Mail bedankt dafür, dass man sich angemeldet hat. Das fand ich auch mal cool. Das hatte ich bis jetzt noch nicht. Ja, siehst du mal, Da sind halt freundliche Leute, die da drunter. Ja, fand ich wirklich. Also, allerdings gehen wir auch nicht in dieses... Ja, weiß ich nicht, das ist so eine Art Jugendherberge, habe ich das Gefühl. Also wir gehen in Nähe, in eine Stadt, ins Hotel, das war uns irgendwie lieber, glaube ich. So, was haben wir noch? Dann hatten wir noch diese Background-Info, aber die hatten wir eigentlich schon mehr oder weniger mitverarbeitet, denke ich mal. Ja, ja. Da müssen wir noch einfach nur zu erwähnen, mir fällt es jetzt wieder ein, es ist nicht Tag des offenen Denkmals, das sind die Entdeckertage. Ah, stimmt. Entdeckertage. Ich glaube, es gibt sogar entdeckertage.de oder sowas, ne? Da gibt es, glaube ich, sogar eine E-Mail-Adresse. Genau. So. Ich muss sowieso mal, wo wir den gerade hier übersprungen haben oder den ja mitverarbeitet hatten schon. Vielen Dank für die, die auch, wenn sie jetzt ohne Namen da drin sind, dass sie so Infos zugeschickt bekommen. Ne? Egal ob per DM oder E-Mail oder wie auch immer, ist echt immer hilfreich für uns. Also sei es zu Reviewer-Geschichten oder sei es jetzt auch hier die Info zu dem Lausitz, was wir da haben hier in unserem Pad. Das ist echt klasse. Immer. Ja, dann brauchen wir hier nicht immer Gerüchte streuen, sondern kann mit Fakten dienen. Genau, auch wenn man sie nicht belegen darf. Aber naja, irgendwas ist immer. Ja, gefährliches Halbwissen haben wir, wenigstens wissen wir, wo wir es herhaben. Wir hauen es dafür souverän raus, finde ich. Genau. So, Groundspeak will auch Geld verdienen und macht die API-Schotten dicht. Wo ist diese Info eigentlich her? Die kommt aus Twitter, ne? Mhm. Fand ich super, wie sie damit natürlich gewisse Einschränkungen wieder bei, ich suche sie gerade, ich bin natürlich, fuchs natürlich immer raus, ach so. Bei allen anderen auslösen, nur um, also, ja, es ging da praktisch um die offizielle Geocaching-App vom Helf mir mal. HHCDJ. CDJ, genau. Hamburger Cache des Jahres. Ja, so. Und dann gibt es für gewisse Leute halt, kriegt man halt keine Traditional Caches und keine Event Caches, die eine höhere DT-Wertung haben. Genau, und nur noch drei Beschreibungen. Ja. Für Basismitglieder. Genau, ich meine, du siehst es ja auch, bestes Beispiel an Twitter, ja. Wie die ihre zusätzlichen Apps da, die es gab, wie auch immer die alle riesen Tweetbot und Tweetsy und so weiter, wie die nach und nach alle rausgeschmissen werden. Genau. Du möchtest die Daten gerne dafür haben. Und ich sag mal, der Mo hat seine Schuldigkeit getan über die API. Genau. Deswegen wurde ja auch der Benebelte mal kurz gesperrt. Ja. Dabei hatte der gar nichts verbrochen, sondern die haben wohl nur gedacht, er würde die API da missbrauchen. Ich habe das nicht so ganz mitgekriegt, aber. Das ist so typisch Groundspeak. Er hatte sie wohl auch irgendwie genutzt und hatte aber eingestellt und danach wurde er erst gesperrt. Ne? Ja, genau. Das war sehr unglücklich, weil eigentlich wussten sie das. Also er hat da nichts Inoffizielles. Jedenfalls nichts Verbotenes, nennen wir es mal so. Ja, aber er hat irgendwas, ich finde diese Einschränkung von Groundspeak, ich meine, grundsätzlich erstmal ist er wieder entsperrt, er hat da hingeschrieben. Ja. Und sie haben ihn entsperrt. Da muss man ja Groundspeak auch mal zugute halten, dass sie es zumindest ihren Fehler eingesehen haben. Ja, ich verstehe nur diese ganze Geschichte nicht, ne? Dieses GC-Archiv. Warum sperrt Groundspeak da Fremdanbieter aus, dass sie es nicht aufzeigen können. Ja, das habe ich. Also man muss das mal erklären, für die, die es jetzt gar nicht kennen. Der Benebelte hatte praktisch so eine Seite, wo man archivierte Caches suchen konnte. Und das haben welche genutzt. Und zwar, ich habe das auch jetzt nicht verstanden, dann wurde es mir auch klar, die haben das tatsächlich genutzt, um auch den Geomüll mal irgendwann einzusammeln. Fand ich sogar gut. Also ist eigentlich, müsste Groundspeak ihm noch wirklich eine Mitgliedschaft spendieren. Hm. In meinen Augen, weil das ist doch was Positives, oder nicht? Eigentlich ist es was Gutes, ja. Ja. Also, ja, haben sie auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, was sie eigentlich da anstellen. Ja. Einmal mit der Aktion. Ja. Ne? Ist gut für die Umwelt alles. Also, naja, warum auch immer. Wir haben es mal erwähnt. Ja, vor allen Dingen hast du ja auch mal, ja, es gibt ja auch so, also wenn ich auf meine Watchlist schaue, die habe ich jetzt gerade mal bereinigt, da hatte ich auch 2, 3, 4 Caches drin, die einfach mich ja positiv beeindruckt hatten, obwohl sie jetzt schon archiviert sind. Ja. So, es gibt, wenn du die jetzt runterhaust und nichts weiter hast und weißt nur noch, ah, der lag damals irgendwo, ja, was ist in der Nähe von was weiß ich, Schneeberding, dann war das echt eine Hilfe. Ja, ja. Um dich da so ein bisschen dran zu hören. Also, ich hat ja von dir keinen gestört, das ist das, was ich nicht verstehe. Also wo der Nachteil gewesen sein soll. Kapiere ich auch nicht. Aber ja, die Wege von Groundspeak sind... Ja. Ja. Wobei übrigens ist gut für die Umwelt, muss ich ja nochmal einen Rand zur letzten Folge nochmal. Wir hatten uns ja ausgiebig unterhalten über die 24-Stunden-Tour, oder? Und auf allen Kanälen ging es wieder los. Ich könnte jedes Mal wirklich, ich könnte aus dem Fenster kotzen, wenn ich das Gelaber höre. Ja, man muss ja nicht alles verurteilen. Und ach, so schlimm ist das auch nicht. Und das geht doch nur noch. Guck mal, das mit den Schiffen ist viel schlimmer. Ja, die Schiffe erzählen mir, die Flugzeuge sind viel schlimmer. Und die Flugzeuge erzählen mir, sonst was ist viel schlimmer. Mensch, wenn wir dieses Klima irgendwie schonen wollen, dann ist jede Kleinigkeit gut. Und in 24 Stunden durch alle durch so viele Länder dazu fahren, ist und bleibt Schwachsinn. Und nur weil ihr Angst habt, irgendwelche Leser oder Hörer zu verlieren, das relativieren zu wollen, das ist ein Armutszeugnis. Habt ihr nicht mal einen Arsch in der Hose, eure Meinung auch zu vertreten? Bah, das wollte ich. Hatte ich noch dran gedacht, das musste ich einfach mal loswerden, ey. Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Scheiße, jetzt wenden wir uns über dieses Thema. Macht ja nichts. Ich mach's mal fertig, weil mir hat ein bisschen so die Augen geöffnet, dieses Tempo 130 Gebot, wo sie gesagt hatten, wenn wir alle PKWs in Deutschland auf 130 reduzieren, ich wäre auch dafür, dann würden wir so viel CO2-Ausstoß einsparen wie. Und dann ging's los. Wie ein Kohlekraftwerk oder irgendwie 3 Öltanker als Beispiel. Und deswegen ist dieses Ziel zu verfolgen. Ja, klar. Ich sehe es, weißt du, was ich dabei gedacht habe? Sofort ein Kohlekraftwerk zu machen, weil du erreichst damit viel mehr, als wenn sich jeder Einzelne jetzt, natürlich kann man der Bevölkerung sagen, ihr müsst was machen, ihr müsst was machen, aber solange wir was machen, sind die Schritte so klein, wir sollten es ein bisschen groß denken und gerade CO2-Ausstoß ist ein Thema, wo wir uns zum Beispiel auf Kreuzfahrtschiffe konzentrieren. Ja, aber du sprichst ja nicht gegen mich. Wir sind ja der gleichen Meinung, nur genau mit deiner Begründung, genau deswegen wird sich auf dieser Welt gar nichts ändern. Weil einige immer größer, die sagen, ja, wir könnten Kohlekraftwerke abschalten, aber wenn wir da noch das abschalten, das wäre noch besser. Und der sagt dann, oh, aber da hinten im Osten, da ganz in der Ecke, wenn wir den, das wäre noch mehr. Und so hört das nie auf. Es fängt keiner an. Ja, naja, klar, aber ich finde hier die Einschränkung auf den Einzelnen, es wird uns immer verkauft, dass wir das Klima retten. Nee, völlig okay. Find ich gar nicht. Und wir wollen uns dann auch einschränken. Aber die Politik muss auch mal irgendwas tun, um das mal ein bisschen größer zu denken. Es wird sich von Autos auf Kreuzfahrtschiffe konzentriert. Und was wird überhaupt völlig aus der Luft gelassen ist, sind diese Containerschiffe. Da passiert gar nichts. Da wird höchstens dieses Schwefel irgendwas, dieses das wird ein bisschen reduziert. Ich sag dir, und egal wer. Keiner. Es fängt aber auch keiner an. Guck mal, es kommt jetzt auch schon, da muss ich mal eben drauf eingehen, bevor das wieder wegscrollt hier. Im Chat segelt Jörg nur noch nach Kreta. Nein, ich bin auch eine Umweltsau, weil mir die Umwelt scheißegal ist. Ich habe keine Kinder und mein Leben wird noch zu Ende gehen, ohne dass was passiert. So am Arsch geht mir das vorbei. Aber ich stelle mich nicht noch hin und puste das raus. Das ist für mich so der entscheidende Unterschied. Sollen sie doch ihre 24-Stunden-Tour machen. Aber sich in der heutigen Zeit hinzustellen und mit sowas angeben zu wollen, das ist geisteskrank in meinen Augen. Das ist wirklich völlig an der Lebensrealität vorbei. Es gibt Menschen, die machen sich Sorgen ohne Ende. Übertrieben oder nicht, ist egal. Das wird immer mehr. Und sich dann hinzustellen, so eine Tour zu machen, also sorry, das ist einfach dämlich. Da fällt mir nichts anderes zu ein. Ich gebe dir ja recht. Natürlich, ich sage ja auch immer, wir Kleinen werden überhaupt nichts ändern. Aber jetzt stell dich doch mal als Politiker hin und sag nur, wir machen Tempo 130. Dann hört er sich an, ja, das spart ja nur 10% ein. Ja, 10% sind ja auch nicht genug. Also ich bin schon für Tempo 130, um diese ganzen Spacken mal von der Straße zu kriegen, die ununterbrochen drängeln. Ich glaube, wir, so wie du es gerade gesagt hast, ist es, ich glaube, tatsächlich sind wir auf derselben Linie unterwegs. Du sagst ja, okay, das kann man machen, aber man stellt sich halt heutzutage nicht mehr hin und bewirbt das noch in einem großen Blog und kommt dann in Erklärungsnot, wenn es auf dieses Thema geht. Ja, ich glaube, dass es vielleicht sogar der richtige Weg ist. Ich glaube nur, dass uns verkauft wird, wir haben jetzt 130, Tempo 130 und damit ist unsere Schuld getan. Das stimmt, das ist Quatsch. Und das wird, aber darauf läuft es hinaus. Wir reden jetzt den Leuten ein, muss reduziert werden, das muss reduziert werden. Und ich sehe kein einziges Thema, wo mal jemand diese großen Themen wirklich angeht. Nee, und mir hat es wirklich die Augen geöffnet, als ich diese Aufstellung sagte, wenn wir alles auf 130 reduzieren, sparen wir so viel CO2 ein, als wenn wir ein Kohlekraftwerk abschalten. Und da habe ich gedacht, okay, also dann packe ich die Themen an, die extrem schwierig sind, wo ich viele Menschen überzeugen muss, weil die lange dauern. Klar. Statt ich mal was für die Umwelt tue. Also schwierig. Und natürlich kann ich auch mit dem Flugzeug fliegen, aber tatsächlich überlege ich mir auch tatsächlich, wie ich meine Reisen besser plane. Und hier sind auch viele Unternehmen gefordert. Ich meine, wir haben heutzutage, du siehst ja, wie wir hier podcasten, wir sitzen ja nicht mal in einem Raum. Es geht irgendwie. Genau. Auch wenn sich irgendjemand über die Tonqualität aufreut. Aber ich meine, dieses Hin- und Her-Chatten, ich sage immer, von Google aus Hamburg fliegt da auch keiner, wenn der ein Meeting hat, mal eben drüber nach Amerika. Die machen das auch über Video-Chat. Aber guck mal, im Chat geht's auch gerade wieder los. Leben und leben lassen. Ja, schön gesagt, wenn die in den Entwicklungshilfeländern absaufen, weil wir zu faul sind, um mal ein bisschen einzusparen. Leben und leben lassen, das ist der geilste Satz dazu. Wenn man den mal 3 Sekunden weiterdenkt, dann fällt man sehr schnell drüber, dass wir eben andere nicht mehr leben lassen durch unser Benehmen. Ja, das Schlimme ist nämlich auch, dass wir auch durch die Verbreitung des Smartphones auch in Entwicklungsländern sehen, was Wohlstand ist. Ja, genau. Und wenn ich mit einem durchgeschlissenen Schuh da irgendwo hinlaufe und kurz vorm Absaufen bin oder mit Hitze ausgesetzt würde, wie in Afrika ist, dann überlege ich mir 1000 Mal, ob ich das jetzt meinen Kindern noch antue oder ob ich in das gelobte Land komme. Ja, so, natürlich, klar. Wenn wir nichts tun, werden wir die Probleme nur zu uns verlagern. Ja, mit Sicherheit. Ja, so einfach ist es. Ich meine, du musst dir das mal vorstellen. Wir leben in einem Land, das exakt nichts hat. Keine Bodenschätze, gar nichts. Wir leben davon, dass wir Länder mit sehr vielen Bodenschätzen dumm halten, möglichst auch noch in kriegsähnlichen Zuständen halten und da die ganzen Ressourcen abbauen. Genau davon lebt so ein Land wie Deutschland und nichts anderes. Genau. Würde ich jetzt aber anschränken. Ich würde sagen, davon lebt ein Großteil der Wirtschaftsnation. Ja, na ja, gut, Wirtschaft, natürlich, klar. Aber Deutschland ist sehr unterschätzt. Ich habe gerade gestern wieder im Fernsehen gehört, wir verbrauchen am viertmeisten Stahl auf der Welt. Unser kleines Kackland. Ja, liegt an den Autoproduktionen. Genau. So, was wir völlig unterschätzt haben, ist zum Beispiel, dass Afrika diesen Sprung, dass sie einfach so einen Entwicklungsschritt wie dieses Festnetz völlig ausgelassen haben, sondern zum Smartphone sind und da Internetverbindungen haben. Und ehrlicherweise, das ist bei jedem selbstverständlich. Wenn ich auf meinem Foto sehe oder auf meinem Handy sehe, wie es irgendwo anders aussieht zum ersten Mal und das mit meinem Ghetto und meinem Slum vergleiche, dann versuche ich da hinzubekommen. Ja, so. Völlig verständlich, sehe ich auch so. Ja. So. Na gut, schweres Thema mittendrin, muss man aber auch mal reinhauen. Hatte mich nur geärgert, weil was mich stört ist, man kann ja drüber streiten, man kann sich drüber ärgern, aber dieses Rumrelativieren, das ist doch alles Selbstbetrug und nichts anderes. Also ist einfach so. Weil keiner mag auf irgendwas verzichten. Ja, genau. Und ich denke immer so, die 130 würde ich auch nicht mal unbedingt machen, nur wegen der CO2-Einsparung. Das ist auch eine gute Sache, aber es gibt viele Vorteile, die absolut dafür sprechen. Ja, die Entspannung. Also zum Beispiel, fahr durch Frankreich oder fahr durch Holland, du bist so entspannt, du fährst 8 Stunden am Stück Auto und steigst aus und hast Urlaub. Hier steigst du nach 4 Stunden aus und bist, ich bin alle. Ne? Also, Schweiß gemacht, ja, ist so. Was die Armin seine Waffe ist, ist uns das Auto, das ist so. Genau, und man muss sich halt nicht wundern, wenn man solche Leute, die dann quer durch Europa cruisen an einem Tag, ein bisschen pusht, dass dann halt ein bisschen Gegenwind kommt, da muss man rechnen und dann zu sagen, naja, ich habe aber von vornherein gewusst, dass es passiert. Ja, denn das war das Geilste. Da habe ich mich echt weggeschmissen, als ich das gehört habe. Ach, egal. Wir haben unsere Meinung wenigstens auch dazu kundgetan, das gehört doch am wichtigsten. Aber wie kriegen wir jetzt zum nächsten Thema? Das ist ja... hat einer einen guten Übergang? Meinst du den Souvenirs oder bist du schon weiter? Nee, jetzt kommen die Listen. Ach so, die Listen. Wir sind bei den Souvenirs schon durch. Die Souvenirs kommen danach. Hä? Ach so, da die Lesezeichen. Ja, hast du das nicht mitgekriegt? Also das kam ja gestern überraschend noch rein. Oder vorgestern, ich weiß gar nicht mehr. Mhm. Groundspeak hat die Lesezeichenlisten überarbeitet. Ich habe es echt nur überflogen, weil ich bis jetzt nicht so richtig die Zeit hatte, damit rumzuexperimentieren. Aber schon auf den ersten Blick machte das einen Eindruck, ich weiß nicht, ob die neuen eingestellt haben. Also ich fasse es gar nicht. Ich glaube, das sind 15 Jahre, das erste Mal, ich da sitze und denke, boah, da hat einer nachgedacht. Inwiefern jetzt? Ich arbeite mit Lesezeichen gar nicht. Aber. Bisher habe ich das auch nicht, weil ich die völlig belanglos fand. Aber jetzt gibt's schon, die gibt's schon 14 Tage, das wusste ich gar nicht. Ich habe es jetzt erst gelesen über die Newsletter. Warte mal, was ist denn das? Wo kann ich zurückwechseln? Nee, will ich gar nicht wissen. Ach, irgendwo gibt's da eine ganze Übersicht. Also du kannst dir jetzt über Lesezeichen was zusammenstellen, die GPX runterladen, direkt aufs Gerät pappen und so. Also auch für den Urlaub ganz interessant. Wenn du zum Beispiel einen kennst, wo du sagst, okay, den seine Caches mag ich, dann kannst du dir da schnell die Liste schnappen, GPX von aufs Gerät machen. Also ich fand das alles klang irgendwie, also ich werde es demnächst mal ausprobieren. Das klang mir, als wenn man jetzt anfangen könnte, diese Listen wirklich sinnvoll zu nutzen. Bisher habe ich nie so richtig begriffen, was ich damit soll. Okay. Also bisher habe ich die, wenn es hochkommt, habe ich mal eine Liste am Anfang mal gehabt, wo ich draufgeschrieben habe, welche ich gut finde für Leute, die jetzt meinen, dass sie meinen Geschmack auch haben und dann mal gucken wollen. So. Aber ich gucke es mir gerade jetzt mal an. Wie finde ich die überhaupt? Ich habe die auch noch nicht richtig. Also ich muss mich auch mal mit beschäftigen. Ich glaube, interessant ist es tatsächlich, da gibt es was Neues. Nee, die haben sich aber was einfallen lassen. Also gab ja vorher schon Listen. Was weiß ich, du kannst ja auch zum Beispiel eine bestimmte Art von Caches in einer bestimmten Gegend, du machst dir praktisch eine Runde, die schmeißt du dir auf eine Liste und dann kannst du sie jetzt als GPX downloaden oder sowas in der Art. Also wie gesagt, man muss sich nochmal in Einzelnen gucken, was alles so geht, aber du kannst im Prinzip damit jetzt eine gute, also eigentlich sind das so eine Art Sortier- oder Filterfunktion von GSAK. So würde ich sie fast nennen. Guck mal, ich lese gerade, Stellinger arbeitet schon lange damit. Ich sehe gerade, dass ich sogar 2 Listen habe. Siehst du? Ja, 2 hast du automatisch, glaube ich, ne? Irgendwie eine Favoritenliste hast du angelegt. Die habe ich sowieso und ignoriert, ja. Aber ich habe noch... Die Ignore ist aber die sieht ja keiner. Ja, ich habe trotzdem noch tatsächlich mir mal irgendwann eine Liste angelegt oder wollte es. Die eine sollte sich Nachtcaches nennen. Da ist genau ein Cache drin. Und bei der anderen war ich zu faul, die richtig zu umschreiben. Die steht einfach nur in der New Bookmark List und keine Ahnung, was da drin habe. Alle archivierte Caches und ein paar, die funktionieren. Ich glaube, so richtig zum Tragen kommt das, wenn du zum Beispiel GSAK nicht nutzt, ne? Weil ich mache fast alles über GSAK. Da habe ich Filter, da habe ich Queries, die mir alles Mögliche zusammenbauen. Wenn du jetzt GSAK aber nicht benutzt oder du bist mit dem Handy unterwegs, kannst du das alles nicht. Und dann hast du über Listen im Prinzip ja die Möglichkeit, das synchronisiert sich ja praktisch automatisch übers Netz, auch mit der App und so. Und dann fängt das an, einen gewissen Sinn zu machen. Ja, okay, dann wird es interessant, wenn du unterwegs bist und so. Und dann hast du halt eine synchronisierte Liste, die du überall zur Verfügung hast. Und wenn du dein GSAK nicht griffbereit hast. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da einiges mitmachen kann. Wir müssen da mal mit rumexperimentieren, dann werde ich da auch noch mal irgendwann was zu schreiben. Aber auf jeden Fall ist das über Groundspeak bekannt gegeben worden, dass sie die Listen da komplett überarbeitet haben. Klingt echt interessant. Nutzt du denn die offizielle App? Ja, ne? Nee, ich habe die auf dem Handy und das einzige Mal, wenn ich die benutze, ist immer, wenn die sich meldet, dass eine Nachricht gekommen ist. Ich habe die ehrlich gesagt mal irgendwann aufs Handy gepackt, ausprobiert, fand die scheiße und habe sie einfach nicht deinstalliert. Also. Okay. Und habe dann irgendwann gemerkt, den Effekt, dass er mir aber meldet, wenn eine Nachricht gekommen ist, weißt du, über dieses beknackte Message Center. Und deswegen habe ich sie drauf liegen lassen. Verbraucht ja keinen Platz. Also, verbraucht schon Platz, aber naja, ist ja ein Witz. Ja, das ist ja minimal. Ne? Ja, eben. Ich habe sie auch drauf, um tatsächlich mal Nachrichten zu kriegen oder manchmal habe ich irgendwas nicht gespeichert und dann geht die besser als CGO. Ne? Dann, was war das denn? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe gerade Besuch gekriegt. Der Nachwuchs ist durch die Tür gerutscht hier. Ach, okay. Ich muss mal kurz entsorgen hier. Der Nachwuchs? Ja, da ist er weg. Naja gut, hört sich ja ganz gut an. Könnte man sich vielleicht wieder ja, also ich glaube, das zu Gemüte ziehen. Ja, das bietet echt Möglichkeiten. Also das lohnt sich, glaube ich, zumindest auf jeden Fall mal anzugucken. Wenn es nicht schon tot ist, ne? Also hättest du das jetzt hier nicht reingeschrieben, ich wäre irgendwie... Nee, ich habe es auch durch Zufall echt nur mitgekriegt, weil ich diesen Newsletter da halt immer mal reingucke, ob irgendwas Interessantes ist. Und das mit den Listen, doch muss ich sagen, das macht echt einen Eindruck, als wenn das irgendwie... Es gibt den Podcast zu Listen. Was für ein Podcast gibt es zu Listen? Oh, tatsächlich. Ach so, aber natürlich wieder in Englisch. Okay, merke ich mir mal mit. Packe ich dann mal dazu. Die haben also vom Groundspeak da auch schon so ein, aber in Englisch allerdings dann einen Podcast dazu. Ja, wir sollten uns auch mal so ein Thema rausnehmen und so einen 15-Minuten-Podcast machen. Hey, hast du schon das neue Feature auf der Groundspeak-Seite gesehen? Du kannst unten jetzt chatten. Und dann machen wir einen Podcast dran. Das musst du so ein bisschen anteasern und dann musst du es ein bisschen heiß rüberbringen und ich glaube, das ist unser neues Ding. Das fehlt mir noch. Nee, da hätte ich so gar keinen Bock zu. Ja, obwohl, naja, wer weiß, vielleicht wird das doch gut ankommen. Ist egal, ich will nicht gut ankommen, ich will das machen, was wir Lust haben hier. Das ist viel besser. So, was? Das, also genau, wo wir jetzt hinkommen, das ist ja wohl die größte Scheiße, oder? Dieser Blog, die am häufigsten vergebenen Souvenirs. Ja. Heißt das nicht Souvenire? Naja, egal. Gab es über 945 Souvenirs? Ja. Ist das überhaupt ein deutsches Wort? Warte mal eben. Souvenir. Ich weiß gar nicht, ist das Französisch Souvenir, Deutsch Speicher? Das wird es wohl nicht sein. Souvenir, zu Französisch Erinnerung. Ja. Das kommt aus dem Französischen, sicher. Und jetzt Mehrzahl von Souvenir ist Souvenirs. Wo steht denn das? Souvenir? Ja, steht auf jeden Fall Souvenirs drin, ich weiß es nicht. Hört sich ein bisschen komisch an, aber ja. Kann ja sein. Kann ja möglich sein, ja. So, und dann ist die wunderbare Nummer 1 die Vereinigten Staaten von Amerika, Nummer 2 Deutschland. Überrascht das irgendjemanden, dass die Länder da an Punkt... Doch, ja, also 2,6 Millionen... In, ja, Schaukleider, der hört gerade, der hält nicht durch, der ist auch, guck mal, der wird auch alt und inkontinent, deswegen geht er. Vereinigte Staaten 2 Millionen 600.000 und Deutschland 1 Million 100.000. Ja, das überrascht mich tatsächlich. Also, ich hätte ja, aber nicht gedacht. Du kriegst das ja, wenn du einmal einen Cache in dem Land lockst, ja, kriegst du das Souvenir. Und wo sind die meisten Cacher? In Amerika? Ja, aber so viel mehr hätte ich jetzt gar nicht. Ja, aber so ein krasser Unterschied. Also hätte ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt. Großbritannien immerhin noch 723.000. Das ist auch nicht wenig. Tatsächlich, Souvenirs ist die Mehrzahl. Wer hätte es gedacht? Guck mal, Vereinigte Königreich ist noch knapp vor Frankreich. Ja, also mich hat es irgendwie nicht so richtig überrascht. Jetzt ist auch noch das Teil hier abgestürzt. Weil natürlich, wie gesagt, jeder, der in dem Land im Geocache lockt, dieses Souvenir bekommt. Ja, aber jetzt... So, und die meisten Cacher sind in Amerika. Du fährst auch mal gern nach Amerika oder fliegst darüber. Also ich nicht, aber ja. Auch. Ja, dann gibt es die zweithöchste Community, ist in Deutschland. Da kommen auch Geocacher her und locken das. Und dann... Ja, gibt es auch noch. Kanada hätte ich mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube. Ich hätte gewundert, dass Kanada so weit unten ist, ne? Also vielleicht haben sie es so später rausgebracht. Kann ja auch sein. Ja, ich stimmt. Denke auch, das, damit zusammen, wann ist ja für dieses Land ein Souvenir entstanden? Hast du recht. Ja. 945 Souvenirs und die gibt es seit 9 Jahren. Das heißt, 100 Souvenirs pro Jahr kommen so etwa raus. Das ist doch absurd. Anhand der Zahlen sehe ich doch schon, dass das scheiße ist, diese Flut. Boah. Ja, vor allen Dingen, du siehst sie ja nicht. Ja? Du siehst sie irgendwo hinten als kleines. Ich verstehe das auch nicht. Du siehst ja erstmal dieses Vorschaubild. Ja. Um das richtige Souvenir zu sehen, musstest du bei den meisten nochmal aufmachen. Stimmt. Das sieht man ja zum Beispiel in den deutschen Bundesländern. Also das ist ein Thema, was sie sich irgendwann mal ausgedacht haben, was vielleicht auch nicht schlecht ist, aber es ist mega schlecht umgesetzt. Ja, zu viele und zu versteckt, da gebe ich dir recht, ja. Und da darüber jetzt einen Blogbeitrag zu machen, super. Vielleicht ist es in der App anders, dass es dann noch besser dargestellt wird, aber wenn du nicht die offizielle App nimmst, kriegst du A, nichts mit und an B, auf deiner Website, da kannst du schon lange suchen und da die Zeit hat, mir diese ganzen Souvenirs da anzuschauen, naja. Wobei bei den Blog-Einträgen, die machen die, ich glaube, die wissen einfach nicht, was sie machen sollen, deswegen bringen sie irgendwas. Wirklich, so kommt mir das vor. Also die Blogbeiträge finde ich an Armseligkeit. Ja, das ist nur um die Premium-Mitglieder bei Stange zu halten. Aber wir haben ein Newsletter. Einmal die Woche gibt es einen schönen Beitrag über nichts. Stimmt. Oh, scheiße, jetzt bin ich wieder über mein Kabel gerollt hier. Mein Gott, so lange sitzen ist aber auch nichts mehr in meinem Alter, du. Ich sehe gerade der neue Teamspeak-Besitzer ist auch da. Deswegen liege ich hier auch gerade im Bett, weißt du? Das ist total angenehm. Ja, sollte ich nächstes Mal auch machen. Mein Bürostuhl quietscht oder so. Das ist. Übrigens schreibt Stellinger gerade, dass er 7 von 10 hat und dass es auf gewissen Stammtischen oder Geocaching-Events gern damit darüber diskutiert wird. Okay, ist nicht meins, kann sein. Sollen sie wirklich. Kann ich mir schon vorstellen, dass sie aber das man, gut. Man sieht an diesen Blog-Themen, dass die auch nicht genügend Input haben, um wöchentlich einen interessanten Beitrag zu machen. Haben die auch nicht. Woher denn? Geocaching ist und bleibt eigentlich relativ schmalbandig. Ich glaube, das überschätzen auch viele immer, was da. Das verlangt doch auch keiner. Wer aus der Community verlangt denn von den Geocachern, von Groundspeak, wöchentlichen Newsletter mit Input? Ja, das verstehe ich auch nicht. Also, das hab's ja vorher auch nicht. Ich habe das nicht vermisst vorher. Also, das ist ja auch, als wir Podcast das erste Mal angefangen haben, habe ich auch schon mal gesagt, also 4 Wochen ist für mich ein guter Schnitt. Dieses wöchentliche, finde ich schwierig. Also da ist mir. Die Thematik ist halt einfach, du hast sicherlich in dem Newsletter-Stand eine ziemlich hohe Anmeldequote, weil die Newsletter hatten sie sofort. Und dieser Newsletter ist erst in den letzten Jahren durch Social Media Interaktion und durch Schnelllebigkeit von Twitter und Facebook abgeschwächt worden. Ja. So, und jetzt hast du da, was weiß ich, wie viele Abonnenten sie haben. Schätzen wir mal, dass sie 2 Millionen Abonnenten haben. Können auch mehr sein. Den lässt du einfach nicht auf den Tisch fallen, weil dann irgendjemand sitzt, da erreichen wir 2 Millionen Leute. Ja, klar, keine Frage. Aber wie gesagt, wenn sie das alle 3-4 Wochen machen, würde das auch keinen stören. Also, Also besser weniger Newsletter, die dann aber auch spannend sind oder Blogbeiträge, als diesen Quatsch, der da zum Teil kommt. Also wo du echt denkst, jetzt wissen sie wohl gar nicht mehr, was sie schreiben sollen. Ja, aber das hast du auch bei so manchen, offiziellen Newsletter von so manchen Firmen, ja. Ja. Okay. Also, guck mal, das ist ein wunderbarer Übergang, ne, zum nächsten. Ja, aber lass mich das nochmal kurz ausführen. Ja, ich habe mich zum Beispiel in der Reise per kommen wir später noch zu, auch über Expedia gebucht. Ja. Und bin natürlich in den Newsletter reingerutscht von denen. Ich habe jeden Tag einen Newsletter bekommen. Congratulations, Sie sind jetzt unter den ausgewählten Gewinnern und Sie kriegen hier zum Sonderpreis. Und ich dachte immer, wollt ihr mich verarschen? Und wenn du das 5-mal hintereinander bekommst, also jeden Tag einen, immer unter den Gewinnern und nur für sie das Special-Angebot, dann denkst du auch, also, wer hat das denn bitte veranlasst? Ja. So, ein Zwischenstand. Ja, das passt gut. Ähnlich sehr sinnvolle Beiträge. Kam auf geocachingrheinland.de. Ich hab's ja sowieso nicht so mit Vereine. Wir werden das aber wieder verlinken. Und da kam dann Zwischenstand zum Geocaching-Verbot, das so sowieso gar nicht stattfinden sollte, in der Stadt Köln. Also dieses Geocaching-Verbot ist immer noch eine übertriebene Überschrift, weil die wollten das Geocaching nicht komplett verbieten. Das ist Quatsch. Und dann kam da so ein Zwischenstand. Ja, ne? Fandst du, dass der irgendwas aussagt? Also, nee, gar also, nichts. Also, ne? Im Zwischenstand kann ich gar nichts rauslegen. Da ist für mich eigentlich zu früh gejubelt worden. Beim Zwischenstand wurde ja noch nicht mal gejubelt. Ein Dankeschön gab es, aber hast recht. Ja, ein bisschen Jubel, ja, doch, hast recht, klar. Ne? Aber der gab irgendwie, also, den fand ich, den hätten sie komplett sparen können. Dann kam ja das Update zum Zwischenstand. Da war dann, glaube ich, ein bisschen mehr drin. Wobei es auch immer noch, die Stadtverwaltung hat heute bekannt gegeben, dass aufgrund der fristgerecht vorgebrachten Anregungen inhaltliche Änderungen an der textlichen Entwurffassung bla bla bla ausgelegt werden sollen. Ja, ob das jetzt der Burner ist, immer gut, so ein Verein, naja, sich zu verkaufen, kann ich auch verstehen. Ja, also ich finde, ich finde viel interessanter diese Ratsinformation, ja, weil die fasst ja genau nochmal exakt zusammen, ja. Die hat das kurz und knapp auf den Punkt gebracht, ja. Ja, grundsätzlich wurden erstmal die Geocacher da rausgenommen, weil sie im Vergleich zu anderen Nutzergruppen unverhältnismäßig stark reglementiert würden. Genau. Ja? Gleichzeitig schreiben sie aber, dass Naturschutzgebieten ja sowieso ein Betreten sämtlicher Flächen nur mit Ausnahme möglich genau ist und als ein Wegegebot darstellt. Ja. Grundsätzlich geht es in den Erläuterungen des Verbots zu verlassene Wege, wird die klarstellende Ergänzung aufgenommen, dass auch Natursportarten wie das Geocaching ohne das Wegegebot, unter das Wegegebot fallen. Genau. So. Und was war es jetzt? Also in meinen Augen... Wie es dagegen an einem Naturschutzgebiet auch so ist. Ja, eben. In meinen Augen ändern sie doch gar nichts. Also das Verbot ist doch nicht weder weniger noch mehr geworden. Der einzige, dass sie den Begriff rausnehmen, das steht ja auch im letzten Satz, im vorletzten. Ein explizites Verbot des Geocachings ist von daher in Naturschutzgebieten entbehrlich und soll aus diesem Grund gestrichen werden. Das heißt ja nicht, dass das Geocachen da jetzt plötzlich erlaubt ist, sondern das heißt einfach, das ist da sowieso verboten, das brauchen wir nicht extra erwähnen. Also ich sehe da überhaupt keinen Grund, irgendwie zu jubeln. Naja, das muss man im Zusammenhang sehen. Also es ist dann nur komplett verboten, aber es fällt unter das Wegegebot. Ja, und dadurch du kannst darfst du auf dem Weg einen Geocache machen. Genau, aber auf dem Weg könntest du den Geocache legen. Ja, aber das hättest du auch vorher können. Ja, sicherlich. Deswegen, das ist dasselbe, was es hier im Naturschutzgebiet in der Lüneburger Heide auch gibt. Ne? Da kannst du auch alles machen, wenn du auf dem Weg bleibst. Ja, und das ist ja, deswegen glaube ich, dass das, ja, aber findest du denn, dass durch das Streichen des Begriffes Geocaching hat sich doch da überhaupt nichts geändert? Du kriegst doch trotzdem ein Problem, wenn du da irgendwo deinen Cache nur einen halben Meter neben Weg versteckst. Also, das halte ich für äußerst, ich weiß nicht, wo der Grund zum Feiern ist, ehrlich gesagt. Sehe ich dann. Ja, wahrscheinlich war es vorher, dass sie Geocaching explizit erwähnen, und sie dadurch das Gefühl hatten, dass man auch nicht auf Wegen Geocaches legen kann. Ja, wenn du jetzt einmal ein Verbot aussprichst, Geocaching ist in Naturschutzgebieten verboten, dann müsstest du jetzt nochmal klären, ja, und wie sieht es denn auf den Wegen aus? Aber ja, verboten, aber ich glaube, so weit ging das gar nicht. Der Begriff war immer bezogen auf dieses im Wurzelwerk, glaube ich, und so verstecken. Und das dürfte nach der Regelung immer noch verboten sein, weil die Wurzel nicht auf dem Weg ist. Ja, aber wenn natürlich an so einem, der Weg direkt an so einem Baum vorbeigeht, an so einem großen Baum mit großen Wurzeln und den ja, aber siehst du mal in der Praxis, da hätte vorher keiner was gesagt, da hätte nachher keiner was gesagt. Also nee. Ich halte das alles für, also wirklich, das war eine große Papiertigerei. Ich sehe da. Da wurde viel zu früh ein Fass aufgemacht. Ja, das meine ich. Ich sehe da echt nicht weder jetzt einen Gewinn noch vorher einen großen Verlust. Also ja. Vielleicht ist man auch zu weit weg, keine Ahnung. Ist es nicht grundsätzlich so bei dieser ganzen Vereinsmeierei? Wir hatten uns jetzt grundsätzlich schon mal über diese Geocaching-Vereine ausgetauscht und kamen eigentlich zu dem Schluss, so richtig brauchen tut dir keiner. Nee, es kommt auch irgendwie nicht, also die Ergebnisse, die ich da mal lese, sind auch immer so, ja, wir haben uns jetzt hier irgendwo getroffen, alle Vereine, und jetzt haben wir miteinander geredet und jetzt sind wir wieder auseinandergegangen. Ja, das ist super. Ich weiß nicht, vielleicht bekomme ich zu wenig Informationen, aber das Einzige, was ich mitbekomme, ist eigentlich immer so, wenn da mal so eine Messe ist, dann tauchen die auf. Ja. Vertreten quasi die Community, also halboffiziell, aber ansonsten kriegt man auch von denen nichts wirklich mit. Nee, deswegen finde ich das auch immer, weiß ich nicht. Ich mag das schon nicht, dass ich so halboffiziell vertreten werde, weil ich will nicht vertreten werden. Punkt. Nee, das ist ja auch, ich finde ja gerade Geocaching ist ja auch ein wirklicher Mannschaftssport oder so, ne? Das ja, ist ja eher wirklich so ein Ding, ein Single-Sport, ne? Da wird in meinem Namen gesprochen, das will ich nicht. Also, naja, wir werden nichts dran ändern. Auf jeden Fall hat die Stadt Köln das wohl vor zu streichen. Das können wir immerhin vermelden. Das kann jeder eigentlich finden, wie er mag. Ne? Ja. Ich finde, wir haben jetzt auch schon wieder genug Zündstoff geliefert, dass wir wieder mehr Downloads haben werden. Ja, ja. So, weiter geht's. Wieder so eine völlig schwachsinnige Meldung, aber die fand ich irgendwie so süß. Die DGSV verleiht den Cora Balthussen-Preis. Habt ihr den Text mal gelesen und verstanden? Nee. Ja, gelesen, ja, nicht verstanden. Ging es also nicht nur mir. Ich lese mir mal so ein bisschen vor. Die Abschlussarbeit von Henrik Licht mit dem Titel Geocaching trifft Supervision weckt mit der ungewöhnlichen Kombination zwischen Spiel im Sinne des psychodramatischen Verfahrens nach J.L. Moreno und der Supervision direkt die Neugier der Jury. Konkret verbindet er Geocaching. Da fehlt auch ein Punkt. Ach nee, das ist ein Punkt. Konkret verbindet er Geocaching, eine Art digitale Schnitzeljagd, mit seinen Lehrerfahrungen als Supervisor in Weiterbildung und reflektiert dies anhand eines von ihm durchgeführten Teamtages. Und dann geht das ohne Punkt und Komma irgendwie weiter. Geil, oder? Ich werde das verlinken, weil ich fand, das ist so Bullshit-Bingo at its best. Ja. Vor allen Dingen habe ich nicht ganz verstanden, ob der sich nicht verschrieben hat. Wenn du auf seiner Seite bist, dann steht nämlich als erstes unter Themen in den Beratungsformaten Supervision und Coaching reflektieren sie ihre eigene Situation. Ach, du meinst, er hat Geocaching-Coaching? Nicht, dass die Coaching dabei sind. Also wirklich, Supervision und Geocaching, ich krieg's wirklich nicht zusammen. Ich hoffe, es ist mit Coaching, also COA geschrieben und nicht KOT oder so. Man weiß nicht, wir waren da ja schon bei dem Thema. Nee, ich fand's einfach süß. Die ja. Meldung musste ich mal mit reinnehmen. Ich habe es dreimal gelesen und ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich erzähle noch mal kurz über den Ablauf. Den hat er nämlich hier. Ja. In einem Erstgespräch verständigen wir uns über Ihre Erwartungen und Vorstellungen der Beratung. Wir stimmen den zeitlichen Rahmen ab und verständigen uns über die Konditionen. In der Regel dauert eine Sitzung 90 Minuten. Bis zu einer Gruppengröße von 4 Personen können die Treffen in meinen Räumen in Kassel stattfinden. Ich arbeite selbstverständlich auch mit Ihnen vor Ort in Ihren Räumlichkeiten. Hierbei stelle ich die anfallenden Fahrkosten in Rechnung. So, und wie kommt man jetzt mit Geocaching da rein? Also, erschließe ich mir auch nicht wirklich. Meinst du, aber geil wäre das, wenn das ein Vertipper wäre. Die haben aus Coaching Geocaching gemacht, haben nachgelesen, was das ist und das einfach ergänzt. Ja. Cool, also, korrigieren kannst du das auch nicht mal eben so, das fällt ja dann auch auf. Ja, was immer es bedeutet. Wir haben ja viele Hörer, lest euch das mal durch. Vielleicht kann es uns ja einer am Ende erklären, was man uns dort mitteilen wollte. Ich habe es jedenfalls nicht verstanden. Ich hab mir gedacht, was hat er denn hier reingehauen in den Sendeplan? Was ist das denn? Was soll uns das sagen? Also ich werde, ja. Nee, es hat mir bewusst auch nichts gesagt, aber ich dachte vielleicht, ihr ne, seid ja, guck mal, ich habe nur Realschulabschluss, vielleicht auch Dach gelegt, ich weiß es ja nicht. Ich habe an der Himalaya Volkshochschule meinen Abschluss gemacht, was soll ich denn sagen? Na, immerhin Abschluss. Ja. Also ich habe Straßenabi und ich verstehe es auch nicht, also passt schon. Wir geben es auf sozusagen. Wo kommt denn der Nächste her? Wer hat den eigentlich gefunden? War ich das? Nö. Den Trati, den Kurzmulti. Ja. Ja, das ist geil, ne? Der liegt quasi auf dem Weg zur Arbeit bei mir. Kutzoras Enkel. Das ist ein Trati, der aber eigentlich eher ein Multi ist, weil man da, wo der Trati sein müsste, findet man irgendwie einen Hinweis und muss dann weitergehen. Moment, da sich das eigentliche Logbuch nicht direkt an dieser Stelle befindet, habe ich ein kleines Rätsel. Dann ist es doch kein Trati. Nein, es ist eigentlich ein Multi. So, und jetzt ist es so. Ich war da schon zweimal vor Ort. Keine Ahnung, was er mir damit sagen will, wo man den Hinweis finden soll. Ist es jetzt so, wenn man das Logbuch auch mal wieder nicht findet, weil es irgendwie entwendet ist oder was auch immer, dann kann man ihm mit den Koordinaten eine E-Mail schicken und dann darf man trotzdem loggen. Ist doch verkehrt. Leute, wer von zu Hause aus loggen will, ne? Ja, das passt. Einfach reinhauen den Doc. Dem scheint es scheiße. Was ist das für ein geiler Hin? Warum zum Geier sind die Zahlen 7, 4, 3, 2, 3, 6 das gleiche wie die geschriebene Zahl 7? Ja, du, ich habe da schon ein paar Mal gestanden, ich kapiere das Ding nicht. Es ist, ich weiß nicht, vielleicht reicht da die Himalaya-Schule nicht aus. Ich finde schon Kuzoras Enkel cool. Wieso ist dieser eigentlich sofort encrypted bei mir und nicht... Also eigentlich hätte es ein Multi sein müssen oder eher ein Mystery, ne? Mit Vor-Ort-Rätsel, aber... Er hat ihn ja wieder freigeschaltet jetzt, also... Ja, er gibt nicht auf, ne? Nee, das ist ja. Also da wird auf jeden Fall vernünftig DNF gelockt und so. Ja. Aber, das wäre ein sehr seltsamer Cache. Das, da gebe ich dir recht. Den finde ich auch sehr komisch. Ja, aber der ist 128 Mal gefunden worden. Also insofern scheint er ja da zu sein, ne? Ja. Ja, ganz am Anfang muss er ursprünglich mal direkt als Trati vor Ort gewesen sein. Und dann war wohl immer alles geklaut und dann hat sich immer gesagt, ach komm, jetzt mache ich quasi Multi draus, um das System zu verändern. Ich glaube, so ist die Entstehungsgeschichte von dem Ganzen, ne? Und also ich ja, finde es super geil, wenn der schon schreibt, ich musste leider auch die Listing vorgeschlagenen Plan B mit der Mail an den Owner wählen. Ich finde es immer geil, wenn ich zum Finden, keiner kapiert es, aber wenn ich dem Owner eine Mail schicke, dann kriege ich die Koordinaten. So. Ja, genau. Dann schickt den und doch das, mal. Das finde ich auch cool, ne? Einfach eine E-Mail schicken und sagen, ja, ich glaube, ich war in der Nähe, ich glaube mal, ne? Ja, verlinken wir auf jeden Fall und dann müssen wir ihn ja mal auf Watch setzen, damit ich sehe, wer den so alles lockt am Ende. Naja, das Thema ist ja jetzt einfach, der war ja wenigstens noch so ehrlich. Der Rest schreibt irgendjemanden, der Vorfinder an oder kennt da irgendjemanden und bummelt sich dann irgendwie so ein Foundloch zurecht. Ja, super, total einfach. Wir hatten ihn sofort gesehen. Magnet rein und Cash raus. Ich verstehe gar nicht das Problem hier. So sieht's doch aus. Ja. Ja, sehr seltsam. Finde ich aber trotzdem auch etwas. Das sind so Caches, die ich mittlerweile echt unverzüglich, bevor ich da überhaupt drüber nachdenke, auf Ignore habe. Naja, das ist mittlerweile, ich halte auch nicht mehr an. Das ist, was soll ich da noch stundenlang rumlaufen und gucken? Ne? Also, ja. Da kommt es mir nicht drauf an. Das kann dann weg. Ne? Ja, das hier also angezeigt. Das ist Kunst, kann zu schade für. So. Was haben wir? Wir haben noch ein Mystery. Das ist doch was für dich. Du bist doch ein Mystery-Fan, oder nicht? Löst ihn mal und ich fahre den und mach den. Also ich habe zwei Mysteries. Der eine ist ernsthaft anderthalb Jahre ungefunden. Das ist GC7GPP4. Und dann haben wir noch ein zweijähriges Jubiläum. Das ist GC7F2CB. Ich frage mich ehrlich, warum legt man solche Caches, die dann seit zwei Jahren, die sind nicht gefunden? Oder ist da mittlerweile ein Lock? Nee. Nee, ist bei beiden nicht. Ja, warum macht man das? Das kann ich dir sagen, weil, guck mal, der ist bei 11 Leuten auf der Watchlist und ich hatte tatsächlich auch so ein, also nicht ich, sondern ich habe tatsächlich auch mal einen Geocache gelöst, einen Mystery, als ich noch richtig Zeit habe, wo ich mir nachher echt, der war ewig nicht gefunden und dann habe ich die Lösung praktisch irgendwann vor den Augen gehabt, bin dahin, habe die Dose gefunden. Ja. Danach habe ich ich fand das Rätsel so geil, dass ich nachher den Owner angeschrieben habe, ob ich das nicht adaptieren kann und diesen Mystery auch bei mir legen. Ja. Ja. So, und es gibt eine gewisse Faszination, dieses Rätsel zu lösen. Für den Owner ist es eigentlich völlig wurscht. Der hat das Ding jetzt dahingeschmissen, peng. Ja. Ja. Aber die Faszination, auf diesen Gedankengang zu kommen, wenn du ihn da mal hast, ist für den Finder entscheidend. Und es gibt genügend Leute, die sich da mit befassen. Ich bin es mittlerweile nicht mehr, aber ich muss ehrlich sagen, als ich das Thema da mitten irgendwie in der Nacht dann irgendwie sagte, ach so hängt das zusammen, Moment mal, das könnte ja die Koordinate sein. Da war noch nicht mal ein Lösungschecker dabei. Konnte ich es kaum erwarten, bis es hell ist, bis ich da hinfahre und da gucke. Ja? Ein Checker ist hier, ach so, mittlerweile ist ja auch Pflicht, glaube ich, ne? Ja. Und damit der Reviewer überprüfen kann, ob die Koordinate liegt. Ne? Das sind beides nur D4, sind noch nicht mal D5. Ja, und ich sag mal so, wenn so ein Teil bei mir vor der Haustür liegt hier, ne? Ja. Dann reizt er mich schon. Ne? Aber also ich hatte auch mal einen vor der Haustür liegen, das war, da hatte ich nicht ansatzweise eine Idee, ja, lange Zeit überhaupt nicht gewusst, wie ich da rangehen soll. Und irgendwann denke ich so, Moment mal. Ne? Und dann hat's geknallt und wusste, alles klar, so geht's. Und da fand ich auch geil nachher, ne? Aber ich glaube, wäre der, ich sag mal, 5 Kilometer weg gewesen, ne? Dann hätte mich, wäre der auf Ignore gegangen. Ne? Ja, aber wir haben hier wirklich, echte Rätselmonster. Da freue ich mich auch immer drüber, weil von denen hole ich mir auch immer die Koordinaten. Und selbst die waren noch nicht da. Also, das ist ja schlicht nicht lösbar dann. Also, das halte ich. Und dann so dicht an Hamburg. Also. Ja, das denkt man auch. Mein damaliger Cache lag dicht an Bremen. Und da gab es genau dieses selben Rätselmonster. Manche Themen musst du halt, die eröffnen sich dir irgendwann, ja, weil die denken, Das Problem an diesen Rätselmonstern ist, dass sie in ihren vorgegebenen Bahnen immer denken, ja, der Cache gleich dem und dann muss ich das machen und dann muss ich hinten nochmal das Bild abchecken und dann mache ich nochmal einen Website-Editor auf, vielleicht ist da noch irgendwas versteckt. So, und wenn du das alles nicht machst und was völlig Neues machst, was aber funktioniert, das ist wie diese, wie hieß das denn damals, diese, hießen das diese Gussrätsel oder Kuss, Guss? Das war da auch immer irgend so ein Rätsel von der, von irgendeiner Zeitung, das so schwer war und dann konnte das irgendeiner in Deutschland dann den Schatz finden oder so. Aha. Das war da auch, der war mega berühmt, sich da diese Rätsel auszudenken, aber die waren wirklich mega schwer, dass sie wirklich, da haben sich Leute echt die Zähne ausgebissen, aber diejenigen, die es rausbekommen haben, top. Ich glaube, Guss war mein Name selber. Kussrätsel? Sagt mir gar nichts. Ja, okay. Doch, Kuss, C-U-S. Kuss ist ein deutscher Rätselautor. Der in der Süddeutschen Seite das große Rätselrennen von 1990 bis 2007 gemacht hat und das jährlich einmal stattfand. Und auch das Geo-Millenniums-Rätsel und so weiter. Und das waren echt Leute, die waren da echt begeistert. Die haben sich die Zeitung nur gekauft, wenn das Rätsel da drin war. Und dann ging es wirklich darum, das Ding rauszukriegen. Also der Typ ist echt berühmt. Ja? Beim Cachen ja, aber da eher... Also ich schon zwei Jahre nicht gefunden wird. Ja, ich kann es auch, ja, auch nicht verstehen, ja. Aber wenn du dann halt zeigen willst, dass du der gute große Rätselautor bist. Ja, muss ja wohl was sein. Also wir haben ja genug Hörer. Vielleicht kommt ja einer drauf, wie der zu lösen ist. Schickt mir ruhig die Koordinaten, ich gucke für euch nach, ob er da ist. Sogar als erster. Aber ich denke mal, aber so allgemein, jetzt liegt ja zwei Jahre da. So, und wenn du so ein Rätsel. Typ bist, der die Dinger gerne löst, dann schreibe ich auch irgendwann nochmal den Owner an. Ne, weil wenn ich so nach einem Vierteljahr oder so echt keine Peilung habe, dann schreibe ich doch irgendwann mal den Owner an. Die treffen sich hier. Hier ist monatlicher Stammtisch. Ja, aber das werden die garantiert gemacht haben. Und wenn die dann auch immer noch nicht weiterkommen und immer noch nicht, dann muss ich doch irgendwann sagen, dann, also ich meine, es geht ums Geocachen, ums Suchen und nicht. Ja, genau. Ne? Ja, aber ein kleines Rätsel finde ich immer nett, wenn ich was lerne dadurch, aber so. Also, nee, hier lernst du nichts. Hier ist das Rätsellösen im Vordergrund. Aber die meisten Anfragen, die du als Owner kriegst, ist, gib mir mal einen Tipp. Oder ich habe da alter Oma raus, ist das richtig? Ja. Nein, das ist falsch. Dann gib mir mal einen Tipp. Also das sind wirklich, da fehlt der erste Ansatz schon. Und wenn du dann als Owner konsequent bist und sagst, nö, dann wird das auch nicht gelöst. Ich gucke hier schon immer in den Chat, ob jetzt nicht mal endlich die Koordinaten auftauchen. Aber wir scheinen ein bisschen, die kriegen das nicht hin. Kommt einfach nichts. Ja. Ja, bisschen Lama-Chat, ne? Na gut. Also, ob das sinnvoll ist, kann man drüber diskutieren, glaube ich zumindest. Nee, also, das ist nicht sinnvoll. Ich ganz ehrlich, also, ich habe das schon oft gesehen, dass dann Mysteries rauskam und dann, wenn wirklich so ein paar Wochen Ruhe war, dann hat der Owner auch das Listing überarbeitet oder einen Hint geschrieben und gesagt, pass mal auf, hier Lösungsansatz oder so. Ja. Nee, hier ist gar, so, nee, ist gar nicht. Siehst du ja, die sind richtig jungfrau. NA-Loggen ist auch gut. Oh, ja. Nee, habe ich ja nicht mal einen Grund für. Also ich finde es zwar sinnlos, aber das ist ja kein Grund, NA zu loggen. Sonst würde ich es fast machen. Naja, also heutzutage muss ja ein Mystery erstmal Final-Koordinaten haben. Und wenn der Reviewer auch nicht irgendwie so richtig draufkommt, kann ja auch die Frage stellen, wie man denn auf diesen Lösungsweg kommen soll. So, und wenn du das dann erklärst und das ist entsprechend logisch, dann wird das auch gepublished. Ich bin der Meinung, bei meinem letzten Mystery, den ich eingereicht habe mal, wurde sogar automatisch gefordert, dass ich die Lösung schreiben muss. Ich glaube, ich hatte ein oder zwei letzten Mysteries, ich musste immer die Lösung mitschreiben an den Reviewer. Du hast Mysteries gelegt? Oh ja. Mein Gott. Ich glaube, die fordern das mittlerweile. Boah, das sind ja bei dir Tiefen, die ich nie erwartet hätte. Und Tiefen. Ja, so ist das hier in der wilden Heide. Mann. Wo jeder mit jedem. Ich krieg Angst. Jetzt kommt was, gibt's in deiner noch nicht? Smart Geocache. Habt ihr euch den mal angeguckt? Ja, ich habe ihn nicht verstanden. Naja, er hat elektronisch sich zusammengebaut, im Prinzip ein Wi-Fi-Logbuch, Wi-Fi-Laserstation und eine Wi-Fi-Türverriegelung. Also ich verstehe schon, was er will. Ich verstehe aber nicht. Konform ist das. Wollte ich sagen, das ist doch aber nicht regelkonform. Er muss doch zumindest dann eine Alternative reinlegen. Ja, ein normales Logbuch dazu packen, oder nicht? Ich sag mal, für eine Zwischenstation okay, aber als Final. Ja, selbst Zwischenstation und dann mit so einer Powerbank, aber also ich und das draußen in der Umwelt, ich meinst, das hält lange? Nee, auf keinen Fall, weil das Thema. Ja, in so einem Lost Place vielleicht, ne? Da geht es ja, wenn es so ein bisschen geschützt ist. Ne? Ja, das Teil muss aber trocken liegen und du hast draußen hohe Luftfeuchtigkeit. Das kannst du vergessen, das ist super geil durchgedacht, aber nicht wirklich. Ich lese gerade, die Tränen kommen auch schon. Der 9-Volt-Block zu USB-Adapter wird als alternative Stromversorgung genutzt. Wie der Name schon sagt, kann hier ein 9-Volt-Block angeschlossen werden. So müssen die Cacher keine Powerbank mehr mitbringen, sondern alternativ auch einen 9-Volt-Block. Den braucht keine Sau! Hört endlich auf mit euren scheiß 9-Volt-Blöcken, die ich da rumschleppen muss, weil ein Akku kannst nicht nehmen, der hat irgendwie nur 8,5 Volt und geht dann wieder nicht, das kenne ich schon. Also was es machen soll im Prinzip, du sollst sozusagen statt auf Papier dich per Wi-Fi anmelden und kannst dann loggen. So ist eigentlich, glaube ich, der Plan. Ja, dann kommt da einer mit dem E-Track an, ne, und sagt, huch, was ist das denn, was ist denn so? Ja, hast du vollkommen recht. Einmal das und zum Zweiten werde ich einen Scheiß tun, mich mit meinem Handy in irgendein wildfremdes Wi-Fi einzuloggen, das dann erstmal meine Passwörter abgreift, weil natürlich das Handy dann ja auch versucht, deine E-Mail zu holen und so. Das darfst du ja nicht mal vergessen. Ja. Also das halte ich für... Boah. Aber wer Elektronik liebt, kann sich aber die Daten mal angucken. Was? Ich wollte sagen, da wird es Kunden geben. Ne? Ich werde den auch verlinken, also ich gönne ihm auch jeden Kunden. Ich halte das für völlig überflüssig und beim Geocachen falsch aufgehoben, weil der Mist dir in kürzester Zeit auseinanderfällt. Also diese ganzen Elektronik-Dinger, weiß ich nicht. Auch diese Laser-Geschichten. Früher war es auch ganz modern mal mit so einem Laserpointer an Station X, dann musstest du irgendwo hinleuchten und dann leuchtete dir was zurück und dann musstest du dahin. Das hat auch nie so wirklich funktioniert. Ja, und hier ist es halt auch so, wenn ich das Ding von sich aus auseinanderbricht in einer freien Umwelt, kommt irgend so ein Grobmotoriker und kriegt ja, stimmt. Das stimmt. Da würde ich mich nicht von freisprechen. Ne? Warum? Ich fasse das Ding ganz normal an und wenn das dann kaputt geht, sorry. Ja, ich weiß auch nicht. Aber wer sich so was interessiert? Ich wollte sagen, ich habe letztens auch deine Armverlängerung in Form eines Rohrs fast aus dem Boden rausgehabt. Ne? Also das wenn es nicht gut gemacht ist, das ist mir schon mehr als einmal passiert, ja. Einfach nur mit dem Arm hängen geblieben, gezogen und dann kam das ganze Rohr mit. Ja, super, was sollst du machen? Ja. Ja, stimmt. Naja. Viel geiler finde ich ja jetzt, okay, haben wir das Thema abgeschlossen? Ja. Viel geiler finde ich ja das Foto hier mit dem Ja, ich wer einen verlinken. Ausgelegten Geo-Cash an sich nimmt, plündert und wegnimmt, begeht Diebstahl. Dann das Urteil vom Landgericht Heidelberg noch das ein. Schadensersatz von 1000 Euro für nur einen weggenommenen Geocache verhängt. Genau. Da inzwischen 7 Caches hier gestohlen wurden, werde ich bei weiteren Diebstählen unverzüglich Strafanzeige stellen. Und dann steht da wahrscheinlich Big Brother is watching you. Ja, geil. Der Junge, vielleicht ist es ja. Ich finde das so süß. Also ich meine... Meint er ernsthaft, das hilft gegen irgendwas? Ich finde, aber das muss ja ein mega besonderer Ort sein, dass du da nach 7 Mal ist dein Geocache weg, dass du das Ding weiter aufrechterhältst. Oder? Ja, das weiß ich nicht. Also das muss man nochmal für die Hörer dazu sagen. Also das ist so ein Zettel, der hängt so ein bisschen zerknittert im Wald rum. Ich glaube, das hat der Elli Pirelli getwittert, wo wirklich Strafandrohung gegen Diebstahl des Geocaches angedroht wird. Irgendwie niedlich. Ich weiß auch nicht, hier steht ja, ein Cache kostet 1000 Euro und 7 sind schon verschwunden. Zahlt man dann 7000 oder gibt es da Rabatt? Ja, der müsste dann für jeden Einzelnen nachweisen, dass er alle 7 geholt hat. Ach, aber ganz stimmt. Ehrlich, die Denke ist doch falsch. Wenn ich 7 Mal einen Geocache da weg verloren habe, dann hat da wahrscheinlich irgendjemand was gegen Geocaching und wäre für mich wahrscheinlich besser, wenn ich den Geocache da einfach nicht hinlege. Stimmt. Ja? Da muss ich auch wieder an Wesede denken, der da Gedenkstätten aufbaut für seine Verschwundenen. Das fand ich auch süß. Ja, zum Glück habe ich die noch nicht erreicht. Ich hoffe, ich komme da auch nicht mehr hin. Doch, da kommst du noch hin, so schlechte Dinge nicht. Nein, die sind ja gut, aber ich. Naja. Oh, ich lese gerade, gibt es in der Nähe von Zeven auch, da hängen auch so Zettel am Weg. Wir kriegen zu wenig mit. Ich staune ja. Also, dass das andere auch machen. Vielleicht ignorieren wir das auch einfach. Ich meine, wenn ich Geocachen gehe, ich Geocachen, da lese ich mir noch nicht irgendwelche Zettel durch. Katze verschwunden oder so. Ja, weiß man nicht. Ich lese gerade. Ich habe das auch gerade gelesen. Ja. Mit Karl Marx, ne? Den Log, ja, der geschrieben hat, FTF, 10. sowieso. Nachdem mit Erstaunen, mein Erstaunen war groß. Da hing mein eigener Cash-Behälter aus meinem zwischenzeitlich archivierten Cash knattert. Der war bei der Archivierung verschwunden. Ich habe den selbst gebastelt und er ist eindeutig zu erkennen. Wer ihn gefunden hat, weiß, dass er in der Form einmalig ist. Da der Cash-Behälter mein Eigentum ist, habe ich ihn nun mitgenommen. Insofern ist dort im Moment kein Cash zu finden. Geil, der macht ein FTF am anderen Cash und klaut den dann gleich. Das nenne ich aber gut. Was heißt, ich ja nicht mal klauen. Und dann hat der Owner, der neue Owner von der gestohlenen Dose, am selben Tag archiviert und hingeschrieben, es gab Suchprobleme. Das ist auch eine geile Formulierung. Das ist doch nicht zu glauben, ne? Und wer war der Finder? Karl Marx? Nee, Karl Marx war der Finder. Und wer war der Owner? Friedrich Engels. Nee, Sasu. Nee, der jetzt habe ich ihn aufgestanden. Nee, der kommt Sasu langsam um die Ecke. Ja, der muss erst warm werden. Nee, toller Cash. Also ein Pfund, ein DNF und ein archiviert. Wie cool. Naja. Ach, oh Mann, also es ist schon irgendwie, es gibt immer wieder schöne Dinge im Leben. So, was haben wir noch? Hint. Genau, das fiel mir letztens wieder auf, als ich unterwegs war, wirklich über das Kotzen kriege. Liebe Geocacher, Hilfsmittel gehören nicht in den Hint. Ja, wenn einer Wasser braucht, um den Cache zu machen, dann ist es dämlich, das in den Hint zu schreiben. Den liest nämlich nicht jeder zu Hause. Boah, das ist mir ja einmal passiert. Das ist öfter. Ja, und genauso gehört, wenn es einen Hint gibt, weil irgendwas klemmt, gehört das in den Hint und nicht in irgendeine Note, die man geschrieben hat. Also, ja. Das hab ich jetzt nämlich gehabt bei den Fesede, wo ich da vor dem riesen Gewittersturm war, an seinem Drehwurm, da ist nämlich irgendwas kaputt, ist der Griff ab, die Klappe geht nicht auf und irgendwo hat er wohl mal eine Note geschrieben, wenn man auf 14 Uhr gedreht hat und dann an der Klappe zieht, dann geht sie auf. Oh. Ja, ich habe diese Kacke da 8-mal gemacht, kurz bevor es anfing zu regnen. Ich hatte irgendwann so die Fresse dick. Dann ist auch alles aus Holz, dann war es halt wahrscheinlich aufgequollen und es war nicht mehr so viel Spiel, es geklemmt und quietscht und knarrt. Und irgendjemand nach mir lockt das Ding und schreibt, naja, mit dem 14-Uhr-Hinweis war es kein Problem. Da habe ich mir gesagt, was für ein 14-Uhr-Hinweis? Da habe ich irgendwann 38 Logs später gesehen, da hat der Owner mal geschrieben, ja, Klappe ist im Moment kaputt, aber auf 14 Uhr drehen und dann geht sie auch auf. Was? Ja, Leute, schreibt in den Hint oder überarbeitet kurz das Listing temporär. Wenn er wieder richtig repariert ist, könnt ihr es wieder rausnehmen. Das ist nur mal Text reinschreiben und später wieder löschen. Mein Gott nochmal, ey. Ja, das ist... Hätte ich mich ausgefunden. Ne? Also das ist so... Ne? Und genauso wie das auch nicht in den Hint bitte Leiter mitbringen, ne? Oder Tauchausrüstung. Ja, das ist immer wieder super, ey. Also stehst da vor Ort und dann sollst du irgendwas mitgebracht haben, was auch noch so. Und meistens noch so Sachen, die du wirklich, also alles nimmst du mit, aber das nicht. Ja, also. Mittlerweile habe ich eine kleine Tasche. Ich habe immer dabei, da sind so die gröbsten Sachen drin, kleine damit die Tasche immer größer wird. Ganzen Rucksack mit, aber 2 Liter Wasser habe ich üblicherweise nicht immer mit. Nee, ich meine, es ist auch schon eine größere Tasche, aber da geht ja keine Leiter rein oder auch kein 10-Liter-Kanister mit Wasser. Ne? Ja, Leiter ist ja noch der Knüller, wenn das im Hin steht. Das hatte ich allerdings, doch, hatte ich auch schon tatsächlich, ja. Also Kinder... Ja, ist ja auch scheiße, wenn im Hin steht, dass der Magnet an einer 3 Meter Leine sein muss. Mein Startmagnet ist vielleicht 60 Zentimeter lang oder so. Ne? Also 3 Meter schaffe ich dann auch nicht. Na, da hast du ja noch andere Teile, die vielleicht länger sind. Das Fell. Ja. Also es gibt ja noch andere Dinge. Nein, aber Kinder, Hint, und wenn ihr den Hint reinschreibt, dann bitte nicht Hints, die man erst versteht, wenn man den Cache gefunden hat. Das ist doch alles dämlich. Ich weiß nicht, wo diese ganze Missgunst immer herkommt. Wenn ihr einen Hint benutzt, dann schreibt doch wirklich rein, wo der Cache liegt, damit auch Leute, die doof, blind und unfähig sind, trotzdem die Möglichkeit haben, den Cache zu Ende zu bringen. Alles andere ist doof. Den Hint lese ich ja nicht aus Versehen, den muss ich ja dekodieren. Ja, genau. Also tippe ich da nicht aus Versehen raus, sondern bewusst, weil ich irgendwann die Faxen dick habe und will ihn finden. So, und dann kann er auch ruhig mal drinstehen, wo er ist und nicht, es ist total einfach oder nicht erforderlich. Ne? Das ist immer das Geilste. Hier nicht nötig, ja. Da denke ich auch jetzt. Magnetisch mal. an einer alten Dampflok, magnetisch. Da kann man auch sagen, magnetisch tritt auf linke Seite. Ne? Ja, genau. Ist aber gut. Das finde ich auch mal geil, wenn links oder rechts drin steht, aber nicht von wo. Sehr gern genommen. Am besten finde ich immer noch am Baum im Wald. Ja, ja, genau. Unter Moos. Unter Moos ist noch viel besser. Oder am umgekippten Baumstamm. Und dann gehst du da hin, dann liegen da umgekippte Baumstämme und du findest ihn nicht und trittst durch Zufall auf so eine kleine Wurzel und da ist er dann. Und du denkst, oh Gott, ey, das war doch nie in dem Baumstamm hier. Ich hab hier einen vom Elbwikinger. GC8BY5Q. GC8BY5Q. Da bin ich zweimal hingefahren. Da ist im Moment wirklich schwer hinzukommen. Der ganze Weg ist nämlich gesperrt. Das ist echt schon die Hölle. Und wenn du die ganzen Hinzu liest, dann siehst du auch, dass die Begeisterung so eher durchwachsen ist. Ich weiß mittlerweile auch, dass das... Kann ich das hier spoilern? Ja, wer die noch machen will, jetzt mal nicht hinhören. Das soll ein an einen Ast gebundener Tannenzapfen sein, der da auf dem Boden rumliegen soll. Und der Hint, ne, der Hint ist der geilste. Die Schwarzkiefer ist mein Elternhaus. Ja. Also, ich verstehe den Zusammenhang nicht mal jetzt, wo ich weiß, wo der sein soll. Und ich habe ihn auch zweimal nicht gefunden, obwohl ich dann schon wusste, wo er sein soll. Ich habe ihn jetzt auf Ignore. Also, was sowas soll, ist, ich weiß nicht. Also, ja, wenn du weißt, was der Cash-Behälter ist, macht es ja Sinn. Aber das weißt du ja vorher nicht. Ja, wieso, was macht daran Sinn? Ja, eine Schwarzkiefer hat wahrscheinlich einen Tannenzapfen. Ja, aber doch, das ist doch das Haus. Naja, und in dem Tannenzapfen sind Samen, die da runterfallen und sich neu entwickeln zu neuen Bäumen. Also ist die Schwarzkiefer die Mutter und der Tannenzapfen das Kind. Fraser. Sag mal, hast du was gegessen oder auch getrunken? Sag doch einfach, dass du einen Sockenpuppen-Account hast und ja. Genau, das kommt mir auch so vor. Ich habe nämlich heute auch hier vor der Haustür quasi in unmittelbarer Nähe einen Tratti, den ich schon immer mal angegangen bin, aber nicht gefunden habe, weil ich der Meinung war, ich war einfach zu doof. Da ist es so, dass der Owner sich jetzt auch darüber aufgeregt hat, dass die Leute immer an der Schnur so doll reißen, die wohl dran ist, dass sie abreißt und er alle 14 Tage hin muss, um das Ding zu reparieren. Schreibt das aber in den Hint. Da steht nämlich im Hint, dieser Paddling hat sich so gut versteckt in der Natur, darum erst mit den Augen suchen. Achtet auf Muggel, bitte nicht in der Schnur reißen. Alter, schreibt das in die Cache-Beschreibung. Ja. Im Hin guckt einer dann rein, wenn er das Ding nicht findet. Ja. Aber derjenige, der es findet, der reißt in dem Ding so lange, bis er merkt, oh, da sollte man gar nicht dran reißen. Ne? Ja, ja. Der denkt, der kommt vielleicht in der Schnur noch was hinterher oder so. Also solche Sachen, ganz klare Sachen, ins Listing schreiben und Suchhinweise in Hint und alle sind glücklich. Ja. Die Natur auch. Allerdings. Make Hint great again. Ja, oder schreibe ich sofort. Ja, wir müssen auch manchmal so ein bisschen, ne, vielleicht ist es ja für Anfänger mal gut, sowas zu hören, weil sie noch gar nicht drauf gekommen sind. Dazu passt auch der nächste Teil. Auf Facebook ging wieder diese Diskussion los, da fragte einer von wegen Handy oder GPS. Ey, das ist ja, also was du da für eine gegorene Scheiße manchmal liest, das ist wirklich schlimm. Also es ist mal ganz einfach, so ein Handy hat heute, wenn es nicht gerade 50 Jahre alt ist, einen genauso guten Empfang wie ein GPS-Gerät, die haben nämlich den gleichen Chipsatz und auch die Handyhersteller wissen mittlerweile ganz genau, wie man GPS-Koordinaten berechnet. Und dieses Gelaber, dass ein GPS ja viel besseren Empfang hat, ist ein derartiger Schwachsinn, dass es mir schon wehtut. Ehrlich, es gibt sicherlich Vorteile von Handys und es gibt Vorteile von GPS-Geräten. Der Empfang ist es nicht. Das wollte ich unbedingt loswerden. Ich war früher totaler GPS-Fetischist. Ja, ne? Ich auch. Weil ich hatte irgendwann mal auf so einer Schotterfläche mein Handy verloren und war schön gleich eine Schramme auf dem Display. Oh ja. Und ich war immer, GPS ist geiler. Aber mittlerweile, ich glaube, das GPS habe ich seit 3 Jahren in der Kiste liegen, habe es nicht einmal mitgenommen. Weil ich irgendwie doch eher dann spontan unterwegs gucke, ja. Hast noch ein bisschen Zeit, machst noch mal hier. Aber im Endeffekt ist es auch so, wenn ich mit dem Handy suche, die grobe Richtung, kurz vorher weiß ich ja, dann gehe ich so lange, bis mein Handy in der Hosentasche, das halte ich ja nicht die ganze Zeit fest, ja. Immer einen Ton von sich gibt. Und zwar CGO macht das ja dann nach 50 Metern, nach 25 Metern und die Töne werden immer häufiger. Dann weißt du, okay, bist du in der Nähe, dann hole ich es wieder raus. Ja, genau. Also diese Argumentation, ja, wenn es dreckig wird, ist das GPS besser? Ich würde mal sagen, GPS ist besser, wenn ich 2 Tage unterwegs bin. Ne? Da hast du mit dem Handy dann Probleme. Ansonsten so für die Touren, die man macht, so 5 Dosen, 10 Dosen suchen. Nee, aber dieses Argument, was du eben noch hast, muss ich auch noch widerlegen. Ich habe jetzt ein Motorola, so ein ganz einfaches Set Play, das ist sogar ein bisschen älteres schon. Und bei Motorola, die haben halt dieses Patent, dass du das hinten draufklicken kannst per Magnet. So, und da gibt's so eine kleine Powerstation, die pappst du da hinten ran, dann ist das Handy etwas dicker und immer noch nicht viel schwerer. Und dann, ich cache also locker 1,5 bis 2 Tage mit einer Akkufüllung durch. Und wenn ich mir dann noch eine 10.000 Ampere, Milliampere Dings reintue, so eine Powerbank, auch das ist vorbei. Also es gibt kein ernsthaft, wirklich was gegen Handy gibt es nicht mehr. Ist einfach so. Nee, aber ich sag mal so, wenn du zum Beispiel jetzt Nothing But Stones machst, ne? Ja. Das ist ja so eine 2-, vielleicht sogar 3-Tages-Tour, je nachdem. Da würde ich tatsächlich eher mit dem GPS losgehen. Ne? Ja, habe ich nicht gemacht. Allein wegen der Sicherheit, dass du, Nee, also als Beispiel. So eine Tour würde ich da. Ja, aber Nothing But Stones ist ein gutes Beispiel. 3 Tage, da ist ja wirklich Hardcore, da geht es ja nur über Steine, da fällt auch mal was runter. Wir haben es mit dem Handy gemacht. Warum? Weil mein Montana zack alle war. Das Handy hat einfach länger durchgehalten. Das Problem da ist ja auch, da nehme ich immer ein zweites Gerät mit, egal ob Handy oder GPS, also immer 2 Geräte, falls was ausfällt. Und das Handy hat da tatsächlich länger durchgehalten. Da benutzt du das Handy nämlich eigentlich viel weniger als beim normalen Cachen, weil du einfach ganz lange Strecken ohne GPS läufst. Das kommt dann noch dazu. Wegmarkierung und so, ne? Ja, und das ist, ne, Markierung hast du eigentlich nicht mehr so wirklich, aber trotzdem, also auch selbst da habe ich es nicht mehr genutzt und für mich hat einfach das GPS einen riesigen Nachteil. Ich muss das immer aufwendig befüllen. Ja, ich muss, so, das muss ich beim Handy immer aktuell halten. Ja, beim Handy gar nicht. Ich befülle das zwar auch, weil ich das auch offline benutze. Da kommt ja sonst wieder die Diskussion, ja, aber wenn du keinen Empfang hast, taucht das nicht. Auch Quatsch. Ich mache das mit Locus offline, aber ich mache auf meinem GSAK alles fertig und dann erzeugt er ja eine GPX-Datei. Und die liegt auf Google Drive. Sondern nehme ich das Handy in der Hand und sage, lad dir aus dem Google Drive die GPX-Datei und das war's. Beim GPS, das muss ich immer an den Rechner anstöpseln. Ja, ja. Das will ich alles nicht. Das ist irre langsam. Ja, und das ist alles das, was mich am Handy nervt, ja. Und ich mache es ähnlich. Das Handy habe ich immer dabei und einmal die Woche am Samstag lade ich mir meine aktuellen Pocket Queries runter und schmeiße die alte runter, die neue mache ich rauf, fertig ist. So, und damit bin ich auch immer empfangs unempfindlich im Umkreis hier. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ich Netz oder nicht. Eine Offline-Karte habe ich auch drauf von Niedersachsen, Hamburg, Bremen. So, und damit kann ich dann machen. So, und wenn ich dann, bist du Premium-Member? Wenn ich dann wegfahre, was? Bist du Premium-Member? Ja. Warum benutzt du deine PQ und nicht die API? Weil ich das irgendwann mal so eingestellt habe. Ah, okay. Das läuft ja. Kriege ich einmal die Woche meine E-Mail, PQ ist fertig, dann lade ich mir die runter und gut. Ne? Ah, okay. Ich mache das mal über die API, weil du da halt eine größere, also ich will ja alles in 50 Kilometer Umkreis haben, das reicht mir, aber das sind halt 4.000 Caches und das geht natürlich über PQ nicht. Ja, aber da zum Beispiel, PQ geht immer 1.000, ich habe aber 3 PQs, einmal Homezone, einmal Arbeitsweg. Ja. Und dann noch den Nachbarkreis. So, und dann, damit reicht, da habe ich dann 2.300 drauf. Das reicht ja eigentlich. Ja, okay, bei dir. Ja, bei dir sind die nicht so dicht. Wie in Hamburg hast du einfach immer das Problem, dass du. Ja, gut, ja. Das ist, die 4.000 kriege ich nicht weg, die bleiben immer gleich viel. Ja, ja. Nee, und das reicht. Wenn ich eine Tour irgendwo hinmache, irgendwie in Rheinland fahre oder so, dann mache ich mir halt vorher Gedanken und guck mir Caches an, die ich machen will, dann ziehe ich mir aber nur 5 Stück runter, ja, die auf der Strecke liegen, die hinkommen und den Rest mache ich auch nicht. Ne? Also ich würde auch gar nichts gegen GPS sagen wollen. Um Gottes Willen, ich war selber lange genug GPS-Freak. Ich finde zum Beispiel auch die Karten auf dem GPS sogar besser. Aber es gibt einfach keinen Grund mehr für das eine oder für das andere. Das ist Geschmackssache heutzutage, ehrlich. Also das ist wirklich Geschmackssache. Ich meine, 3 Jahre in der Kiste liegen, ich benutze das gar nicht mehr. Ja. Also das ist wirklich, ich habe neulich mal gedacht, ach, hier liegt es, weil ich es durch Zufall wieder gefunden habe. Ne? Ist weg. Ne? Also liebe Einsteiger, lasst euch nichts erzählen. Wenn ihr mit dem Handy anfangt, da könnt ihr erstmal ein Jahr mit cachen und wenn ihr denn meint, das reicht nicht, dann könnt ihr immer noch umsteigen. Aber lasst euch nicht erzählen, ihr braucht ein GPS. Das ist erstmal Quatsch. Und ganz ehrlich, ich würde tendenziell auch immer sagen, wenn ich ein Zusatzgerät haben möchte, weil ich mein teures iPhone nicht nehmen möchte, weil ich Angst habe wegen Kratzer oder was auch immer. Das kann ich sogar verstehen, ja. Dann kaufe ich mir ein günstiges von Caterpillar, ein Handy, ein Outdoor-Handy. Ja, ist billiger, ne, als ein GPS-Gerät. Ja, und du kannst auch Fotos machen und kannst du bei WhatsApp noch einen Telefonjoker fragen, eben, was auch immer. Wollte ja sagen, du hast noch so viele Zusatzmöglichkeiten, ne? Ja. Holger, was cashst du? Ich bin kurz weggenickt bei euren Ausführungen über diese Geschichte. Ich glaube, das hat man schon 30.000 Mal. Ich cache nur noch mit dem Handy. Ja, und mache einfach nur noch, wo bin ich, was gibt es für Caches in der Umkreis und habe ich da Bock drauf oder nicht. Grundsätzlich kann ich aber empfehlen, so ein GPS ist ziemlich geil, wenn du es an der Hose hängen hast, ja. Ja, auch so ein bisschen Statussymbol und du kannst ja immer noch sagen, klar bin ich Geocacher, aber eigentlich nutze ich das für die Quizzle-Jagd und dafür brauchst du halt ein GPS natürlich, wenn die markiert sind. Also insofern spricht für mich alles dafür, auch mal ein GPS zu haben, sieht einfach geil aus. Ja, aber dann kannst du einen Dummy kaufen, die gibt es doch diese kannst du machen, aber dann das Gehäuse. Mal wie mit diesen Pokémon Typen da verwechselt, die auch überall rumrennen, ja. In meinem Urlaub dachte ich, parke ich mein Auto, 500 Leute, alle mit dem Handy, ich sah auch alle aus wie Geocacher, ich denke, scheiße, hast du hier irgendwas verpasst, ist hier ein Event, kann ich mein Auto hier hinstellen. Nee, das waren irgendwelche Pokémon-Freaks, da musste erst mal drauf kommen, aber exakt so, wie wir verhalten, immer das Handy in der Hand, teilweise mit Fahne, jeder hatte sein eigenes T-Shirt mit Aufschrift seines Nicknames, ja. Ja, das ist das Mindeste. Snail Alligator oder wie auch immer er da hieß und alle so tendenziell eher unfreundlich. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Na gut. Da meine 5 Minuten. Ja, aber es ist hier auch so. Da gehst du dann durch die City, siehst du irgendwo 6 Leute auf so einem Punkt rumsitzen und früher hast du gedacht, oh, hier muss irgendwo ein Cache sein. Ne? Die sind gerade verzweifelt, sitzen und überlegen, wo könnte er noch sein. Und heutzutage sind es nur noch Pokémon Go-Spieler. Ja, schön. Ja, Cacher sind ja auch. Das haben wir ja am Anfang schon festgestellt, dass das nicht mehr so viele sind. Dann haben wir ja noch, guck mal, das passt eigentlich gerade thematisch auch gut dahinter. Dann haben wir noch einen Aufruf an alle Newbies, oder die nicht so lange dabei sind. Caches, die man nicht mehr pflegt. Bitte deaktivieren und einsammeln und hört auf mit dem Gelaber. Ich lasse die mal liegen, können die Cacher ja wenigstens noch mal finden. Nein, die sind einfach nach 3 Monaten so scheiße, dass die keiner mehr finden will. Also bitte, wer aufhört, sammelt eure Caches auch ein und deaktiviert die. Ja. Tut ihr nur Gutes mit. Da wiederholen wir uns von vorhin. Und wenn der Cache scheiße ist, im Log schreiben, der Cache ist scheiße. Nee, mit bitte höflichen Worten. Warten. Ja. Okay, der Cache ist kacke. Ja, aber du weißt ja selber, wie man in den Wald reinruft und so, das verstehe ich. Das ist das Einzige, wo ich auch verstehe, nee, lieber ein bisschen nett schreiben. Nein, ich meine nicht, wenn der Cache schlecht ist, sondern wenn er einen schlechten Zustand hat, wenn er feucht ist, wenn das nur noch ein Matsch ist da drin, kann man schreiben, bitte den Cache warten, feuchtes Logbuch. Wenn es kommt nämlich Toilettenpapier an, sagt, oh, hier riecht's aber ziemlich wie Toilette, und lockt mit Po. Mit Po, das ja. Genau. Erst haut er da mit Bleistift durch und dann, ja. Genau. Und wenn der Cache richtig gut ist, aber halt schlecht gewartet, wo man denkt, Mensch, der war mal früher richtig klasse, denn lockt nicht so mit Poco. Ne? Das ist immer deprimiert irgendwie, ne? Hm. Die nächsten können wir auslassen. Was war denn mit Prag? Oh, eine Scheißstadt. Ich verstehe nicht, wie. Ich habe da meinen hochverdienten Urlaub verbracht. Nach dem Motto, ist ja so eine Superstadt. Das wieso du und was mit deiner Familie? Wir zusammen, natürlich. Ach so, ich dachte. Das ist eine kleine Wix-Touristenfalle, das glaubst du nicht. Doch. Das fängt schon mal am Geldautomaten an, wo du ja erstmal genau überlegen möchtest, wie viel tschechische Kronen will ich eigentlich und was ist das umgerechnet, ja? Mein Geldautomat fing an 20.000, 30.000, 40.000. Tschechische Kronen. Der Umrechnungskurs ist 1 zu 25. Kannst du mal ausrechnen, was das wäre? Hätte ich nie im Leben rausgemacht. Da musst du dann also auf eigenen Betrag eingeben, ja, und dann gibst du da, was weiß ich, 4.000 oder 3.000 ein. So, und dann kommst du da für eine gewisse Zeit über die Runde und musst dann auch noch beachten, dass du natürlich in Local Currency abrechnest und nicht das angebotene große Feld, lassen Sie es bitte umrechnen in Euro und so weiter, wo jeder drauf drückt. Ja. Zum Glück gibt es da genügend Erklärvideos zu. So, dann ist es immer ganz wichtig, auch den Kinderausweis dabei zu haben, weil Tschechien ist nicht Deutschland. Das haben wir dann auch erkannt. Mussten wir beim Check-in aus unserem Koffer rausholen. Ne? Die wollten unbedingt den Kinderausweis sehen. Ne? Also okay, lass es, ist okay. So, dann haben wir uns das alles so angeguckt, so Karlsbrücke. Nee, das Beste geil, es war eigentlich noch, wir wollten uns vorher noch so ein bisschen Aktivitäten. Und meine Frau so, ach komm, lass uns eine super Bootstour machen. So steht auch drin, eine Bootstour hier in die Kanäle so rein, 45 Minuten, siehst schon die Bewertung. Ja, die fahren extra langsam, aber das geht wohl für den Preis 18 Euro. Kannst du auf TripAdvisor buchen. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch gedacht, okay, buchen wir nicht auf TripAdvisor. Wir gehen erstmal dahin und unterstützen das lokale Publikum. Ja, an der, genau wo die abfahren, das ist so Richtung Karlsbrücke, kostet das Ganze schon mal 40 Euro pro Person. Und das ist es nun echt nicht wert. Dann war ich so gefrustet, also wir haben es nicht gemacht, ja, weil es das wirklich für den Preis nicht wert war. Aber da lag ein Geocache. Und dieser Geocache ist super. Du musst so einen Turm hochsteigen, zu Fuß, so eine Treppe rum. Fängst du erstmal an, steigst irgendwie so 3 Etagen oder 4 Etagen hoch. Dann musst du ein Ticket zahlen, um da weiter hochsteigen zu können. Ticket kostet ungefähr, ja, sagen wir mal, wir waren zu dritt, 3 Euro. Kannst ja noch zahlen. Ja? Dann läufst du weiter hoch, nochmal 4 Etagen. Dann sitzt einer und reißt dein Ticket ab. Dann kommst du ganz oben an und dann hast du den Hint, wo der Geocache versteckt ist. Und dann ist diese scheiß Tür abgeschlossen. Und dann steht da tatsächlich im Hintergrund, sollte die Tür abgeschlossen sein, sprechen Sie bitte das Personal an. Oh, ich habe so abgekotzt, weißt du? Da bist du da auf Etage, was weiß ich, 10, ja? Da müsstest du jetzt wieder 4 Etagen runterlatschen, dem Typen sagen, die Tür ist abgeschlossen und wieder 4 Etagen hochlatschen. Und wenn du den Schlüssel nicht hast, latschst du wieder ganz nach unten. Also diesen Geocache habe ich hier echt abgefeiert. Naja. Klingt ein bisschen unzufrieden. Oh, das war eine Katastrophe. Wir haben dann ein paar virtuelle gemacht. Wir haben ja dann auch Geocaches gefunden. Es gibt nämlich, ich erzähle erstmal weiter. So, dann wollten wir essen. Dann finde mal ein Restaurant. Du hast ja heute Google-Bewertungen, ja? Ja. Dann siehst du ja schon, ja, passen Sie auf bei der Rechnung, dass die Speisen auch wirklich die sind, die Sie bestellt haben, dass da nichts Zusätzliches draufsteht. Oder Speise schlecht, Bedienung scheiße. Also die Bedienung, irgendeiner hat mir das ja geschrieben. Ich glaube, das war Holger Michel hat das schon geschrieben. Das wussten wir ja schon seit 20 Jahren, dass man da irgendwie das Datum noch mit dazu zahlt bei den Restaurants im Altstadtring. Wir waren nur so einen Tick außerhalb. Also wir lagen ganz gut, aber lagen so einen Tick außerhalb. Und dann dachte ich, gut, erstes Restaurant schon mal super, gehen wir da hin. Draußen, Bedienung platscht einfach so irgendwie so, ja, 3 Speisekarten hin. Ja. So, dann der Gulasch, mehr als 10. Ich esse ja gerne Gulasch. Die Knödel, okay. Bei der Rechnung gleich der stolze Hinweis, dass die ohne Trinkgeld ist. Ich habe mich immer gefragt, für was? Also noch unfreundlicher als in Deutschland geht es ja kaum. Aber das kriegen die hin. Ja, dann habe ich die Rechnung erstmal reklamiert, dass wir das Brot nicht drauf hatten und das war nicht drauf. Oh, es hat mich so angekotzt. Es hat mich wirklich eine Dreiviertelstunde Suche gekostet, dann im Hotelzimmer für die nächsten 3 Tage ein Restaurant zu finden, was funktionierte, was auch gut war, wo auch alles stimmte, ja, wo die Qualität des Essens stimmte, wo die Bedienung stimmte, wo die Umgebung stimmte. Und das in einer Hauptstadt, wo die Touristen anlocken. Unglaublich. Und dann fängst du ja an, so zu lesen. Und dann siehst du in diesen Reiseforen, was da alles abgeht. Also die haben nicht nur ein Problem mit Leuten, die dich beklauen, sondern die haben ein Problem mit diesen ganzen Touristenanbietern, dass die absolut überteuert sind und dir das Geld nur aus der Tasche ziehen und dass du auch aufpassen musst, welche Speisekarte du da nimmst, weil du als Tourist schon mal mit zu viel Zeit. Also das hat mich so negativ bestärkt, dass wir dann tatsächlich, okay, und dann haben wir gesagt, pass auf, dann geht nur noch sowas, staatliche Einrichtungen, also Museen oder Zoo. Ja. Sind wir mit Krümel als im Zoo gefahren. Wie fährt man vom Hotel zum Zoo? Mit dem Taxi, denkst du, ne? Ja, klar. Gibst du ein Taxi? MyTaxi, die App funktioniert nicht. Gibst du schon mal so ein Taxi? Tschechien, kriegst du gleich den ersten Hinweis. Ja, Taxifahrer, ziemlich komisch, müssen sie genau aufpassen. Fahrpreis vorher vereinbaren und so weiter und so fort. Oder nutzen Sie Uber oder Bolt. Das ist der Hinweis an die Touristen. Das heißt, der Service der Taxifahrer war so schlecht, dass ich einen Service wie Uber, wo du ja auch den Fahrer bewertest, der ja in Deutschland auch einen eher negativen Ruf hat, so durchsetzen kann, dass selbst die Tschechen mit Uber oder Bolt fahren. So, wir sind dann auch mit Uber gefahren. Das war super easy einfach. Der Fahrer kommt. Ist freundlich, du siehst vorher deinen Preis, ganz ehrlich, wir sind dann 20 Minuten zum Zoo gefahren für mit Trinkgeld, das ich natürlich dann gleich Maximum immer gegeben habe, weil ich glaube für 6 Euro. Ist ein Witz, ne? Ja, das also, so. Täglich. Und beim Zoo alles super, ja. Zeigst einen Eintritt, 500 Kronen, ich glaube, für uns komplett als Familie. Da kommst du hier in Hagebecks Zoo noch nicht mal als einzelner Erwachsener für das Geld rein. Nee, da bist mittlerweile wirklich Kohle weg, ja. Und erlebst sogar richtig was. Also richtig guter Zoo, auch richtiges Essen. Also gutes Essen, nicht nur hier wie bei uns, wo Pommes und Ketchup, sondern auch thematisch bezogenes Essen im da, wo die Giraffen waren, eher so ein bisschen afrikanisch angehaucht. Das Giraffe. ja, aber so afrikanisch so. Ne? Gab es natürlich auch Nudeln und Gulasch und so, aber auch so afrikanische Gerichte. Und wo wir eher so Südamerika war, gab es eher südamerikanische Gerichte, also wirklich gut gemacht. Und im Zoo liegen sogar Geocaches, die man dann auch finden kann. Und die waren okay. Und ich sag mal, diese staatlichen Einrichtungen haben mir echt den Urlaub gerettet. Alles andere kannst du da echt. Da musst du echt aufpassen. Da musst du echt aufpassen. Auch von irgendwas leben. Ja, von uns reichen Touristen, und da musst du wirklich aufpassen. Und das deswegen habe ich es auch Prag What the Fuck gelernt, weil ich ein ganz anderes Feeling hatte. Ich war vor Jahren schon mal in Prag und ich fand halt Karlsbrücke und so weiter, das fand ich halt mega, und diese astronomische Uhr. Ja. Das existiert jetzt immer noch. Aber du bist grundsätzlich erstmal dabei, dein Geld zu sichern. Und dich zu hinterfragen, was will der jetzt eigentlich von dir, ja? Also, you want a boat trip? You want a boat trip? 50 Euros per person? Boah, ey. Und dann liest du so, ja, der Boat Trip, die fahren extra langsam, weil da ist nicht wirklich viel, weil die können nicht durch die Schleuse, die fahren da hinten rein, da brauchen sie ein kleines Boot. Und dann siehst du so 40 Euro für so diese kleine Fahrt. Es geht aber auch mit 2 Stunden oder 4 Stunden mit Essen. Und dann guckst du, während du über diese Karlsbrücke läufst, so runter, und dann siehst du diese Riesenboote, wie die wirklich in einer Schrittgeschwindigkeit da wenden, um auf diese 2 Stunden zu kommen. Weil die kommen nicht in die Kanäle rein. Der fährt einmal um die Karlsbrücke rum und fährt dann in diese andere Richtung und wendet dann langsam. Also der braucht extrem viel Zeit um diese 2 Stunden. Du siehst eigentlich nichts. Und die Leute, die da drinnen sitzen, alle so eine Fresse. Also ist wirklich was man sich vorher informieren sollte, und das, die Stadt tut sich auch keinen Gefallen mehr. In der Zeit, wo du dich heute im Internet über Google und so weiter jederzeit Bewertungen aufrufen kannst, sind solche Thematiken wie ich zock dich mal eben ab eigentlich nicht mehr angebracht. So. Ja, machen sie trotzdem sicher. Passt ganz gut zum nächsten Thema, weil ich jetzt gerade voll in Rage bin. Zu unserem alten Kumpel, wie heißt er jetzt? Zaki oder Pakosani oder... Ja. Zaki, eigentlich heißt er Zaki, und früher war er als Pakosani unterwegs. Und ja, bei dem Cache GC8E9AK, also GC8E9AK, hat dann irgendeiner, ja, als Pakosani, das ist aber nicht er, ich weiß nicht, ich glaube Pakosani wird er wahrscheinlich damals gelöscht haben oder was, versucht ihn dann so zu faken. Aber sind so eine armseligen Version, also ja, die Rechtschreibung halt so ein bisschen durcheinander geschmissen und so. Du merkst aber einfach, das ist nicht der Wortlaut, den er sonst macht, ne? Also nee, überhaupt nicht. Also du merkst, dass da irgendein Idiot ihn jetzt verarschen wollte, was das soll. Und Hoya sagt gerade, ja, Pakosani war früher anders geschrieben, der Name. Ah, okay, siehst du, weil merkte man gleich also schon an den Texten, also jeder, der Zakir kennt, weiß, das ist nicht Zakir. Den Grund habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich wollte es nur mal aufzeigen, was für Idioten da auch so unterwegs sind. Was er damit erreichen wollte? Naja, der Grund ist einfach, da wird sich einer geärgert haben über Zakir oder Pakosani oder wie auch immer er hieß, ja, oder heißt, über seine, wie er Caches auslegt. Das passt nicht in sein Cache-Gefühl, wie Caches sein sollten. Also er hat ja nun mal eine ganz starke Rechtschreibthematik haben. Koordinate passten auch immer nicht ganz so. Ja? Klar. Das sind alles Dinge. So, und er hat sich so sehr geärgert, dass er sich irgendwann gesagt hat, ich muss jetzt das einfach nochmal auch sowas legen, um alle an mir, an meinem Ärger teilzuhaben. So ist es doch halt einfach. Nur ich weiß dann richtig. Ja, aber wirklich armselig, oder? Ja. Yeah. Aber vielleicht hat er auch gedacht, also Zaki hat ja so einen gewissen Bekanntheitsgrad. Ja, das stimmt. Aber vielleicht hat ihn das geärgert, dass jemand, dass sie alle von Zakir sprechen, aber von demjenigen, der dahinter steckt jetzt, von dem halt nicht. Ne? So ein bisschen vielleicht dieser, ja, kann auch sein. Dieser Fame, der dem mal so ein bisschen, ne? Ich könnte eher mal, so zweiteres vorstellen, ne? Das kann man so sehen, aber gerade hier im Hamburger Bereich ist das ja immer sehr verbreitet, dass dann auch gerne mal damit rumgeworfen wird, ich cache seit da und deswegen habe ich hier die Weisheit gefressen. Und ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann auch dafür genutzt wurde, um sich so ein bisschen zu positionieren oder auch seinen Ärgerluft zu machen. Ja, fand ich immer ein bisschen schade, weil auf so einem wie Zakir hackt man nicht rum. Also das ist billig. Also ich weiß ja seine Caches. Ich schmeiß alles, was von Zakir kommt, direkt auf Ignore. Das ist einer der Gründe, warum ich mir wünsche, Owner Ignore zu haben. Aber nicht, weil ich ihn nicht mögen würde, sondern weil ich einfach weiß, hat für mich keinen Sinn. Also was er da legt, ist für mich so absurd, da will ich mich einfach nicht mit beschäftigen. Aber wie gesagt, nicht böse gemeint, sondern eher so, ja, ist halt so. Naja, wollte ich nochmal mit reinnehmen, dass man mal sieht, was für armselige Gestalten da unterwegs sind. Muss man wohl über mit leben. Das nächste, ich habe es durch Zufall gesehen, also das ist ja die Hammer-Innovation, habt ihr gesehen? Travel Bug in Rosa. Ja, ich habe 3 Stück bestellt. Das. Ist es ja ein QR-Travel Bug. Oder waren die schon immer QR? Nö. Nee, neuerdings sind die QR, ne? Ja. Geocaching QR Travel Bug kriegt ihr bei cachecorner.de. Wer Bock drauf hat, ist neu, fand ich irgendwie schön. Und wenn wir unsere Themen hier schon füllen, sowas nehme ich immer gerne mal mit auf. Das ist mal was anderes, da berichtet wenigstens kein anderer von. Und wir müssen ja auch ein bisschen ausgefallen bleiben hier. Tja, wahrscheinlich machen wir das Produkt jetzt auch noch zu Brenner. Meinst du? Ach, das nächste können wir rauslassen, das T-Shirt war sowieso beknackt. Ich muss mal gucken, wir müssen ja jetzt auch mal zum Ende kommen. Das sind ein 60-teiliges Einsteiger-Set. Das habe ich auch nicht verstanden. Aber da ist gar kein Link dabei. Doch, habe ich per Hand nochmal reinkopiert, nachträglich. Echt? Ja, verlinke ich dann auch. Das 64-teilige Einsteiger-Set für Geocacher. Das war auch wirklich exklusiv. Da kann man mal sagen, da hast du aber was für die 35 Euro, da hast du was in der Hand. Ich habe auch das Falsche hinkopiert, offensichtlich. Ich habe die Holzcoin hinkopiert. Aber das findet man auch. Doch, der Link ist aber falsch, den ich da gerade genommen habe. Nee, gar nicht wahr. Ich habe da irgendwie, fehlt mir der Link da. Na ja, ich habe das aber hier auf den Seitenreitern. Das ist tatsächlich, das 64-teilige Geocaching-Anfänger-Set besteht. Ah, okay. Kostet normalerweise 129 Euro. Da sind zum Beispiel so tolle Sachen drin wie Kugelschreiber, Mikrologbücher, Schlüsselbänder. Und Schrott, genau. Ein also Technik so richtig dabei. Schrott. Und das Ganze für 25. Selbst das sind noch 35 Euro zu viel. Ja, aber der Originalpreis 129 Euro. Ne? Und das kommt, ja genau, das kommt von Outdoor Play. 60 Stück auf Lager. Ich vermute, dass da auch im nächsten Jahr noch 60 Stück auf Lager sein werden. Na, das unterschätzt man nicht. Wenn du jetzt Großeltern bist und jetzt erfährst, dass deine Tochter oder wie auch deine Kinder jetzt Geocaching machen, stimmt. Dann suchst du das. Wenn das gut positioniert ist, schenkst du das. Du hast ja null Ahnung. Nee, das ist nicht gut positioniert. Das ist auf www.elisabethankelly.com. Ach so. Also eher so bescheiden positioniert und auch die E-Mail, die Verlinkung ist eher unterirdisch. Die bieten nämlich auch Woodcoins an. Habe ich gedacht, das guckst du ja mal an, guck da rein. Das sind so, ich weiß gar nicht, wie die beschreiben soll. Ich habe noch nie so hässliche Woodcoins gesehen, die sind so dick. Also die sind bestimmt doppelt so dick wie unsere. Ja, die eignen sich besser zum Anzünden. Das ist aus dem Fachhandel für Holzbearbeitung. Mein Vater war ja Tischler und der hatte so eine Dinger auch. Die konntest du quasi in die Astlöcher reinleimen. Okay, aber die sind doch viel zu dick. Die Astlöcher aufgebohrt. Ja, die sind doppelt so dick wie die Coins, die wir so haben. Ja, ne? Das meinte ich doch, weil die sahen mir so fett aus. Die Dinge, was soll das denn sein? Und am geilsten finde ich, heruntergesetzt, ne? Ist ja auch wieder ein Sonderangebot von 138 Euro kosteten, wie viele eigentlich? Ich glaube 50, ne? Genau, 50 Stück auf 31,50. Ja. Also nach dem Runtersetzen sind sie so auf dem Preis fast vom Laser Mario. Also ein bisschen billiger sind sie. Ja, aber du musst. Du musst es aber so sehen, wenn du sie jetzt bedruckst, weitseitig am besten, ja, dann kannst du ja nachher noch mit der Stichsäge in der Mitte durchsägen. Hast du also doppelt so viel. Das stimmt, so dick wie die sind, ja. Aber du hast dafür ja keine GC-Nummer. Weil die kannst du mit dem Edding draufschreiben. Ja, aber du brauchst sie trotzdem. Also besorgen musst du sie. Ja, du musst sie nochmal trotzdem kaufen. Ja, musst du nochmal für 6,90 Euro. Und Coin ist ja trackable. Ne? Möchte ich ja nochmal ein. Ne? Das ist ja, wir haben ja eine ne gute. Nee, wir verlinken das mal. Könnt ihr euch mal angucken. Wer also richtig hässliche Holzcoins sucht, der ist da also wirklich richtig. Oder er geht mal zu dem Laden www.wir-bewegen-pferde.de. Oh, da brauchst du, das ist ja eine Scam-Seite. Was ist das? Drauf. Ja, öffne mal die Seite, die ist ja für den Arsch. Ja, ich wusste gar nicht, was das sein soll, aber was die alles haben, die hatten auch Geocaching-Sachen. Bin ich jetzt falsch rausgekommen? Wenn ich auf den Link klicke, komme ich auf eine... Ja, Großhandel billig fing das an. Ja, aber die ganze Seite ist nur dafür optimiert, von Google gefunden zu werden und wird gleich als nicht sicher eingestuft. Ah, das habe ich das wusste. Ja, Großhandel billig und darunter geht es schon, Linksfraktion im Rat macht dafür Aufrechnung. Dann kommt irgendwie Naturfreunde Langendeer, dann ist es Montag, dann gibt es irgendwie... Und wofür sind diese Seiten? Die werden... das sind so alte Überbleibsel. Da steht ganz viel drauf und Google soll es halt einschätzen, wenn du nach irgendwas suchst, sollst du auf diese Seite kommen. Ah. So, und entweder legen sie dir jetzt einen Cookie hin, dass du irgendwelche Werbung oder sonst was siehst. Ach, okay. Und manche kaufen das ja auch und gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Auf jeden Fall wird er als nicht sicher eingestuft. Damit weißt du auch schon, dass sich da ja überhaupt keiner mehr kümmert. Nee, da war ja auch nur Rotz drauf auf der Seite. Ich fand das ja, guck mal witzig. Hier oben. Siehst du eine Startseite, erbaut, dann Regatta, dann McKinney Darmfließjacke, dann Mondlandung vor 50 Jahren. Und ein Typ, der sich da irgendwie ankriegt. Ja, ja, also, genau. Weil ich die Adresse so cool fand. Wir-fegen-pferde.de, was völlig sinnlos ist. Na, ich glaube, dass die Domain ist irgendwann von irgendjemandem. Die Domain hatte man jemanden, der hat das aufgegeben. Ja, der hat es irgendwann, lass mich kurz zu Ende, der hat irgendwann diese Domain aufgegeben und irgendein Chinese hat die Domain genommen, weil da mal Traffic drauf war und befeuert die jetzt mit irgendwelchem Scheiß. Ah, okay. Ist auch nichts Wichtiges, wollte ich nochmal mit einschreiben, fand ich ganz niedlich. Das sind so die kleinen, ab und zu muss man ein Goodie zwischendrin haben, den man mal schnell abhandeln kann. Ja. Ich dachte, das sind jetzt die neuen Skihosen hier. Für Tracer, ne? Für Holger, gleich zum bei mir sind so gleich Hosen, ne? Ich brauche immer eine mit Eingriff, weil man muss mich festhalten. Ich bin praktisch immer in Bewegung. Also dafür gibt's, es gibt auch sinnvolle Seiten, der nächste. Hm? Marc, wie heißt er? Marcel Cuvelier. Wir verlinken es, bevor ich das jetzt hier buchstabiere. Der hat, das waren die Logbücher, glaube ich, ne? Eben drauf gucken. Geocaching Download. Genau, der hat jede Menge Logbücher, versteckte Hinweise und kein Müllinfo als Vorlage. Wer also so gar nichts das selber gut kann oder ähnliches oder machen möchte, da findet man wirklich, das finde ich gar nicht schlecht, die Sachen. Schön einfache Seite und hat für Geocaching dann halt etliche Vorlagen als Word- oder PDF-Datei. In allen möglichen Größen, ne? Für ja, genau. Dinge, für Mikros. Ne? Genau, also habe ich selten so übersichtlich und schön gesehen da. Ja. Okay. Noch ein Tipp für Cacher ist der Reverse Where I Go Solver. Auf gc.de/gc. Verlinken wir natürlich auch. Da gibt's doch diese Where I Goes, die man irgendwo anfangen kann. Und die kann man da dran drin lösen. Ah, okay. Wie schreibe ich das am besten? Ich kann sowas schlecht. Es gibt ja so diese Where I Goes, die kannst du überall starten und die Koordinaten kommen dann am Ende irgendwie raus. Irgendwie so war das. Du stellst dich im Endeffekt auf einen großen Parkplatz hier nebenan bei Aldi. Genau, kannst du, glaube ich, abarbeiten. Ich glaube, die sind das. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall, wer Reverse, wer Go kennt und die mal lösen will, da gibt es einen Solver für. Da spart man sich viel Geld. Und Hoya schreibt ja gerade in den Chat nochmal, das ist mir gerade auch eingefallen, zu den Logbüchern nochmal, bei Facebook Bindestrichgruppe gibt es auch jemanden, der immer Logbücher verschickt. Und zwar ist das dieser etwas ältere Herr mit dem Hut auf? Dann äußert euch aber auch in keinster Form, auch nur ansatzweise, ein ganz bisschen kritisch, sonst dreht der komplett am Rad. Also der ist schon eigenwillig, ja. Aber er macht das schon lange und der hat anscheinend Lust zu, ne? Also ja, ja, der macht auch tolle Sachen. Es war nur irgendeiner sagte, ja, ob er auch welche hätte, er möchte gerne welche als Ersatzlochbücher mit haben. Und ich hatte nur drunter geschrieben, bedenke, dass das nicht jeder Owner mag. Also wirklich höflich hatte ich das drunter geschrieben. Und da ist Obi komplett ausgerastet. Also der ist seltsam. Ja. Aber der macht das auch. Und der macht das sogar umsonst, glaube ich, ne? Oder gegen Versand? Ich weiß gar nicht. Nee, ich glaube umsonst. Nee, umsonst. Komplett umsonst. Ja. Und der hat ursprünglich mal immer vor zwei Jahren zu Weihnachten mal gemacht und hat gesagt, für Leute, die halt vielleicht auch nicht so die Mittel haben, keine Drucker haben oder so, er verschickt die kostenlos. Genau, schreibt das auch gerade. Er hat das auch mal in Anspruch genommen. Er wollte nicht mal Versand. Also, abgesehen davon, dass ich ihn sehr seltsam finde, davon nicht aufhalten lassen, schreibt den an. Der freut sich sogar und der macht echt schicke Bücher. Also, die Bilder sahen top aus. Ihr findet den in geocaching-community-deutschland auf Facebook. Genau. Okay, das nächste Thema, lass uns mal für nächstes Mal drin sein lassen. Das ist ja zeitlos. Wir können es nochmal erwähnen, ne? Der Owner von diesem Mega-Event im Garten da in Hannover. Oh. Wie heißt der noch? Lavette. Der macht also direkt weiter. Ja, jetzt gibt es 366 Events in 2020 auf 16 Bundesländer verteilt. Na super. Ja. Holger, ein bisschen Begeisterung hätten wir jetzt schon von dir erwartet. Also ich habe das nicht. Echt? Und ich denke, da sollte man bestimmt mal sagen, ach, da machen wir mit. Ne? Mhm. Ja, du mich auch. Mhm. Wenn du das darunter anmeldest, ne, dann schalte ich dich hier sofort auf Mute und lass das dann auch so. Ja, kannst du meinen Socken riechen, ehrlich. Braucht kein Mensch, ey. Auf diesen Events, das ist sowieso schon immer so ein bisschen. Also ich sag mal, Was kommt da rein? Treffen einer Dönerbude, da kommen da keine geilen Events raus. Da geht es doch nur um die Anzahl. Nee. Das Mega in seinem Garten wieder. Noch schlimmer. Ich war bei seiner letzten Aktion vor zwei Jahren, war ich dann tatsächlich mal, weil es auf dem Heimweg lag, bin ich angehalten nach Feierabend zu so einem 30-Minuten-Event und das war dann beim Supermarkt im Eingang vorne beim Bäcker. Auch nur, weil dieser Tag halt noch frei war in dieser 360er-Liste. Ja, ist doch super. Und da habe ich dann aber, ich bin dahin, hab zwei, drei Leute, die wir auch beim Kuchen-Event jetzt neulich getroffen haben, kannte ich, mit denen habe ich kurz geschnackt und bin abgehauen und dann kam er auch noch an und sagt, Mensch, und hier, ich habe noch ein paar Termine frei und willst, ich sag nein. Ja, aber das ist total, ich sag nein. So, und nee, also. Und hier, hast du dich da gut animiert? Was ich hier so bescheuert dran finde, ja, total. Ich bin nach 10 Minuten gefahren. Da war so viel Traffic und noch ein bisschen mit denen, die da rumsitzen, sich unterhalten. Also, ja, genau so. Ich war so gut unterhalten, dass ich. Und das Problem, was ich jetzt hier einfach sehe, ist mal, 366 Events in 16 Bundesländern sind, glaube ich, pro Bundesland 20 oder 25 Events. Ja. Also, wenn er das nicht hinkriegt, das ist doch kein. Da ist ja noch nicht mal ein Problem dabei. Ne? In einem Bundesland. Kann ich auch sagen, okay, das zu organisieren. Ja, aber er konnte doch nicht das gleiche wie letztes Mal machen. Er muss doch auch da. Ja. Das Geschlechtsteil muss wachsen. Ne? Ich freue mich schon auf die Europa-Edition. Ne? Oh. Ich sehe es schon vor mir. Rosette, ich habe 366 Events in 16 Bundesländern in einem Jahr organisiert. Mit einem Fett auf dem T-Shirt drauf. Track mich und dann so ein Tracking-Code, den kannst du machen. Du glaub mir, ich habe den ja jetzt auch gesehen auf diesem Kaffee-Event da. Ich glaube, so ist der gar nicht, so wirkt der gar nicht. Nein. Ich glaube, der ist anders. Sorry, das jetzt faul. Ich glaube, das ist nicht so der Spinner-Typ, komischerweise. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, der glaubt wirklich, das ist toll. Ja, ja, ich glaube, das bringt so auf den Punkt. Genau. Ja. Der glaubt da dran, was er da macht. Im Supermarkt vorne beim Bäcker. Ich habe nicht gesagt, dass das toll ist. Ich habe gesagt, der glaubt da dran. Das ist ein Unterschied, bitte. Möchte ich festgehalten wissen. Das ist auch eine geile Idee. Mach doch mit. Einreichen und eine Woche vor im Archiv. Gute Idee. Schon kann man den Tag nicht mehr erreichen. Das ist sehr geil. Gut, ja. Nee. Also so gemein. Nein. Wir wollen es nicht crashen. Nee, obwohl. Nein, machen wir nicht. Apropos Event, das müssen wir noch mal kurz jetzt ankündigen. Wir sind gleich bei 3 Stunden, Kinder. Also, wir wollen die Leute jetzt nicht umbringen. Wir machen also am 9. Hast du schon eingereicht? Nee, ne? Kannst du ja noch gar nicht. Kann ich auch nicht. Wir werden aber am 29.02. ein Event wieder auf dem Wilseder Berg machen. Das lächerliche Mega da irgendwo im Süden, mein Gott, das kratzt uns ja nicht. nein, aber wir machen ja eh kleine Events und die, glaube ich, die zu unseren Events kommen, sind auch keine Mega-Eventgänger, würde ich mal so sagen. Nee. Von daher passt das schon. 29.02. Welche Zeit ungefähr? 14 Uhr, Stellinger. 14 Uhr, hörst du? 14 Uhr ist gut, das kriegen wir hin. Und da gibt's dann wieder ja keinerlei Programm. Es gibt was zu essen. Das werden wir bestimmt wieder mitbringen. Ne? Kaffee und Tee. Und eine geile Verlosung. Bestimmt auch eine kleine Verlosung geben. Ich habe nämlich schon für die Verlosung auch schon was bestellt. Das echt? Wird, was denn? Es lohnt sich. Ja, was ich verrate es nicht. Ist auch Mensch. So, doch, nein, es gibt so Sachen, die muss man einfach haben und das gibt's da. Ich habe es ja auch im Beitrag heute geschrieben. Wir werden wieder völlig sinnlose Sachen verlosen, wie den einmal von mir getragenen potthässlichen Pulli zu Weihnachten. Ich habe den schon. Heike war begeistert. Meine Eltern bleiben dieses Jahr bestimmt nur eine halbe Stunde und gehen dann wieder, wenn sie den sehen. Also der wird auf jeden Fall... Ich finde den Pullover geil. Hast du gesehen schon? Ach ja, ich hatte euch ein Bild gezeigt, ja. Also Top-Pullover. Ich habe auch noch einen uralten Philips-Wecker, der dann so morgens eine halbe Stunde vorher anfängt, heller zu werden. Das soll ja ganz toll fürs Aufwachen sein. Den werde ich tatsächlich auch mitschleppen. Der kostet echt, der hat mal viel Geld gekostet. Das ist ja super. Also, wir machen mal bei mir durch, ob ich auch irgendwie Sperrmüll noch habe. Ja. Ich das auch mit. Nee, darum geht's ja. Sperrmüll zu verlosen, das möglichst schwer ist. Ich habe hier noch so einen Reifen. Ich habe hier noch so einen Reifen, da bin ich ein TB dran. Auf Felge? Ohne Felge. Ja, das ist doch okay, ein Treckerreifen. Treckerreifen, genau. Nein, der Wecker ist noch in Ordnung. Du wirst lachen. Die Dinger kosten 80 Euro und ich habe mir ja jetzt diesen komischen mit Google da gekauft, deswegen habe ich den übrig. Nee, wir werden da schon wieder Gewinne machen, wie jedes Jahr. Ja. Also, und auch hochwertige. Selbstverständlich. Ausschließlich hochwertiges Material wird da verlost. Ja. Falls wir noch Ich hoffe, es kommt recht, dass ich an. Ich musste das nämlich in China bestellen, das dauert ein bisschen. Ach du Scheiße. Ich habe auch Stammhörer-Pins tatsächlich, 5, 6 Stück. Die werden wir da auch noch mit verlosen. Ja, wir werden das machen. Es lohnt sich. Das sind die letzten. Genau, wir werden schon irgendwas einpacken. 30 Leute dürfen kommen. Wenn es 50 werden, dann wissen wir von nichts. 30 dürfen kommen. Wir können ja ein Treffen mit der süßen Reiterstaffel, die wir irgendwann mal da hatten, verlosen. Nö, das geht nicht. Du hattest ja Angst vorm Pferd da. Das hat mir von hinten immer, das hat mich von hinten angestopft. Das hat immer in der Reiterin stand. Und die Dinger. Die Polizistin hat sich immer halb tot gelacht, das fand ich cool. Ach, herrlich. Okay, dann haben wir das. Die nächsten beiden Themen lassen uns mal fürs nächste Mal übrig. Die sind wieder zeitlos, würde ich sagen. Cash-Tipps, die müssen wir natürlich nochmal raushauen schnell, würde ich sagen. Mhm. Ich verlinke die auch. Ich habe den Frank Wesele genommen. Ich mag die Caches eigentlich nicht, aber ich weiß einfach, dass die viele in der Community die mögen. Das ist im Prinzip von Andy Wesede nochmal ein bisschen perverser. Da musst du also noch mehr rumfummeln, spielen, machen, schrauben, drehen, bis dann irgendwann der Cache hoffentlich rauskommt. Also SM-Variante von Andy Wesede sozusagen. Aber ich weiß, dass viele die lieben werden, deswegen verlinken wir. Und die Gegend ist auch bewandernswert. Muss man sagen. Das stimmt. Also man ist sehr viel alleine unterwegs, ne? wenig Fußgänger und Hundemuggel auch. Also sehr, sehr erstaunlich. Muss ich auch sagen. Doch, ja, würde ich auch sofort so sehen. Und die andere, hast du die eigentlich auch schon zu Ende gemacht? Nee, ne? Die 8 Caches da bei Lübberstedt und Ingolstorf. Ich glaube, einer fehlt mir nur. Der Schleudertrauber. Ja, ein bisschen weiter. Nee, den habe ich gemacht. Ich war kurz davor, das Ding gegen den Baum zu pfeffern, aber. Genau. Mir fehlt nur einer, der war ein bisschen abseits. Verlinken wir auch. Findet ihr im Blog auch einen kurzen Bericht drüber, ist bei Egesdorf Lübberstedt, dicht an der A7, also auch gut zu erreichen, verkehrsmäßig, muss man sagen, trotzdem im Grünen. 8 schöne Caches, bis auf den ersten. Schöne Gegend. Stimmt. Auch Parken geht gut und so, also eigentlich optimal für Wandercacher oder so, wirklich ein Traum. Ich hab da niemanden getroffen. Ich war komplett alleine. Und bis auf diesen Schleudertrauma, den kriegt man scheiße auf, den Cache, aber das werdet ihr vor Ort sehen. Könnt ihr ja da mal drüber berichten. Also, sag mal, wer gut ausgestattet ist, der hat ja sowieso immer so eine kleine Akkuflex dabei. Ne? Ja, und es ist Kreuzschlitz. Also. Ja, siehst du. Das ist mir alles zu kompliziert, deswegen empfehle ich EC8ARCZ. Ist auch bei Jörg in seiner Runde verlinkt. Ist ein ganz einfacher Tradi, irgendwo in der Gegend bei Hans steht. Der war damit bei? Ja, Mr. Pümpel allein im Wald. Da hast du sogar ein wirklich, Foto von gemacht. Genau, und das ist wirklich, ja, natürlich. Ach so, der so niedlich aussieht. Ja, jetzt weiß ich. Genau, und das ist natürlich, das zeigt einfach mal, dass du mit wirklich einfachen Mitteln in Tradi trotzdem irgendwie nochmal so ein Lächeln zaubern kannst. Und ich denke, für Einsteiger ganz gut zu handeln, ohne dass sie sich jetzt hier gleich auf irgendwie, na, ich sag mal, Stickstoff und, weißt du, die ganze Thematik stürzen. Die waren alle ganz nett da an der Ecke, ja, das stimmt. Ja. Ja, da habe ich noch zwei Empfehlungen. Und zwar die eine GC6HCKD Kerfebude. Es ist von Netten MZ, der macht unheimlich gute Caches. Oh Gott. Der bastelt. Ja. Ja. Du musst weg sein, bevor er kommt, das ist wichtig. Ja, genau. Aber da ist halt definitiv nie. Das ist nämlich mitten im Wald. Ich weiß bis jetzt nicht, wie diese Technik funktionierte. Es steht im Listing auch ganz kalt drin. Achso, okay. Dann guck, siehst du, dann hat er vielleicht nochmal was reparieren müssen. Weil das kann nicht so richtig gewesen sein. Aber auf jeden Fall, er schreibt auch, du musst was mit dabei haben, kannst aber auch vor Ort Wasser holen. Da ist ein Bach in der Nähe. Also du hast alles da vor Ort. Ich bin diesmal hingefahren, wirklich mit einem 10-Liter-Kanister, weil das erste Mal habe ich gesagt, nee, das passiert mir nicht nochmal, dass ich da fünfmal Wasser holen muss. Das ist einfach geil. Es war wirklich einfach geil, muss ich mal sagen. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich hätte am liebsten eine Glaswand, dass man sieht, was da passiert innen drin. Es rattert, knattert und klingelt und irgendwann geht die Kiste auf, wenn du Wasser eingefüllt hast. Ja, also der auf jeden Fall mal hinguckt, ist in der Nähe von Walsrode, zwischen Walsrode und Verden. Ja. Und dann noch ganz in der Nähe, kurz vor Visselhövede, also von da vielleicht 5 Kilometer weg, GC5C0MF. GC5C0MF ist eine Letterbox. C-Klasse Promis und eklige Tiere. Geht quasi ums Dschungelcamp, wenn man so will. Ist eine Runde durchs Ort, durch den Ort. Man kann unauffällig die Informationen sammeln, die man braucht. Und am Ende hat man eine kleine Dschungelprüfung. Fand ich ganz lustig. Weil man in der Nähe ist, da kann man den ruhig mitnehmen. Der wird relativ selten angegangen. Ist eigentlich schade, weil die ist jetzt nicht so unheimlich genial gebastelt, aber es ist eine lustige Idee. Ja, so ein bisschen abgelegen, die Ecke da, ne? Ja, aber der Ort, dieser Stellichter heißt das, ist ein ganz kleiner, schöner Ort mit so einer alten Mühle, Wassermühle und alter Gutshof. Ist eigentlich schön da. Also kann man durchaus mal anhalten und mal eine Runde durch den Ort gehen. Ja, alles klar. Ja. Den haben wir alle durch. Ich glaube, jetzt haben wir auch. Ja, wir dürfen 3 Stunden jetzt voll haben, aber wir sind schon wieder gerissen. Ich dachte, wir hatten uns auf 2 Stunden eingeschossen, aber so ist das manchmal halt. Ja, haben wir sonst jetzt noch irgendwas? Außer trockenen Hals langsam? Nach fast 3 Stunden würde ich sagen, wer jetzt noch zuhört, hat irgendwie Schlafprobleme. Also echt hardcore, was wir immer so Live-Zuhörer, was die so aushalten. Ne? In Wirklichkeit schlafen die bestimmt schon alle, nur der Account ist da. Sonst kann ich mir das schon bald immer nicht mehr vorstellen. Mika hat durchgehalten. Ja. Ne? Ja, Mika hält immer durch. Das muss man immer sagen. Der ist ja noch, der ist so hart. Der hört die ja sogar noch nach, der Mika. Also Mika als Konserve. 330 Downloads auch ein paar gemacht. Ne? Da gehe ich von aus, ja. Siehst du, ja, morgen extra Urlaub. Das ist gut. Ja. Dann sind wir eigentlich durch, oder? Ich würde auch sagen, Freunde, für heute sind wir durch. Das nächste Mal gucken wir, das wird man ja im Blog dann wieder lesen, wann wir das machen. Müssen wir schauen. Genau. Dann bedanken wir uns für die Live-Hörer, erstaunlich viele immer noch. Für die Konservenhörer auch. Und dann hören wir uns demnächst irgendwann. Ja. Genau. Und kündigen wir den Blog an. Haha. Genau. Genau. Jetzt muss ich hier den Aufnahme beenden. Ja, dann macht's gut. Wie beende ich denn die Aufnahme? Oben über extra, glaube ich. Ah. Aufnahme beenden. Ja, ich habe mich auch schon mal auf das Schauen. Dann sage ich jetzt tschüss. Vielen Dank, nicht zu danken. Wir haben ja unseren Spaß gehabt und dann hören wir uns demnächst wieder. Ja. Ciao. Ciao.